So, jetzt haben wir aber alles am Laufen. Alles nimmt auf, alles wird gut. Und wir haben noch keine 10 Minuten verbraucht, also alles wird klasse. Wir sind quasi auf dem Weg ins Achtelfinale. Ne? Genau. Ja, du dann fange ich mal an. Schönen guten Abend zur heutigen Aufnahme der Schweigenden Mehrheit. Ich begrüße live im Chat Ahoi 71, Dr. Ringding, jedes Mal, Philia Noctis, Gleiter 74, Griso 1000, Hans Dampf, Huya Haha, den Interceptor, Katrin und Gerwin, Captain Kriegstrom, Mageddon, Magnelix, Maribi, Mika, Stellinger, Südmeister, Team 1966 und Zebradamteur. Herzlich willkommen. Wieso Stellinger? Ich denke, der ist hier mit seinem Bus unterwegs. So. Ja, vielleicht hat er aber, ist er außerhalb von Deutschland und hat 4 oder 5G. Ne? Ah, okay, das kann natürlich sein. Wenn er außerhalb ist, ja, dann könnte das passen. Na gut, sind ja wieder eine ganze Menge eigentlich, aber weniger als sonst. Also müssen wir ein bisschen bemängeln. Auch die Kommentare waren schon, aber kommen wir gar dazu, aber die waren auch ein bisschen weniger als sonst. Hier und dabei ist heute gar kein Fußball. Das ist, ja. Stimmt, ist mir aufgefallen. Haben wir aus Versehen genau den richtigen Tag ausgewählt. Ja, das war im Vorfeld auch nicht, da hatte ich auch nicht drauf geachtet, muss ich sagen. Nee, ich auch nicht. Mir ist das ehrlich, also weiß ich auch nicht, ich kann da nichts mit anfangen mehr. Früher habe ich das alles gern geguckt und so, aber irgendwann ist das nur noch an mir vorbeigegangen. Genau. Dann haben wir eine Postkarte, wie Mika schon selber sich lobt gerade. Genau. Von Mika aus der sächsischen Schweiz. Dafür war zu faul, was zu schreiben. Man hat tatsächlich eine mit fertigem Text gefunden, wo man das anhaken und abstreichen muss, was stehen bleiben soll. Genau. Und minimalst was eintragen muss. Ne? Stimmt. Also ein bisschen faul war schon. Ne? Ja, nee, aber Schandau. Das kannte ich auch. Da waren wir mal vor Jahren auch mit dem Wohnwagen. Geile Ecke. Mir war gar nicht bewusst, dass Bad Schandau in der sächsischen Schweiz ist. Ich hatte es irgendwie ein bisschen anders, in eine andere Richtung geschoben. Aber ja, echt? Gut. Nee, ich kannte das auch nur, weil wir da mal waren und irgendwie 2 Jahre danach konnten wir dann nochmal den Campingplatz sehen, wie er so einen Meter tief unter Wasser stand. Da war das nochmal irgendwie alles abgesoffen. Aber eine geile Ecke, von da bist du mal ratzfatz wirklich schon im schönsten Gebiet drin. Das war echt cool. Da, ja, ja, da will ich auch immer mal hin. Das ist eine schöne Ecke von Deutschland. Ja, vor allen Dingen ist sächsische Schweiz, diese ganzen Berge, das ist schon echt krass, also das kann man gar nicht beschreiben. Kommst um die Ecke und da steht da so ein, das sind ja keine Berge, das sind ja so Betonblöcke fast. Das ist ja wie der Grand Canyon, nur bewaldet, ne? Ja, genau. Und ja, dann kommst du da um die Ecke und da steht da so ein Block vor dir und dann führt da so eine komische Stiege hoch, von dem man keine Ahnung hat, die wir da hochgekrabbelt sind. Das war einfach grandios. Also das hat echt Spaß gemacht, ja. Kann ich nur empfehlen für den Urlaub. Ich wollte sagen, es werden wahrscheinlich demnächst wieder ein paar mehr Karten kommen, weil so langsam geht's Reisen ja wieder, ne? Ja, und die Leute dann wieder denken auch alle dran, ne? Ja. Siehst du, Dr. Ringling schreibt schon, man kann auch mal wieder eine schicken. Und ich Schreibdruck haben mit dem Druckstift, ne? Schreibdruckstift. So. Ja. Dass man es lesen kann. Genau. Und Koordinaten immer nicht vergessen, waren diesmal ja auch dabei, also genau, hat er super gemacht. Von daher, ja, glaube ich, die nächsten Cache in der Nähe. War das eigentlich ein OC-Cache? Ich hatte nicht geguckt. Nee, war ein GC, habe ich drauf geachtet, ja. Okay, ja. Naja, ich meine, wenn ihr nächsten OC raufschreibt, die 80 Kilometer bis dahin waren zu weit. So, dann hatten wir Kommentatoren. Wir hatten Tina Doll, Micha und Caro, Mika, Karl, Kuno aus Grimma, Grisou 1000 und Pini Baldi. Jetzt habe ich gerade was weggelöscht, das wollte ich eigentlich nur streichen. Genau, ja. Die haben alle brav kommentiert, also man sieht es ein paar weniger als sonst. Ist jetzt aber auch nicht tragisch. Also um Gottes Willen, glaubt ihr, fangt jetzt nicht an zu kommentieren, nur damit da ein Kommentar steht. Also so dringend ist das nicht. Aber auf die Kommentare gehen wir natürlich wieder kurz ein. Auch Hundebesitzer ist gut. Eine Hundebesitzerin war auch der Meinung, man sollte die Hunde bei sich behalten. Ja, wenn das mal alle so machen würden. Ich wollte sagen, das sehen die meisten Hundebesitzer so, aber irgendwie das Bild in der Realität ist etwas anders teilweise. Ja, das ist genau wie mit der Kacke einsammeln. Alle erzählen sie mir, das ist niemals vergessen und wenn ich dann den Waldweg lang gehe, dann ist da ein Scheißhaufen neben dem anderen. Also ja, ne, das eine, wie man redet und das andere, wie es ist. Dann kommen wir ja nachher bei den Reviewern auch nochmal zu. Ja, ja. Dann gab es so ein bisschen, nee, gar nicht wahr. Es gab die Aussage, dass die Kritik am Rucksackabenteuer durchaus angenommen werden soll und in die bald erscheinende Ausgabe 2 einfließen soll. Ich glaube Anfang Juli jetzt kommt die irgendwann. Ich würde sagen, irgendwie in knapp einer Woche, anderthalb Wochen, ne? Genau, da bin ich auch mal gespannt, wie es umgesetzt wird. Kann ja nur interessant werden. Ich finde aber grundsätzlich, er nimmt sich der Kritik immer an, ne? Und auch offenen Herzens, das macht auch nicht jeder, muss man auch mal loben, ne? Nicht jeder ist kritikfähig. Ja, das stimmt. Ne? Das stimmt. Ja, wobei ich bin immer vorsichtig, also mal abwarten, also ich kann immer viel erzählen und ich vergleiche das dann immer erst, wenn dann auch die Praxis da ist. Also ich bin mal gespannt auf die zweite Ausgabe. Was ja, ich auch, muss ich auch sagen. Rüberkommt. Dann haben wir GCHN, da war noch ein Verweis, genau, auf das OC 15.000 Event, das hatte ich gar nicht so ganz verstanden, weil ich das Event jetzt auch nicht kannte, aber die haben sich, ich glaube wegen der virtuellen Geschichte, haben die sich da ein Beispiel mal an OC genommen. Ja, warum auch nicht? Dann wurde nochmal auf die Pimmelhüpfburg in Fishtown hingewiesen. Ja, da denke ich auch jedes Mal wieder dran. Wer diesen Gag nicht kennt mit der Piratenhüpfburg, muss man vielleicht mal dazu erklären. Die hatten in Bremerhaven so eine, jedes Mal, so eine Hüpfburg für Kinder, auf der oben so ein Pirat sitzt, und zwar vorne auf dem, wie nennt sich das Ding, was vorne vom Schiff rüber guckt da? Der Mast, der vorne quasi genau, wie so ein Penis aus dem Bug guckt. Ne? Ja, genau, der da vorne so rausguckt. Und das sieht so ähnlich aus wie das Ding bei Signal auf dem Kopf. Also es kann, ist einfach sehr doppeldeutig. Deswegen nennt man das auch mal gerne die Piratenhüpfburg. Ja, Kuno ist dann gegangen mit terroristischem Kommentar. Das hat ihm so wenig gefallen, dass er nochmal ordentlich raufkam. Ich finde das immer so geil, wenn die das alle meinen, dann immer nochmal einmal schreiben zu müssen. Und jetzt, muss euch ja nicht hören. Pff, ist genau. Mir doch egal. Und jetzt gehe ich, ne, anstatt einfach zu gehen. Ne? Jetzt gehe ich hier. Und vorher sage ich euch aber nochmal, wie scheiße ihr seid. Das ist so süß. Und dann denke ich immer, und dann irgendwann kommt dann doch wieder ein Kommentar, wo du merkst, und da habt ihr in Minute 9:37 gesagt, dass das so und so ist. Ach Mann, das ist immer wieder geil. Ist mir bestimmt auch schon selber passiert, aber ich finde es immer faszinierend, wenn man, jetzt höre ich halt nicht mehr, gar keinen Fall. Und mindestens die nächste Folge wird auf jeden Fall noch gehört, weil man ja viel zu viel Angst hat, dass man wieder drin vorkommt. Ja, genau. Hat aber wieder geschafft und vielleicht geht das so weiter. Ne? Es hat irgendwie sowas Kindisches. Naja, gut. Trotzdem, Kuno, hast du den richtigen Schluss gefasst, wenn das alles mit dem Terrorismus hier so schlimm ist zu gehen, dann ist das auch am besten so für alle. Und das ist wirklich ohne Nachkarten gemeint, sondern einfach, wenn er einem nicht gefällt, wegen der Ausdrucksweise oder wegen was auch immer. Ich finde das alles immer nicht verwerflich, wenn man dann halt die Konsequenzen zieht und nicht mehr zuhört. Fertig ist das. Ich wollte gerade sagen, das ist, Podcasts muss man halt auch hören können. Ja. Es gibt halt Podcasts, die liegen einem nicht, ne? Genau. Und dann geht man halt und hört andere, ne? Ja. Außer bei uns, da muss man zuhören, aber man hat keine Ahnung. Das ist halt so. Muss man so unser Podcast heute wird übrigens gesponsert von Ich kreische im Hintergrund. Ne? Die junge Jetussi hat oben recht Laune gerade. Echt? Ja. Mm. Hört man gar nicht? Na gut. Nee. Dann geht's kommt sie nach dem Vater? Oder? Ja. Das schreit ja eigentlich nicht so. Manchmal. Habt ihr keinen Keller? Nee, leider nicht. Ich hatte überlegt, ob ich den Dachboden ausbaue. Da sind genug Balken, wo man sie so dran martern kann. Ne? Ja, aber das schallt noch zu so im Keller. Ist besser wegen Schall. Na gut, und dann hatten wir noch einen Kommentar. Der bezog sich auf die Events und ihre aktuelle Behandlung, die Review. Aber da kommen wir ja eh nochmal zu. Genau, wird ja noch Thema. Ja, die haben sie Reviewer nochmal reingehauen, damit wir auch noch was für einen Podcast haben. Fand ich jetzt richtig nett, muss ich sagen. Dann haben wir in eigener Sache noch was. Genau. Die Tombola-Liste. Wir verlinken die. Ja, wir hatten ja gesagt, wer uns was spenden möchte. Wir machen jetzt eine Tombola-Liste, wo die Preise für das nächste Event da mal raufkommen. Wir machen sozusagen das erste Event, wo die Gewinner ihre Gewinne selbst mitbringen. Genau. Finde ich cool. Das war ein guter Ansatz. Genau, das ist eine Liste bei Amazon, weil es halt nicht, weil wir Amazon irgendwie unterstützen wollen, aber es ist halt einfacher, weil man da auch dann direkt anwählen kann, wer es dann bekommt. Ja. So, und dementsprechend ist auch für viele verfügbar. Ist auch keine wie heißen es, Affiliate-Links oder was, also wir kriegen da nichts für. Genau. Es ist einfach nur der Einfachheit halber, weil es halt gut zu handeln ist. Ja. Wir selber haben auch noch irgendwie allen möglichen Müll, den wir damit hinschleppen. Also wer zum Event kommt, im September wird das ja sein, der bringt mir den großen Beutel mit. Wir müssen da dann auch alles los sein am Ende. Also den großen Beutel schon deshalb, weil er uns beide ja zurücktragen muss, ne? Ja, das kommt dazu, aber da möchte ich eine Liege haben, eine gemütliche. Aber auf jeden Fall bring was mit, damit wir wollen da alles loswerden. Also ich will da nicht was mit nach Hause bringen. Nee, ich auch, auf keinen Fall. Ja, wir wollen nur umgehen, wie es das letzte Mal war, dass wir dann tatsächlich doch ein paar wenige, die nichts bekommen haben. Ja, das passiert uns nicht nochmal. Ja. So, genau. Dann sind wir eigentlich soweit durch. Mit den oh mein Gott, sind wir heute schnell. Die 90 Minuten fingen nur. Der Filia Noctis, jetzt läuft's. Der Berg heißt Wilseder Berg. Ne? Sie fragt also du gerade. Hast diesen Namen da, ne, unter Blut und Tränen gelernt. Und sie weiß nicht, wie der wichtigste Berg Deutschlands heißt. Ich weiß es nicht. Das, den einzigen Berg, den es gibt. Alles andere sind Hügel. Ne? Ach, Dr. Ringding, na klar gibt's das Buch. Das hast du, glaube ich, zurzeit. Ne? Ja, das liegt schon in der Eventkiste. Echt? Ja. Das ist auch gut so bei mir. Ich weiß nicht, ob ich das so lange aufbewahrt hätte oder nicht, doch entsorgt oder angesteckt. Ja, ich hatte aber Angst, dass ich es anstecke. Deswegen habe ich so eine Kiste gepackt, wo ich selten reingucke. Ne? Winseler? Ich glaube, wir müssen mal mit Filia Noctis ihren Namen noch ein bisschen rumspielen. Ja. Nein, das Buch gibt's auf jeden Fall. Das war, ach so, wer das gar nicht weiß, das war dieses berühmte Logbuch, heißt das. Da hat dieser Junge... A Kapuziner, wie er heißt, ne? Ja, hat eine Menge Buchstaben aneinander geschmissen. Anders kann ich das gar nicht, nicht mal eine Menge. Der hat ein paar Buchstaben aufs Blatt geschmissen und das nennt sich jetzt Buch. Also wir sind froh, dass wir es loswerden. Große Bilder hat er auch malen lassen, also... Ist eigentlich eher eine Bestrafung, das Buch. Also, naja, egal, das hatten wir. Ach, ich sag mal, wenn ich gucke, was ich schon so an Geschenken für die Tombola hier habe, würde ich sagen, ist das Buch noch harmlos, ne? Ja, nee, ich weiß nicht, das Buch ist schon, eine harte Nummer, also das muss man auch sagen. Na, auf jeden Fall gibt es halt, wie immer, ist auch auf der Liste drauf, ist Praktisches und Nonsens. Ja, was das gewinne. Also genau. Wir müssen ja bei anderen Podcasts mithalten, die ja fast nur noch Gewinnspiele machen. Also ein paar müssen wir auch raushauen. Genau. Dann haben wir gesagt, wir machen ja mal Werbung. Ein Event hat sich wieder gemeldet, er hatte uns was geschrieben, das war das bei die Wicke. Hatten wir das letzte Mal schon mit drin? Nee, das kam quasi danach, genau. Das kam quasi direkt danach, zwei Tage später oder so. Ja, genau. Bei die Wikingers. Genau. Der GCHN plant am 8.7.2023, also in zwei Jahren, in Schleswig ein Mega-Event bei die Wikingers. Mal kurz gesagt, Outdoor-Thema Wikinger. Also mir gefällt schon beides, mehr brauche ich fast gar nicht wissen. Genau. Finde zwei Jahre vor, ne? Naja, aber bis dahin, sag ich mal, sollte auch bis in hohen... Die Spannung, also ich weiß nicht, ob ich es so früh angekündigt hätte. Da bin ich so ein bisschen... Ja, ich sag mal so, wahrscheinlich, also nächstes Jahr, ne, da ist ja schon so viel drin, da werden sie alle satt sein und dann werden sie sich freuen, wenn sie, wenn man mal nächstes Jahr sagen kann, ich glaube noch nicht, dass ich nächstes Jahr auf ein Großevent gehen möchte. Von daher denke ich mal, in zwei Jahren finde ich... So als Ansatz, Mensch, das geht ja, ne? Echt, ich würde im Herbst sogar schon gehen, also das stört mich jetzt gar nicht. Also auf Mega, es kommt halt drauf an, ne? Es ist halt location-abhängig und so konzeptabhängig. Ja, das ist ja immer so, aber jetzt rein wegen Corona, so, nö, wenn ich bis dahin durchgeimpft sein sollte, dann ist es mir egal, langsam. Auch ob da nun Delta oder Echo oder Zulu-Variante kommt, irgendwann muss das auch mal gut sein. Also, ja, keine Frage. Ich stelle nur für mich selber fest, immer wieder, jetzt so bei Lockerungen und so, dass es ungewohnt ist und ich mich manchmal im Moment noch etwas unwohl fühle. Ja, das stimmt. Manchen Konstellationen. Ne? Ich finde es aber im Moment noch schwierig. Also ich habe noch keine Durchimpfung. Nee, ich auch nicht. Und solange ich die nicht habe, möchte ich jetzt auch nicht die nächste Variante mitnehmen. Ob die nun wirklich so gefährlich ist, wie sie gemacht wird, das weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber insgesamt halte ich mich noch sehr zurück, solange ich nicht fertig mit den Impfungen bin. Also dazu zu empfehlen, habe ich mich gerade auf der Heimfahrt heute gehört, der aktuelle Drosten-Podcast, der geht nämlich noch mal drauf ein, wie die Impfungen sich auf die Varianten auswirken. Also erste Spritze, zweite Spritze, Alpha, Delta-Variante und so. Ich hatte mich auch mal die Frage, ist das jetzt irgendwie alles so schlimm? Und wird ja ganz gut erklärt. Ne? Wobei, Sie wissen es ja selber auch nicht wirklich ganz genau. Weißt du, dann hörst du wieder, ja, Astra ist nicht so gut gegen die neue Variante. Dafür höre ich jetzt das Neueste. Bei BioNTech Pfizer ist dann der Herzmuskel krank. Ach, ich weiß nicht, ob man sich das überhaupt alles anhören sollte. Also ich muss mal sagen, die zweite Spritze BioNTech, ne, die habe ich am Sonntag gekriegt. Mhm. Und bei der ersten war es so, dass so nach sechs Stunden fing so der Arm an, so ein bisschen so druckempfindlich zu sein. Ne? Ja. Da bin ich raus und eine halbe Stunde später habe ich schon gedacht, mir fällt der Arm ab. Also das war diesmal mal nicht gestreckt, das Zeug. Das war richtig... hochprozentig, ne? Echt? Nee, Heike hat das gut vertragen dieses Mal. Also der Arm tat zwar drei Tage ein bisschen weh, wobei Schmerzen schon zu viel gesagt ist, aber die hat das gut vertragen, ja. Nee, also das, ich habe alles durchgemacht so ein bisschen, so, aber ganz leicht nur, ne? Also ein bisschen Schwindel, ein bisschen Schmerzen, ein bisschen Kopfschmerzen, ein bisschen Fieber, Halsschmerzen, aber alles so in zwei, drei Stunden und ganz leicht und war es wieder gut. Ne? Aber Sonntagabend habe ich hier gelegen, da hat mich nichts mehr bewegt, ne? Da war dann so der Muskel dran. Ne? Nee, also wie es auch immer kommen mag, wenn ich diese Stempel habe, dass ich wieder reisen darf, dann scheiße ich da was drauf. Die brauchen mir nichts von dritter und vierter und jedes Jahr Impfung. Irgendwann ist Schluss. Also ich werde nicht anfangen, jedes Jahr jetzt hinzulaufen. Nee, dann nehme ich das Lebensrisiko auf mich. Aber das muss ja jeder für sich entscheiden. Auf jeden Fall in zwei Jahren ist dieses Event. Genau. Erst ist Mega. Zurück zu Mega, das erste. Wir werden, glaube ich, ein positives Auge drauf behalten. Ich finde es einfach so vom Thema und es ist Outdoor, das gefällt mir alles ganz gut, muss ich sagen. Also ich bin auch von der Thematik her so, dass ich schon überlege, das wird dem Junior auch gefallen. Die Hitussi ist dann auch schon in so einem Alter, wo die dann Wiki von den Wikingern vielleicht kennt. Ne? Ja. Ich fasse das ins Auge, dahin zu fahren. Ja, ist ja auch nicht so weit. Nö, das geht. Das Orga-Team besteht zurzeit aus den Cachern Nanshi, den kenne ich nicht. Angelita, ja, der hört uns ja auch, da haben wir auch viel. Nevermind Me, der kommt doch hier aus der Ecke. Ulf. Ja, Ulf ist irgendwie jetzt in der Midlife-Crisis, ne? Erst wird er Reviewer, jetzt macht er da Mega-Orga. Jetzt nächstes weiß ich nicht, was er dann noch macht. Also das ist ja. Und Steppenwolfs. Steppenwolf 6. Also ich wollte sagen, die und Nevermind, der pendelt aber immer, glaube ich, so ein bisschen hier im Norden hin und her, ne? Steppenwolf 6, wieso ist da eine 6 hinten? Vielleicht hat es für 69 nicht gereicht, ich weiß nicht. Ja, ich wollte da fragen, ist das so eine Art Tier-Sex? Steppenwolf-Sex? Also liest sich komisch. Aber das ist jedenfalls die Orga. Ach, 62. Kommt im Chat gerade. Ach ja, das ist eine kleine 2, das liest sich für mich. Ah, okay, das ist die Schriftart an der Stelle nicht ganz so günstig gewählt. Ich wurde wie eben schon. Ja, okay, dann kann ich es nachvollziehen. Dann wird es das Alter wahrscheinlich sein. Das Geburtsdatum wahrscheinlich. Geburtsjahr, mein Gott, ist das heute ein Scheißtag. Ja, okay, haben wir vermeldet. Also wie gesagt, wir haben es bis jetzt eher positiv im Auge. Wir hatten sowieso immer ein kritisches Auge auf alles, aber da gab es bis jetzt noch nicht viel Kritik. Das Einzige, was sie hatten geschrieben, uns wären bestimmt schon die Videos aufgefallen. Also ehrlich gesagt, nee. Mir waren die vorher tatsächlich auch nicht aufgefallen. Aber ich war die Tage auch nicht so viel bei Twitter da, muss ich sagen. Deswegen ist es mir irgendwie durchgerutscht. Ne? Also ich klicke es auch einfach weg, ehrlich. Wenn da irgendeiner so ein Wikinger-Video und da fängt an, Wikinger loszulaufen, dann bin ich schon beim nächsten Tweet. Also nicht mal abwertend gemeint, sondern das ist mir einfach egal. Aber sie haben da ein bisschen den Spannungsbogen aufgebaut, bis dann quasi rauskam, worum es geht. Und das. Ja, nur den jetzt 2 Jahre zu halten, das wird sehr spannend. Ich drücke Ihnen echt die Daumen, aber es ist halt. Kann man ja auch mal ein Auge drauf halten, wie es funktioniert. Genau. Man kann es ja auch jetzt einschlafen lassen und in einem Jahr völlig neu wieder ankurbeln. Also gucken wir mal, wie sie es machen. Wir können da jetzt viel vermuten, wissen wir das nicht. Ich wollte gerade sagen, das muss man mal sehen, weil wie gesagt, nächstes Jahr sind ja die Events ganz schön gestaucht, überall komprimiert in dem Jahr. Mal gucken. Ja. Vielleicht ist es auch ganz gut, wenn man da einfach ein bisschen sich zurückhält und dann, wenn das alles durchgerollt ist, diese Mega-Event-Welle dann mal wieder anzukurbeln. Ne? Wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Genau. Mir fällt gerade auf, kam ja überraschend, sorgte ja doch für Umdrehung, der neue Podcast, ein neuer Geocaching-Podcast, ohne dass einer so richtig mitgekriegt hat. Das war ja schon Folge 3, glaube ich, war schon, oder 2 auf jeden Fall schon online, bevor das überhaupt mal so sich anfing rumzusprechen. Die haben auch wenig Werbung gemacht. Kann man glaube ich, so sagen. Wie groß alles gesteht hier. Ulf, mehr geht nicht, er hat's geschafft. Ja, das stimmt. Genau, der Geotalk Schleswig-Holstein. Genau, zwei Bubis, ich glaube so 13, 14, 40. Ja, ich hatte sie auch so. Irgendwo zwischen Pubertät und Kindesalter noch. Ne? Ja, da wurde dann am Anfang, kam ja auf Twitter ein bisschen was, auf unserem Telegram-Kanal überall, so ein bisschen drauf raufgehauen. Ich fand die gar nicht, ich habe sie jetzt alle angehört. Ja, natürlich, sind 2 Jugendliche, das muss man mal klar sagen. Ich werde mir das auf Dauer nicht anhören, aber nicht wegen den beiden, sondern weil es einfach natürlich thematisch für mich total langweilig ist. Aber alle meckern immer, dass die Kinder nur noch rumhängen und nichts machen und sorry, ich ziehe den Hut vor den beiden. Die haben das hingekriegt, einen Podcast auf die Füße zu stellen, sich eine Plattform zu schaffen. Klar ist alles nicht so rund, wie das sonst manchmal ist, aber insgesamt. Boah, da gibt es auch Erwachsenen-Podcasts zum Geocachen, die nicht so ganz rund sind. Die sind schlechter, ja. Also Audioqualität ist gut, sie haben Themen, die sind natürlich manchmal anders. Ich meine, wenn sich 2 Leute ein Handy teilen und keine SIM-Karte dafür haben, dann lacht man als Erwachsener drüber, aber als Kind ist das bestimmt ein Problem, das nicht mal ganz so selten sein wird. Also mir gefällt's, muss ich sagen. Ich höre den beiden eigentlich ganz gern zu. Das ist. Also ich hab in den, ich weiß nicht, glaube ich, so 5 bis 10 Minuten reingehört in eine Folge und es ist halt nicht so mein Slang, sag ich mal, ne? Ja, nein, das ist wahr, na klar. Aber ansonsten, also ich sag mal, die waren thematisch dichter dran als viele andere, ne? Ja. Vielleicht auch als wir, ich weiß nicht. Junior Boulevard, würde ich sagen. Ja, ist gar nicht so verkehrt. Ja, manchmal haben sie auch keine Ahnung. Ich hatte ihnen auch mal irgendwann angeschrieben, gratuliert und gesagt, sie sollen auch nicht weitermachen, aber dass sie ab und zu auch mal ein bisschen recherchieren sollten, wenn sie so keine Ahnung haben. Ich habe auch keine Antwort gekriegt dazu, muss ich sagen. Ich hatte sie nämlich auch gesagt, das kam bei uns im Telegram-Kanal, dass ihr Logo, das könnte ein Problem mit Groundspeak werden. Stimmt, weil es ein bisschen abgearbeitet war. Ja. Das hatte ich Ihnen auch mal geschrieben, dass Sie da nochmal vielleicht drüber nachdenken sollen, weil eben diese Problematik ist. Offensichtlich reagieren Sie aber auf Ihr Kontaktformular nicht so sonderlich. Du, ich kann mir sogar vorstellen, dass Sie es gar nicht richtig die Mails abrufen oder so. Ne? Also ich finde es aber auch nicht schlimm. Also wie gesagt, also die Seite ist aber nett gemacht. Also die haben sich echt Mühe gegeben. Das Einzige, was mir gerade so auffällt, dass Ihr Countdown hochzählt. Also da steht nächste Podcast-Folge in 5 Stunden, 22 Minuten und 5 Sekunden. Und das wird immer mehr statt weniger. Ja, vielleicht sind die ja schon in der Lage, wenn die alt sind, Zeitreisen zu machen. Und da haben wir festgestellt, die Folge wird sich sowieso verspäten. Wir müssen den Countdown hochzählen lassen irgendwann. Ne? Ja, da haben Dr. Ringling hat gerade gesehen, habe ich auch hingeschrieben. Nee, ich sehe gerade, die haben heute um 15 Uhr aufgenommen und haben vergessen, das umzustellen. Und deswegen zählt er jetzt hoch. Unser geht auf Null, deren zählt hoch. Das müssten Sie die Einstellungen mal kontrollieren, glaube ich. Ich weiß gar nicht, hat mir dieses Mal wieder ein Counter? Das wurde das letzte Mal bemängelt. Ja, habe ich dran gedacht diesmal. Ja. Nee, also auf jeden Fall gibt einen neuen Podcast. Verlinken wir, sucht ihn einfach, wenn ihr ihn sucht, unter Geotalk Schleswig-Holstein. Sind zwei Jungs, die geben sich echt Mühe und ich finde auch, sie haben so einen gewissen Trend nach oben von der Qualität her, Aufnahme und so. Das Einzige ist, der eine wirkt ein bisschen jünger und redet dem anderen sehr oft rein. Es könnte noch ein bisschen runterlaufen. Ich bin gespannt, wie lange sie das machen und ob sie Freunde bleiben. Ja, aber ich fand so von der Audioqualität immer, habe ich gedacht, Mensch, das haben sie wirklich gut im Griff. Ne? Ja. Also da gibt es wirklich Podcasts, die kannst du nicht anhören, weil die sich so Blecher anhören. Ne? Ja, absolut. Das ist schon gut. Ne? Also reinhören, wie gesagt, wir verlinken das. Mal gucken, was er sagt. Ja. Genau, wie Pini Baldi gerade schreibt, die sind erfrischend anders. Die 10 Minuten kann man gut aushalten. Ja, genau. Viel mehr würde auch nicht gehen, aber die 10 Minuten will Heike auch schon nicht mehr hören. Aber nö, ich höre da durchaus rein. Aber naja. Mal schauen. Genau. Dann, herrlich. Dann haben wir ja zugeschickt gekriegt. Brauchen wir doch nicht anonymisieren. Ist von Bayer. Er hat mir noch geschrieben, dass das völlig okay ist. Er wurde angeschrieben, in Kurzfassung. Wenn ich es richtig verstanden habe, da hat einer festgestellt, dass TBs von Bayer weggekommen sind und fragte jetzt an, ob er die TBs-Codes von denen vielleicht billig verkloppen will. So habe ich das verstanden. Ja, der hat tatsächlich gesucht nach gewissen TBs und zwar nach Rennenten. Ja. Weil die anscheinend wohl im TB-Code vermutet er eventuell etwas mit RE am Anfang haben. Ja, aber war bei Bayer ja gar nicht. Also deswegen habe ich nicht so ganz verstanden, wieso er dann bei ihm angefragt hat. Das kann er doch nachgucken, den TB-Code, oder nicht? Ja, Weil es ist so eine Art neues Geschäftsmodell, jetzt gebrauchte TB-Codes zu kaufen. Das fand ich ja echt schräg. Ja, und der suchte halt einen TB-Code, der eigentlich mit RE anfängt, für Recklinghausen, damit er das an seinem, passend zum Kennzeichen quasi einen TB-Code hat. Okay, dann passt das natürlich wieder. Weil jetzt einen reinen TB-Code einzeln kaufen, ich meine, was kostet denn so ein Ding, 1,50 oder was? Ja, irgendwie so, aber der wollte halt einen speziellen haben. Ne? Ja, okay, und sich dann auf den TB-Code quasi ein Kennzeichen holen für sein neues Fahrzeug. Ne? Ja, also wer da TBs zu Hause liegen hat, mit den Anfangsbuchstaben von irgendwelchen Kennzeichen, ne? Rein bei eBay Kleinanzeigen. Gewinne, ja. Gewinne. Z und Co. wird es wohl nicht so bringen, aber RE, ja. Ja. Oder also. SE. Mhm. Aber auf die Idee allein auch zu kommen halt, ne? Also. Ja, andere anzuschreiben, da ja, fand ich auch. Also was für eine Arbeit. Also. Na gut, aber kann man machen. Da hatten wir das nächste Geschäftsmodell. Das hattest du ja gefunden, Kescher Reisen. Haben wir einen Artikel drüber geschrieben, verlinken wir, kann man ja nachlesen. Wie sagt man es mal? Kurz und frisch, Geld ist alle. Sie müssen jetzt, oder die Rückzahlungen, die letzten Rückzahlungen verzögern sich ein bisschen. Es stockt ein bisschen, ja. Ja. Aber sie haben aufgestockt. Es geht natürlich um Reisen, die nicht stattgefunden haben, ne? Wegen Corona. Klar konnten die nicht alle Reisen durchführen, alles auch völlig verständlich. Aber da hatten wir ja letztes Mal schon drüber berichtet, da gab es dann wohl schon so ein bisschen Anwaltsschreiben und hast nicht gesehen. Also ein bisschen verzögert müssen sie es wohl schon haben, sonst hätten die Leute sich ja nicht schon gemeldet. Und jetzt gab es eine ziemlich offene Mail, Geld ist alle, weil sie ihr Geld teilweise nicht zurückkriegen, weil die Reiseveranstalter sind pleite oder die Hotels vor Ort sind pleite. Oder das also verzögert sich, weil die noch nicht auszahlen wollen. Genau, das ist, glaube ich, oder? Auch direkt sofort, also gar keine Frage. Die haben Unkosten gehabt und die kriegen sie jetzt nicht wieder rein und sollen aber auszahlen. Und dass sie da in Schieflage geraten bei so einem kleinen Laden, das finde ich ja völlig verständlich. Und ich fand's mutig. Ich habe echt lange überlegt, was machst du denn mit der Mail, was hältst du davon? Aber eigentlich finde ich's. Ja, ich bin schon mutig. Fast lebensmüde, aber. Ich wollte sagen, ich finde es mutig. Es ist nur die Frage, ob das glücklich ist, das so zu machen. Ja. Ne? Natürlich haben jetzt alle Angst. Ach du Scheiße, ihm geht das Geld aus. Jetzt erst recht mit dem Anwalt. Weil ich muss sagen, ich habe die Mail gelesen und dann, als dann da auch stand, kurz und knapp, das Geld ist alle, da habe ich auch irgendwie kurz gestockt und gar nicht weitergelesen, ja. So richtig. Und habe gedacht, das ist ja auch geil. Ne? Ja. Dann kam natürlich Erklärung, aber. Es gibt, glaube ich, einige, die ja wahrscheinlich dann erstmal gesagt haben, oh, mein Geld ist weg. Ja. Also um es mal dazu zu sagen, ne, für alle, die es nicht wissen, er hat auch klar geschrieben, sie haben einen Überbrückungskredit beantragt und auch schon genehmigt bekommen. Der muss jetzt halt nur noch ausgezahlt werden. Und dann werden sie auch die restlichen Summen zurückzahlen. Wenn sie es alle so machen, dann ziehe ich Not vor. Man muss natürlich immer abwarten. Ich bin da immer vorsichtig, sowas zu loben, bevor es durchgeführt ist. Aber ich fand es durchaus mutig, den Leuten das zu schreiben, das muss ich schon sagen. Also war schon so offen zu kommunizieren, wie es aussieht. Liegt auch nicht eben. Ne? Nö, Hut ab. Ja, genau. Also wenn ihr da betroffen seid, irgendwie, das Geld kommt wohl noch. Er hatte, glaube ich, auch sehr detailliert geschrieben, müsst ihr nochmal schauen, wo das Geld jetzt hängt. Also er arbeitet die Reisen von vorne nach hinten quasi ab. Er war eben, glaube ich, bei irgendeiner Kontinentalreise 4 von 6 angekommen, die er insgesamt machen wollte. Ja. Also von daher kann man auch nur sagen, gebt ihm jetzt auch die bisschen Zeit. Das nützt euch jetzt auch nicht, seinen Anwalt in der Nähe zu schicken. Wenn ihr wirklich den Kredit da, so wie er schreibt, genehmigt bekommen habt, ja, dann ist alles gut. Ja. Und dann. Wenn bis Weihnachten das Geld nicht da ist, dann würde ich vielleicht mal überlegen, ob man dann langsam zahlt. Ja, genau. Man weiß bei ihm, das Problem ist einfach bei seinem ganzen Gebabbel, ne? Sie waren ja auch die meistfavorisierten Geocacher Deutschlands, nur keiner hat's mitgekriegt. Kann man heute noch bei Project GC gucken, sind sie immer noch nicht. Das ist alles immer, das sägt natürlich auch an der Glaubwürdigkeit, muss man mal echt so sagen. Ja, aber wenn man die Presse und TV-Artikel teilweise so liest oder sieht, ist er ja auch Deutschlands einziger professioneller Geocacher. Ne? Ja, vor allen Dingen ist er der Deutschlands einzigster schnackender Geocacher, Großschnacker und eine dicke Hose. Ja, ja. Das muss man schon mal klar sagen. Also sie liegen immer noch knapp 200 Favoritenpunkten hinter Hotbina. Also mit Bestfavorisierter der Welt und so, nee, sind sie einfach mal nicht. Aber was nicht ist, kann er noch werden. Ja, denn wenn er wieder Werbung macht. Was ein guter Profi-Cacher ist, ne, der kann auch mal einfach raushauen, dass er eine neue Geotour angeboten hat und diese Caches vor dem Publish zur FTF-Jagd freigibt, weil er das Vergos sind und die Cartridges dafür schon zur Verfügung stellt. Also wer ihn da wieder drauf gebracht hat, weiß ich auch immer nicht. Nee, das, ich weiß auch nicht, also da fällt mir dann immer nicht so viel zu ein, weil ich denke irgendwie, also wenn er das schon alles so professionell macht oder beruflich auch macht, dann muss man mit sowas dann irgendwie, gibt nicht viele Regeln, die man einhalten sollte, aber das ist die schlechteste Regel, die man brechen sollte, ne? Ja. Da muss er sich eine eigene Plattform bauen und die da hochziehen und sagen, hier könnt ihr schon suchen, ne? Ja, also seine Außendarstellung ist für mich immer noch ein einziges Desaster, ehrlich. Also wie ich die Leute das verkaufen will, weiß ich auch nicht. Hatten wir das nicht hier auch im Pad drin, oder finde ich das gerade nicht? Was denn? Das mit seinem FTF, das hattest du da vorhin reinkopiert. Ne? Ja, ich hatte das kurz reingeschrieben, ja. Ich finde es nur nicht wieder hier. Also er hatte im Endeffekt, hatte er in seinem 100-Sekunden-Podcast, war es, glaube ich, da hatte er darauf hingewiesen, dass es dann eine neue Geotour gibt mit Veragos und die werden dann irgendwie kurzfristig gepublished, morgen oder übermorgen oder vielleicht Montag und dann ging ein paar Tage ins Land und dann war Montag schon durch und immer noch kein Publish und im nächsten Podcast hieß es dann, also jetzt, wenn es vielleicht morgen oder übermorgen kann eigentlich nicht mehr lange dauern, oder? Übermorgen. Vielleicht hat er nicht gesagt, welchen Montag. Ja. So, und da hat er halt dann auch darauf hingewiesen, dass man die aber trotzdem schon suchen kann. So, und er hat ja auch eine gewisse Reichweite. Ob ich das jetzt so gut finde, weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, es verliert einfach irgendwann an Glaubwürdigkeit, finde ich das Hauptproblem. Dass man irgendwann hört man schon nicht mehr hin, weil man war, ach, der babbelt wieder irgendwas. Und das ist eigentlich schade, ne? Weil es eigentlich gar nicht nötig wäre. Nee, eigentlich nicht. Weil, wie gesagt, eigentlich, sag mal, den Bekanntheitsgrad hat er trotzdem, nicht mit so einer Werbung. Das ist eigentlich nötig, ne? ja, gibt ja auch noch andere, die dann eine komische Außendarstellung haben. Aber sie haben jetzt auch mal was Positives geleistet. Das Geocaching-Magazin. Ich weiß gar nicht, ist das neu oder alt? Nee, 8. Juni 2021, also neu. Ein Workshop Mystery-Serie Teil 1. So knackst du Mysteries. Ja, und ich muss mal sagen, ich bin jetzt auch nicht so der größte Fan von dem Laden. Nee, absolut nicht. Aber der Artikel war gut. Ja, ne? Also fand der ich war auch wirklich gut erklärt, wie man da so rangehen kann, wenn man da das erste Mal vorsteht oder auch wenn man allgemein öfters mal vorsteht und weiß nicht, wie man rangehen soll, gibt es eine gute Anleitung, wie man die durchaus lösen könnte. Ne? Ja, also wer das mal lesen will, da könnt ihr gut nachgucken. Ja, genau. Ne, angefangen von, guckt ihr die, also erstmal sowieso, ab welcher Wertung man vielleicht erstmal anfangen sollte, bevor, dass man nicht total verzweifelt über. Also ist mehr für Einsteiger, ganz klar. Also mir so. Ja, aber auch, ich sag mal, wenn du, es gibt ja Leute so, die cachen auch schon länger und tun sich mit den Dingern immer schwer und fragen sich vielleicht manchmal, Mensch, wie gehen die Leute eigentlich ran? Es gibt ja so Cracks, die wollen ja ihre Tricks nicht verraten, ne? Dass es dann zum Beispiel irgendwelche Apps gibt oder irgendwelche Seiten, wo du irgendwelche Webseiten durchsuchen lassen kannst und so. Und hier ist gut erklärt, wie man das mal rangehen kann. Ne? Also das kann man durchaus mal empfehlen. Ne? Ja, das muss ich auch sagen. Und danach macht ihr dann Mikas Dings-Event mit da bei OC. Genau, und dann seid ihr die großen Kings. Dann macht ihr nämlich dann in der ersten halben Stunde gleich 5 Rätsel klar. Ne? Und zwar alles Fünfer, D5er. Ja, ja. Keine Frage. Ja, lohnt sich das wirklich, so sehr ich die sonst auch im Kicker eher habe, aber da, das haben sie super gut gemacht. Und weil das so gut gemacht war, haben sie gedacht, jetzt legen wir mal wieder ein bisschen Scheiße hinterher. Ich dachte, ich höre nicht richtig, ehrlich. Jetzt gibt's auf Facebook also eine Gruppe von dem Geocaching-Magazin und der Drogenszene aus Hamburg hier. Genau, eine private FAQ. Geschlossene Gruppe. Ja, genau. Aber eine FAQ-Gruppe, wohlgemerkt. Genau, FAQ-Gruppe, ja. Ja. Also eine geschlossene Gruppe, also ist doch absurd. Ich mache das soll ja eine FAQ-Gruppe für Anfänger sein, damit die eine Chance haben, mal nachzulesen, wie man das mit Cachen so alles macht. Ja, aber dann mache ich doch nicht eine private, geschlossene Gruppe davon. Und vor allen Dingen mache ich auch, die haben ja gar keine Werbung bisher dafür gemacht. Das heißt, man stößt ja nur auf Zufall da drauf. Ne? Ja. Und wenn man dann fragt, wenn ihr da reingeht, fragt bloß nichts. Irgendeiner, er hat die Frage auch gepostet bei unserem Telegram-Kanal, oder irgendwo habe ich die gelesen, hatte nur mal gefragt, ob das nicht ein bisschen komisch ist, diese Verquickung da mit den beiden, ja, ich will nicht mal Junkies nennen, mit den beiden Reisenden hier aus Hamburg, den rasenden Reportern und dem Geocaching-Magazin und was das alles ist. Und das ist doch nichts für Anfänger, was da gemacht wird. Und zack, war aus der Gruppe raus, ja, kommentarlos. Ja. Hat nur mal kurz nachgefragt, ob das eine Werbungsgruppe sein soll für die beiden Instagram-Kanäle. Ja, also ja. Fatal. Und das ist einfach so eine Außendarstellung schon wieder. Das passt schon wieder zum GC-Magazin, ehrlich. Aber alleine geschlossene FAQ als geschlossene Gruppe, da denke ich immer, merkt ihr eigentlich gar nichts mehr oder was? Also, nee, das ist ja, Interceptor, glaub mir, die Gruppe verlinke ich nicht. Da will ich wirklich keinen hinschicken. Die sind scheiße. Tut mir leid, aber anderes Wort fällt mir zu sowas schon gar nicht mehr ein. Das ist so, als wenn ich irgendwie, weiß ich auch nicht, Open Source, aber ich will den Quellcode nicht zeigen oder was. Also, ja, genau. Ach ja, eventuell haben die einen Admin-Job. Ja, nee, da werde ich mich drauf bewerben. Stimmt, das ist eine gute Idee. das ist eine sehr gute Idee. Ja. Also da, wer unheimlich viele Fragen hat, die beantwortet werden müssen, sucht bei Facebook. Sucht selber nach einer FAQ, eine geschlossene Gruppe, wo ihr nicht reingucken könnt. Das ist einfach super. Ich glaube, viel mehr brauchen wir jetzt nicht sagen. Die schaffen das sowieso jede Woche hier mal kurz erwähnt zu werden, weil sie wieder irgendwo reingegriffen haben. Von daher. Ich glaube, das ist auch der einzige Grund, weshalb die sowas machen. Ne? Weil sie hier erwähnt werden wollen. Aber das kann sogar sein. Ja. Da sollen sich nicht so viel Mühe geben, das schaffen sie sowieso. Ne? Ja, vor allem ist das alles so. Ich weiß auch nicht, heute habe ich auch wieder irgendwelche Aufkleber und irgendwelche Caches von ihnen gefunden. Die sind jetzt nicht mehr im Cache. Die sind ja zum Mitnehmen, so habe ich das ja verstanden. Das sind ja Aufkleber. Ich dachte immer, die soll man raufkleben dann und dann sagen, sie waren es. Ne? Bei mir im Stall kleben die jetzt. Unter der Schuhsohle. Ne? Die vom Plumpsklo. na gut, also lassen wir es. Die beiden jedenfalls sind rege dabei, sich weiter überall beliebt zu machen. Ja, aber übrigens noch so abschließend dazu, es wird ja, überall kochen sie rum, aber zum Beispiel ihren eigenen Blog bestücken sie gar nicht mehr. Nee, das ja, ist gar nichts, nicht mehr. Nix. Ihr eigener Podcast ist, glaube ich, auch schon seit einem Jahr nichts mehr gewesen. Ja, der ist ja immer mit sie treffen Leute, also irgendwie. Naja, gut, wegen Corona, ja. Ohne Präsenz haben sie noch nicht hingekriegt irgendwie, ne? Ja. Falls einer nicht weiß, wir sitzen, Jörg und ich sitzen auch mal zusammen, also ich sitze bei Jörg auf dem Schoß. Ja, ne? Genau. Und die Kleine sperren wir bei mir im Keller immer. Genau, genau. Und meine Tochter auch. Garten. Ja, so. Das zu ich dem Thema. Das sind so typische, die fangen immer alles an und dann nach zwei Wochen wird es langweilig, dann kommt der nächste dran. Das ist einfach, vielleicht vergessen sie es auch einfach, weil dann ist zwischendurch wieder ein kräftiger Zug aus der, ne? Ja, du kannst bei den Podcasts kannst du nicht so schnell aus 700 Likes 7000 machen, wie zum Beispiel bei Instagram. Das stimmt, das würde da auffallen, ja. Naja, lassen wir sie machen. Sie müssen ja wissen, was sie tun. Dann haben wir wieder, ja, es kam dann, ich will es jetzt hier gar nicht alles vorlesen, aber das ist ja auch hier von Rainer Reviewer Willkür unterschrieben. Das mit den Events, ich komme ehrlich gesagt nicht mehr mit. Also erst habe ich dieses Schreiben bekommen, das bezog sich auf was? Ach so, die Guidelines stellen klar, dass die Owner verantwortlich dafür sind, dass die lokalen Beschränkungen und für Veranstaltungen eingehalten werden. Jo, vollkommen klar. Und dann geht das so weiter, bla bla bla, und dann wird das dahin gedeutet, das muss offen für alle sein und deswegen dürfen keine Mengenbeschränkungen mehr sein. Das ist doch völlig absurd, diese Auslegung. Also wann ist das denn so? Weil ja, das war schon mal irgendwie in Diskussion, glaube ich, vor Jahren, aber dann wurde das wieder abgeschafft, weil es ist einfach, ich glaube auch nicht, dass Groundspeak das auch nur 10 Minuten mitmacht, wenn man da wirklich mal nachfragt. Weil es einfach so schwachsinnig ist, dass es schon wehtut. Ja, es gab ja schon genug Events. Ich sag mal, wenn ich an meinen Dönerstag denke, da macht es auch nicht Sinn, mit mehr wie, ich sag mal, ja, 40 Leuten in die Bude zu gehen. Und da stand auch immer drin, maximal 40 Leute, weil mehr gehen halt auch nicht rein. Verstehe ich diese, also ja klar, soll für jeden zugänglich sein, der kann ja auch, kann ja jeder sich anmelden, aber irgendwann ist halt Fiene, also wenn der Laden voll ist, ist der Laden voll. Ich glaube, der Plan, den die da haben bei Groundspeak, war doch immer, dass man keinen Einzelnen ausladen darf. Das finde ich auch gut so, also dass man nicht sagen kann, ja, ich mache jetzt hier ein Riesen-Event, aber die drei da dürfen nicht. Ja, das ist das, genau, das gab es ja schon auch schon im Landkreis Stade mal. Ja, das macht ja auch vollkommen Sinn, das verstehe ich ja völlig, also gibt es ja überhaupt keine Frage. Aber dann kommt, da du keinen ausladen darfst, wirst du dann deine öffentliche Veranstaltung, veranstaltungstechnisch ist dein Event genau das, absagen und archivieren müssen. Ja, kann ja verstehen, was das so gesagt wird, aber da kannst du auch kein Mega mehr machen. Wie willst du das machen? Wenn wir jetzt da das da in Dings hingekriegt hätten und der Hotel hat das mitgemacht, dann sagt er ja auch, wir können hier 1000 Leute auf den Platz kommen lassen und dann ist einfach kein Platz mehr. Und wenn sich dann 1001 anmelden, dann soll ich ein Mega-Event absagen? Ja, also wenn das erste Mal passiert, dann möchte ich sehen, dass Groundspeak das mitmacht. Ehrlich, ja, das möchte ich wirklich erleben. Und vor allen Dingen, also nicht nur absagen und archivieren, sondern dann hat das Event natürlich auch nicht stattgefunden. Es darf keiner einen Intent blocken. Ja, aber dann kommt doch der Statistik-Fetischist als Geocacher nicht mehr. Ja, das ist doch der Tod für Groß-Events. Die kannst du doch gar nicht mehr veranstalten. Wie willst du das machen? Also das ist doch absurd. Also sorry, aber das kann aber nicht funktionieren. Also weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie diese komische Auslegung zustande kommt, aber ich kann das nicht mehr glauben. Weil wie willst du denn dann mega machen? Kannst du gar nicht. Ja, oder ist das nur aufgrund der aktuellen Lage so, dass das so gemacht werden soll? Nee, da steht ja nicht drin. Da bezieht sich alles auf die Guidelines, so lese ich das. Ja, ich weiß nicht. Ich habe jetzt auch nicht reingeguckt, ob die Guidelines jetzt irgendwie zwischenzeitlich mal angepasst haben aufgrund von irgendwelchen Health-Geschichten. Ne? Naja, das ist ja so ein bisschen Deutungsthema. Bitte den Link zum aktuellen Thema, wenn möglich. Ich habe gar keinen Link. Ich habe hier nur eine Mail, die aus irgendeinem Event kam. Da steht halt drin, die Guidelines stellen klar, dass die Owner verantwortlich dafür sind, bla bla bla. Andererseits steht im Help Center zu Events, dass diese allen offen stehen müssen. Offen für alle bedeutet, dass Teilnehmerbeschränkungen bei Events nicht zulässig sind. Das ist also scheinbar die jetzige Deutung. Die kannte ich auch noch nicht, weil die ist der Tod für die Groß-Events. Wie willst du das machen? Stell mal vor, die planen jetzt 2 Jahre in Schleswig das Event, haben da Platz für 5000 Leute und jetzt melden sich 5001 an. Ja, dann machen sie es dicht. Schicken sie 5000 Leute wieder nach Hause. Ja, dann darf Ulf nicht mehr im Helferteam sein. Ne? Ja, also der darf ja sein eigenes dann wahrscheinlich sowieso nicht long. Also das ist mir alles, ich kann das nicht, das kann ich nicht so richtig glauben. Aber es ist tatsächlich so, dass, also ich habe ja gerade nun auch noch ein Event in der Pipeline, ne? Ja. Und da gab es aber genau dasselbe Thema auch halt, ne? Weil es im Endeffekt so, es soll halt jedem zugänglich sein. So, und ich denk halt immer, ja, natürlich ist es jedem zugänglich. Du musst halt nur schnell genug sein, dich anzumelden. Ja. Ne? So, und das ist halt so mit einer Beschränkung und sagen, und dann, wenn es zu viel werden, dann musst du es archivieren. Ist das halt schwierig, das ist, weiß nicht, ist nicht durch, also das ist am Thema vorbei. Ne? Ich kann mir das, ich werde tatsächlich mal nachfragen, nicht, weil ich irgendeinmal reinwürgen will, weil Rainer Wilke schreibt, so mach doch, frag nach. Ja, mache ich tatsächlich. Nicht, weil ich irgendeinem was Böses will, sondern weil mich das wirklich mal interessiert. Das ist doch Schwachsinn, da schießt sich doch Groundspeak in den Kopf. Ich sag mal, die meisten Zulauf dürften sie doch durch solche Events und sowas bekommen, also die beste Werbung für sie. Und jetzt zersägen sie diese Events, indem sie praktisch Groß-Events unmöglich machen? Es sind ja auch schon kleine Events teilweise. Ja, aber die werden ja noch nicht mal so tragisch, aber machst du zur Not, wenn jetzt Döner, ja, aber selbst das ist ja, also das halte ich für sehr, sehr seltsam. Vor allen Dingen war das ja die eine Entscheidung, die kam, und dann kommt der inoffizielle Dönerstag in Hoyerswerda, das ist GC8QXVB, wo man als erstes drin steht, die Teilnehmerzahl ist auf 50 Personen begrenzt. Sollte es mehr Anmeldungen werden, wird es eine Warteliste geben. Mir scheint, dass die Reviewer so eine gewisse, ihre frühere Einigkeit, die sie mal hatten und so, das scheint sich immer mehr aufzulösen oder was. Also das ist wirklich, das widerspricht jetzt völlig dem, was dem ersten Event gesagt wurde. Das passt da hinten und vorne nicht zusammen. Nee, aber gut, vielleicht hat es da hinter der Tür eine Regelung gegeben, ne, zwischen dem Veranstalter und dem Reviewer, ne, dass die da irgendwie einen Lösungsweg gefunden haben. Ja, ne? Vor allen Dingen gucke ich gerade mal drauf, ne? Reviewer für das Event, die 50 Leute jetzt kein Problem mehr wahrscheinlich. An. Doch, Amy Farrah Fowler. Mhm. Ist das nicht sogar? Nee, ich weiß nicht, wo die herkommen. Ja, den gehört habe ich den Namen auch schon mal, aber ich glaube, die ist nicht vom Headquarter. Oder? Ja, also ich weiß auch nicht. Ich werde das echt mal nachfragen, einfach weil es mich interessiert. Einfach damit man auch mal dazu eine definitive Aussage machen kann. Im Moment finde ich das sehr seltsam. Also das ist mir nicht klar, wieso diese Auslegung jetzt so stattfindet, die es irgendwie 20 Jahre nicht gab. Also Events, die mengenmäßig begrenzt waren, die gibt es seit 2004. Ich denke auch. Und ich sag mal, wenn es jetzt irgendwie aufgrund der aktuellen Lage da Anpassung der Guidelines gab oder so oder Vorgaben, ja, ist das ja gut und schön. Aber das ist ja dann auch wieder nicht jetzt unbedingt Aufgabe von Groundspeak. Ne? Ich meine, es gibt Verordnungen und die ziehen, das ist Gesetz. Ne? Ja, da habe ich jetzt auch gar keine Frage. Ja. So, und da hat man sich dran zu halten. So, und wenn, ich sag mal, bei der aktuellen Lage hier ist jetzt ja relativ viel wieder möglich. Das weiß man nicht, was in 3 Monaten ist, aber wenn man sagt, okay, du hast dein Listing halt anzupassen an die Verordnung, wäre ich auch schön doof, wenn ich es nicht mache, weil ich als Veranstalter tatsächlich ein bisschen haftbar gemacht werden kann. Ich habe ein bisschen Verantwortung. Also haftbar in Anführungszeichen. Ich habe Verantwortung, so, und dann muss ich halt auch bei unserem Event wird man eine Woche vorher mal drauf gucken müssen, wie die Zahlen dann sind. Und muss man vielleicht auch sagen, okay, tut uns leid, ihr müsst alle einen Stuhl mit hochschleppen, weil das Event kann eventuell nur im Sitzen stattfinden. Ne? So, dann ist es so. Wenn es heißt, Großveranstaltungen dürfen nur im Sitzen gemacht werden, dann sitzt man da. Ne? Also wie gesagt, ich werde tatsächlich mal nachfragen. Also kostet ja nichts. Es geht ja, wie gesagt, es geht auch gar nicht darum, jetzt irgendeinmal reinzuwürgen. Ich werde noch nicht mal was dazu schreiben, sondern einfach nachfragen, ob das jetzt ernsthaft so ist, dass ich keine Mengenbegrenzung machen kann, weil, wie gesagt, wäre ja beim Mega fatal. Also es nützt ja nichts, wenn du jetzt irgendwo ein Mega machst, hast du ja auch eine automatische Mengenbegrenzung, weil einfach nicht mehr Leute dahin passen. Und wenn die dann überschritten werden, dann kannst du auch nicht anfangen, Du kannst Hotels gebucht und so, weißt du. Und dann sagst du, nö, gestern hat sich leider ein Tag vor dem Event der 5000 Erste angemeldet. Das müssen wir leider dicht machen. Ja, ist doch völlig absurd. Ja. Davon passt ja auch noch der Folgekosten. Ne? Also wenn du jetzt unendlich viele Leute holst, dann musst du auch für unendlich viele Leute Security da haben. Du musst Toiletten da haben. Das ist ja Rettungskräfte und. Das muss ja auch bezahlt werden. Also musst du ja auch bei Groß-Events irgendwann eine Grenze ziehen. Ne? Ja, ich kann mir das auch nicht so richtig vorstellen. Das mega in wie hieß das immer noch, in Büren, ne? Was in Büren? Ja. Ne, der hat ja auch mal die Stadthalle da, da gehen ja halt auch nicht 100.000 Leute rein, ne? Vielleicht nur 90.000. So, und dann muss man irgendwann sagen. Ja, also ich, ne, ich habe mir das mal aufgeschrieben. Ich hoffe, ich denke, dass ich mal hinschreibe, was der Groundspeak selber zu sagt. Mal sehen. Weil so kann ich es nicht nachvollziehen, das ist mir schleierhaft. Ja, das ist aber im Moment sowieso ein bisschen schwierig, finde ich, ne, was so Events angeht irgendwie. Ja, was haben Sie denn was haben Sie bei dir denn eigentlich jetzt gesagt wegen der 30 da? Wenn wir 31 Anmeldungen haben, müssen wir zumachen? Nein, wir haben ja eine Allgemeinverfügung von der Naturschutzbehörde. Haben wir ja angefragt beim Landkreis, wie sieht's denn aus da? Kann man dann ein Event machen? So, und da hat der gute Mann, damit er nicht jedes Mal genervt werden will, gesagt, also grundsätzlich kann man Events da machen, man kann auch Caches verstecken, wenn man sich halt an Regeln hält. Und bei den Events hat er gesagt, die Größe der Teilnehmer sollte eine touristische Busgruppe nicht überschreiten. So, jetzt gibt's eine Busgruppe, ich sag mal, die normaler Bus geht los, vielleicht bei 35 Leuten, die drin sitzen, beim Doppelbäcker bist du bis zu 60. So. Wir haben einen Gelenkbus. Ja, genau. So, und ich habe dann nochmal gesagt, so 40 ist eine gute Nummer, dann hast du du siehst ja auch immer nicht an den Anmeldungen, wie viele Leute kommen, ne? So, und man hast ja auf einen Account kommen auch mal zwei Leute oder so. Und dann hast du mal spontan Leute, die noch rumkommen, wie die Polizisten zum Beispiel. So, dass du halt dann irgendwo so die 50 so wahrscheinlich dann mal ein paar sprengen ab, aber so die 50 im Schnitt wirst du halt dann so einschätzen können, so. Ja, und jetzt ist es halt so, dass die Erfahrung jetzt zeigt, dass auch durchaus mal spontan ein paar mehr Leute kommen, ne? Und die Ursprungsidee im Listing zu schreiben, wer nicht mehr ins Event passt, sollte mit der nächsten Busgruppe aufsteigen, kam jetzt nicht so gut an beim Reviewer. Warum eigentlich nicht? Ich weiß nicht, irgendwie. Nee, und wir haben uns halt darauf geeinigt. Also ich werde tatsächlich nochmal beim Landkreis auch mal nachfragen, wie er das sieht, wenn wir dann 70 Leute sind statt zum Beispiel 50. Ja. Ne? Ob das so ein großes Problem ist, weil da oben sind, ich habe es jetzt dann, es muss ja ein Hygienekonzept geben, das habe ich auch ein bisschen zusammengestrickt, vernünftig, so wie es vorgeschrieben ist. Da habe ich dein Klopapier bereit. Genau, und da habe ich halt mal gestern, es sind oben 1200 Quadratmeter Gipfelfläche, in Anführungsstrichen. Ne? Also das Plateau da oben, dieser Platz da drauf, sind 1200 Quadratmeter, also da hast du, ich sag mal, bei 40 Leuten hast du 30 Quadratmeter Platz pro Person. So, das heißt, ne? So. Diese Zahl ist sowieso, ich glaube bis heute, dass Holger mich verarscht hat, der hat da gar nicht angerufen. Nee, doch, es gibt ja eine E-Mail, es gibt ja einen Schriftverkehr dazu. Okay. Ne? Und aber, da ist auch ganz klar, den Herrn gibt's auch, den habe ich aber telefonisch jetzt noch nicht erreicht, weil er, glaube ich, im Urlaub ist. Ah, okay. Aber im ersten Event hatten wir, glaube ich, mit 10 Leuten gerechnet oder so. Ja, und der Reviewer hat ja mal darauf hingewiesen, dass die Erfahrung gezeigt hat, dass wir da auch durchaus mal so 70 Personen waren und wie wir das handeln wollen. Und wir haben uns das jetzt da geeinigt und es bleibt halt bei den 40 erstmal. Und wenn ich zwischendurch mal jemanden vom Landkreis bekomme, der mal eine Aussage dazu trifft, auch schriftlich, und sagt, Mensch, wenn er 60 sagt, geht's auch okay, dann gehen halt auch die 60. Ne? Ja, okay. Aber es muss halt geregelt sein, weil Platz da oben ist halt genug, da sind wir uns einig. Und es muss halt offiziell vom Besitzer, und das ist nun mal der Landkreis in dem Fall, abgesegnet sein. Ne? Aber es ist halt. Zur Not löschen wir ein paar Events, ein paar Logs. Naja, ich sag mal, die bei den letzten Events waren halt keine 70 da, ne? Wir waren dann irgendwie so bei 55, 60 Will Attends, ne? Oder Attends. Ja, ich hatte mal geguckt, so, und 60 ist halt tatsächlich so ein, kannst du nochmal sagen, so eine Reisebusgruppe, ne? Das, ja. 60 Leute sind da durchaus mal dabei. Das ist dann schon, das geht dann halt rein, aber wenn es dann immer mehr wird, man muss halt auch allgemein mal so für die Zukunft, ne? Ist halt immer blöd, dass man jedes Mal die Diskussion hat. Das ist nicht das erste Mal, dass es diese 40-Personen-Diskussion gibt. Ne? Und ganz ehrlich, es muss da oben auch die Natur nicht leiden, ne? Ist ganz klar. Also zu viele, ich meine, mit 250 Leuten wird es da oben schwierig, ne? So, ja, von daher. Da, weißt du, ganz ehrlich, das ist immer noch eine große Heidefläche. Also, ja, und es sei denn, es regnet und wir müssen wieder in die Schafshütte rein, dann wird es schwierig. Aber, und auch da haben die letzten Events da oben gezeigt, es waren auch nie alle gleichzeitig oben. Also trotz Trotz Tombola gibt es immer Touristen, die wissen nicht, dass wir eine Tombola machen, etc. Oder, das ist natürlich jetzt auch mal für die, die nicht da waren, sonst wird es für die ja auch zu langweilig. Wer noch gar nicht da war, wir machen ja ein bis zweimal im Jahr auf dem Wilseder Berg, dieser 9000 Meter hohe Berg in der Lüneburger Heide. Von da aus kann man praktisch einmal um die Welt gucken. Ja, ja. Ein Event mit viel Klamauk. Nussecken, Klamauk, genau. Und Verpflegung und ein bisschen Tombola. Also Schrottwichteln ist nix dagegen. Da kommen aus ganz Deutschland alle Jünger angefahren. Und da oben hat man wirklich sehr viel Platz. Und es kommen jetzt auch nicht so viele, weil man muss schon ein ganzes Stück laufen, bis man da ist und so. Kürzeste Strecke sind 4,5 Kilometer zu Fuß, ne? Genau. Also, da geht halt nur Fahrrad oder zu Fuß. Ein Weg. Ein Weg, genau. Man muss den Podcast auch kennen. Was will man sonst auf so einem Event, wenn da zwei Kloppte rumstehen? Also, es ist halt so ein, wie das gerne heißt, Kult. Klein, aber kultig. Ja, ja. Und da haben wir halt auch das Problem, dass wir irgendwann, als wir das erste Mal gemacht haben, gedacht, naja, wenn 20 Leute kommen, ist das viel. Und dann hat Holger beim Amt da angefragt und hat gesagt, Mensch, was ist denn, wenn hier 30 Leute? Ja, 30, gut, alles klar. Und dann, also diese 30 war mehr so eine Zurufgeschichte. Ja, und jetzt trifft uns das auch langsam, wenn diese Regeln jetzt so seltsam ausgelegt werden. Ich weiß noch nicht mal, in welchem Bundesland es wie ausgelegt wird, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, es gibt tatsächlich, also ich, es gab ja den Hinweis, dass die GC-Reviewer-Seite da irgendwie, nee, die Wiki-Seite, ne? Ja. Die Reviewer haben eine Wiki-Seite und da steht so ein bisschen drin, was in welchem Bundesland wie gemacht werden muss. Und jetzt für Niedersachsen stand es da zum Beispiel auch drin, wenn die Inzidenz über, glaube ich, 50 ist oder keine Ahnung, irgendein Wert, dass Events grundsätzlich nur im Sitzen veranstaltet werden dürfen. So. Und deswegen steht bei uns im Listing auch drin, dass jeder, gegebenenfalls, dann werden wir halt darauf hinweisen, einen Stuhl mitbringen muss. Ne? Und zwar keinen warmen Weichen, sondern einen zum Sitzen. Ne? Muss ein bisschen Stuhlgang mitbringen. Na gut, also wir erkennen das Problem also auch. Ich, wie gesagt, wir werden da nachfragen, wie gesagt, nochmal, nicht um irgendjemandem was Böses zu wollen, sondern einfach, um mal herauszufinden, was Groundspeak da ganz offiziell nach außen sagt, außerhalb der Viewerkreise. Ja. Weil ich habe daraufhin nämlich nochmal bei mir so geguckt, die Events, die ich veranstaltet habe, jedes Event bisher hatte eine Timing-Beschränkung aufgrund der Örtlichkeit. Ja. Also Wilserberg außen vor, auch der Dönermann oder im anderen Restaurant. Es gibt halt immer, mehr geht nicht. So, und deswegen ist es eigentlich ein Strich unter jedes Event fast. Ne? Ja. Ja, es ist schon. Und um das Ganze dann zu krönen, gibt's ja noch, das war mir noch nicht mal so richtig klar, diese Regelung, dass, wie war das, publishen muss 14 Tage, das Event muss 14 Tage vorher gepublished sein, richtig? Eigentlich ist, glaube ich, die Regel, das Event muss 14 Tage vor Beginn eingereicht sein. Oder eingereicht, okay. Weil es gab ja schon das öftere Mal, dass du eingereicht hast und dann war zu viel abzuarbeiten bei den Review und dann ist es 10 Tage vorher erst gepublished worden. Da steht ja auch ganz oft dann immer drin, Achtung, bevor Diskussionen kommen, das Event wurde rechtzeitig eingereicht. Oder so, ne? Ich weiß jetzt nicht, woher diese Regelung kommt. Ich könnte sie vermuten, dass es sie so aus 2006 etwa kommt. Ich glaube, 2006 war das. Als hier in Hamburg so ein paar richtig Großkupferte, ich will die Namen jetzt nicht mehr nennen, ich weiß die immer noch, weil ich das derart asozial fand. Die haben sich hier in Hamburg getroffen, da war so ein Reviewer bei, das war sowieso so ein Spinner, den keiner mochte. Und der hat dann mal eben das Event gepublished, während sie da saßen bei irgendeinem zu Hause. Mhm, super. Die wollten also einfach mal zeigen, dass sie halt gleicher als gleich sind. So, du kennst ja dicke Hose, unauffällig die Geschlechtsteile raushängen lassen während der Fahrt und also wirklich das eine einzige Peinlichkeit. Die haben sogar noch im Forum, in dem grünen Forum damals, da war der Haupttreffpunkt noch zu der Zeit, tatsächlich auch noch versucht, das also noch gut zu reden, dass das ja eigentlich völlig okay wäre und so. Und ich glaube, dass das damals so der erste Anstoß war, sich bei den Events mal was zu überlegen. War der Reviewer noch lange Reviewer danach? Ja, tatsächlich war er noch eine ganze Weile sogar Reviewer. Der hat sich aber noch so ein paar Klöpse dazugelassen. Also der wollte auch nicht mehr. Der war nur noch am Provozieren, ununterbrochen, konntest du sagen. Ich glaube, der hat auch seine Reviewer-Coins dann verkauft oder irgend so ein Scheiß. Also der hat diesen Rauswurf sozusagen aus eigener Initiative mit Druck gemacht. Der Horst Schenker unter den ehrenamtlichen Mitarbeitern. Ja. Ne? Das war, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, der hieß einfach nur Tu. Ich glaube, ich bin aber nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war der. So einen gab es mal, ja. Auf jeden Fall aus Bremen kam der Junge. Ja, gut, wenn du aus Bremen kommst, in Hamburg ein Event published, ist ja sowieso schon. Ne? schwierig. Ja, auch so, also als der gegangen ist, da ich kenne bis auf die, die in diesem Event saßen, keinen, der darum traurig gewesen wäre. Und jetzt haben wir tatsächlich den Nachfolger sozusagen. Ich habe letzte Woche im Telegram-Channel, endlich kann ich auch mal sagen, ich habe es auch vorher gesagt, schon gesagt, es mag ja ein Vorurteil sein, aber ich fand das echt seltsam. Plötzlich las ich überall nur noch von diesem Sherlock-Reviewer. Vorher habe ich nie was von ihm gehört und plötzlich auf Facebook gab er seine Weisheiten kund und einen YouTube-Film und überall war plötzlich was von diesem Reviewer zu lesen. Genau, und seine Idee war ja eigentlich, Events so zu veranstalten in Berlin, dass gleichzeitig überall relativ viele gepublished werden, damit du halt keine... An einem Tag irgendwie, ne? Damit genau, an einem Tag ganz Leute. Viele, damit die Leute nicht überall zu einem Event rennen, weil sie ausgehungert sind, sondern sich schön verteilen und auch kein Event-Hopping sollte gemacht werden. Das hätte es ja nie gegeben. Also. Nein, hätte bestimmt dann willkürlich Logs gelöscht, wenn die doppelt gelockt hätten, ne? Ja, das... So, und heute Morgen kam dann, also heute Nacht, irgendwie hat er bei Facebook, ich habe es heute Morgen nach dem Aufstehen gesehen, hat er dann mal einen rausgehauen und hat dann unter anderem in der Bindestrichgruppe habe ich es gefunden, dann mal geschrieben, so ein kleines Update zu den spontanen Event-Publish der letzten Tage. Eigentlich war ich ja der Meinung, dass es im Sinne der Community ist, wenn wir in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern so schnell wie möglich neue Events freischalten. Leider hat auch das wieder mal jemanden in der Community nicht gefallen und er hat Beschwerde in Seattle geführt. Und ja, das Publishen von Events ohne 14 Tage Vorlauf ist gegen die Guidelines. Wie andere Reviewer auch, war ich der Meinung, dass es im Sinne der Community ist. Weit gefehlt. Der Spielebetreiber sah das anders, so kam eins zum anderen. Im Endeffekt war man nunmehr der Meinung, dass ich lange genug Reviewer war. Daher sage ich als Reviewer nun goodbye. Berlin, Mecklenburg-Vorpommern haben somit derzeit keinen Reviewer. Wie es da weitergeht, liegt nicht in meiner Hand. Ich hoffe dennoch, dass es eine schweigende Mehrheit gibt, die mit der Arbeit zufrieden war. Jedem kann man es nicht recht machen. Ich habe jetzt wieder Zeit zum Cachen. Vielen Dank und tschüss. Ich hörte aber auch schon, dass da ein Event von seinem Kumpel bei war oder so eine Späße. Also es ist natürlich wieder das, was einer... Das ist die eine Seite. Also ich frage mich aber da bei dieser Aussage, die er hier getätigt hat, ne? Er hatte ja jetzt mal kurz gesagt, dass er mit, wie andere Reviewer auch, war ich der Meinung, dass es im Sinne der Community ist, das so zu machen. Das heißt, es muss ja irgendwo eine Abstimmung intern unter den Reviewern gegeben haben, wo man gesagt hat, pass mal auf, wir machen hier so eine Aktion, wir publishen da ganz viele Events auf einmal, damit es halt diesen Andrang nicht gibt. Da werden die doch darüber gesprochen haben, dass es eventuell die 14-Tage-Klausel mal gerissen werden muss. Und dann frage ich nicht einmal kurz in Seattle nach und sage, pass mal auf, wir wollen hier was machen, um die Gesundheit zu schützen. Ja. Da hätte ich doch einmal den Rückruf hätte ich mir doch eingeholt, mal eben schnell. Also ich weiß aber nicht, wie glaubwürdig das alles so, wie gesagt, ich las dann auch woanders, dass es da wohl auch so ein bisschen Vorwurf gab, dass ein Kumpel von ihm auch mal eben schnell ein Event durchgewunken wurde. Ah, okay. Und das liest sich schon alles sehr seltsam. Und wenn ich das jetzt richtig zum Schluss mit, das habe ich aber jetzt nur zu den letzten Sekunden vor der Sendung praktisch mitgekriegt, dann gab es ja wohl auch noch irgendwie das Problem, das ist ja nicht noch der Reviewer von diesem Berliner Event, von dem Berliner, wie heißt die? Berliale? Berlinade? Berolina oder so, ne? Berolina, genau. Berolina, ja. Da sind es wohl auch mehrere und so, aber da hat er wohl auch sich mit großen Worten verabschiedet unter seinem nächsten Account, unter dem der das gemacht hat. Ich weiß auch nicht, wie viele Accounts der Junge so betreibt. Also für mich wirkt ja, das ist allerdings natürlich ein Vorurteil, habe ich auch nichts gegen in der Hand. Vielleicht ist auch alles falsch und er ist ganz nett und so, aber das ist mir alles... Ich finde schon immer Reviewer, die nach außen so agieren, schwierig, weil das ist nun mal ein Schiedsrichterjob. Und das ist so auch wie im Fußball. Wenn du so einen Job hast, ist das nichts, wo du gleichzeitig auf 47 Social-Media-Kanälen rumposaunen solltest. Das passt nicht zusammen, in meinen Augen. Also, weiß ich nicht. Naja, schwierig. Das machen ja eigentlich auch kaum Reviewer, ne? Also, man liest ab und zu von Twitter, bei Twitter mal irgendwas, ja. Von den Reviewer-Accounts, die sie da so haben. Aber ansonsten sind die ja eigentlich eher alle sehr zurückhaltend, ne? Ja, es gibt auch. Und wenn dann so einer raussticht, da fällt natürlich auf, ne? Wollte gerade sagen, es gibt auch ein, zwei mit Blogs und so, aber selbst die sind ja äußerst vorsichtig und zurückhaltend. Und das finde ich aber als Reviewer wichtig. Also, Ja, also Gleiter schreibt auch gerade, das ist auch okay, das sehe ich genauso, das ist auch okay. Man kann auch bei Twitter mal sowas raushauen, ne? Auch mal, also Eigengott hat ja auch bei Twitter sehr viel gemacht, ne? Auch dann belehrende Tweets nochmal gegeben oder Hinweise, ne? Die ja nicht immer schlecht waren. Ja, aber das haut sich irgendwann, weißt du, das bleibt den Leuten, das wird ja bierernst genommen, dieses Spiel. Und dann bleibt das bei den Leuten hängen. Und dann muss er mal irgendwann eine Entscheidung treffen, die gegen eigentlich das ist, was er da getweetet hat, weil halt Braunschweig das anders sieht. Und dann wird das alles explodieren. Das ist normal. Also deswegen. Ja, sobald denn keine Regeländerung auch da ist, kriegst du die Diskussion in irgendwelchen sozialen Netzwerken. Aber da hast du doch mal geschrieben, so und so geht das. Ne? Ja, ich finde ja auch nicht schlecht, wenn die was sagen. Mein Gott, Rainer Wilke schreibt ja auch ab und zu mal zwischen einfach. Ist ja auch vollkommen in Ordnung, Gottes Willen. Oder auch im Telegram-Channel haben wir ja nun auch ein paar Reviewer. Und die schreiben da auch durchaus mal ihre Meinung zwischen und auch durch in deutlichen Worten, wenn ihnen irgendwas nicht passt. Und das finde ich auch völlig okay. Aber wenn du jetzt so richtig an die Öffentlichkeit gehst, also nicht irgendwo so in der Gruppe oder was, sondern wirklich dir da einen eigenen Kanal aufmachst, dann YouTube-Film drehst oder dir eine eigene Homepage machst und dann, ich sag mal so, 3-4 Mal im Monat einen raushaust, dann weiß ich nicht, ob das zu so einem Schiedsrichter-Dasein passt. Das ist jetzt einfach nur meine Sicht. Das ist gar nicht, ich will denen gar nichts vorschreiben. Um Gottes Willen, die sollen da machen, was sie wollen. Aber ich glaube, dass das immer, also das kann nicht zusammen funktionieren. Das wäre, als wenn ich jetzt hier Reviewer werden will. Was, wollen wir doch auch. Deswegen machen wir den Scheiß doch hier auch nicht. Heimlich sind wir ja schon beim Bewerben. Sherlock haben wir jetzt rausgehauen. Jetzt sind die Bundesländer frei. Ich wollte sagen, die anderen sind auch schon freiwillig gegangen, weil sie den Druck nicht mehr ausgehalten haben vor 4 Wochen. Aber der Punkt ist ja auch, je häufiger man seinen Schädel aus dem Sand hält, ne, desto öfter findest du halt auch eine Stelle, wo du raufhauen kannst. Ja, ne? So, und das ist halt, ist es im Leben ja immer so und auch bei Reviewern, wenn du immer so richtig einen raushaust, dann hast du halt Angriffsfläche. Ne? Ja. Die wird immer größer. Ne? Dann hast du irgendwann eine riesengroße Rahsegel vor dir herführen. Das kann man ja auch mit umgehen. Mein Gott, das Segel haben wir ja nun auch. Aber wenn ich dann gleichzeitig Schiedsrichter sage, das halte ich für, das ist ein Tanz auf der Rasierklinge, der nicht funktionieren kann in meinen Augen. Das fliegt dir um die Ohren. Aber so jetzt wurde Sherlock hier auch so sehr komisch gegangen dann quasi? Also, das ging wirklich sehr, das ist auch so ein Punkt, warum mich seine Aussage sehr, sehr kritisch sehe. Nicht, weil ich ihn kenne oder was dagegen hätte, sondern weil ich einfach, das geht mir alles viel zu schnell und dann soll das so eine Kleinigkeit gewesen sein und er hat natürlich die Hände in Unschuld. Oh, das ist mir alles viel zu gut. Weißt du, das ist so Rosamunde Pilcher, was ich da lese. Daher würde ich gern die andere Seite auch mal hören, weil, also Groundspeak macht vieles, aber dass die einen so schnell, also gerade Reviewer, so schnell rauskicken, das habe ich noch in meinem ganzen Leben nicht gehört. Aber es gibt ja durchaus Reviewer, die im Nachhinein sagen, dass der Abgang jetzt nicht so, also, dass man sich jetzt nachher fragt, Mensch, das war's jetzt? Also, dass das wohl eher kühl sein soll, ne? So. Und ich meine, ich finde das mal schwierig, ne? Also, das ist ja ein Ehrenamt, ne? Die kriegen ja, das wissen die meisten ja nicht, die kriegen ja keine Knete dafür. Die kriegen ja vielleicht mal einmal im Jahr eine Coin geschenkt oder so und haben vielleicht auch eine Premium-Mitgliedschaft für ihren Privataccount, die sie nicht bezahlen müssen oder so. Also wirklich Peanuts. Nee, ich glaube, das gibt's glaube ich nicht mal. Aber die kriegen quasi fast nichts dafür, außer vielleicht mal eine Coin, sagen wir mal, und einen feuchten Händedruck. Das ist halt ein Ehrenamt. Wie reiner Willkür, was kriegst du? Sag mal, Monatsrechnung netto nach Abzug der Steuern. Genau, abzüglich Spritkosten, weil die ja vor Ort alle jede Dose freischalten. Und ja, kontrollieren, stimmt, müssen wir da hinfahren. Ob es da einen Firmenwagen gibt mit so einem Penis auf dem Dach. Nee. Ja, aber andererseits, guck mal, hast du Leute, die haben schon ewig nichts mehr gemacht, so wie Holger. Und als der dann seinen Anfall, seine Herzattacke hatte, haben die sich sehr schnell gemeldet. Also da habe ich genau das Gegenteil gehört, nämlich, dass sie eigentlich sehr, sehr gut für ihre Leute. Ja, also da war ich ja auch positiv überrascht, ne, dass die so, so Mitarbeitern dann doch so verbunden sind, ne, auch wenn er lange nichts gemacht hatte mehr. Ja. Ne? Kleider schreibt übrigens gerade, das ist nämlich auch meine Vermutung. Ist klar, ist ja Spekulation, sagt er ja auch, aber vielleicht gab es schon Gelb und jetzt Gelb-Rot. Und das vermute ich auch eher, weil, also, dass ein Reviewer so schnell wegen ein so einer Kleinigkeit rausgekickt wird, also das klingt mir sehr schräg. Nee, ich wollte dazu eben auch schon sagen, er ist natürlich jetzt nicht so aus der Ecke, die wir beide hier so beobachten. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob da auch das öfter mal Caches gepublished wurden, die hätten vielleicht nicht gepublished werden dürfen, die wurden zurückgezogen. Also ob er da schon ein paar Mal irgendwie ins Strudel gekommen ist. Vielleicht kann da mal jemand was kommentieren, der aus der Ecke da kommt, wo er tätig war. Ja. Weil ich vermute auch eher, also aufgrund dieser doch sehr kurzen Aktion hier, Also entweder hatte er schon keinen Bock mehr so richtig, kann natürlich auch sein. Nochmal ganz klar gesagt, ne, wir haben da keine Internas bekommen, da hat auch leider sich kein... Das ist ja alles nur gefährliches Halbwissen. Genau, ne? Kein Insider gemeldet, sondern das ist jetzt alles Spekulation. Ja. Einfach aus der Sicht, dass das sehr ungewöhnlich für Groundspeak wäre, direkt so hart zu reagieren. Das habe ich noch nie erlebt. Und ja, kann natürlich auch sein. Man weiß es nicht. Das kann von zwei Seiten sein, ne? Also vielleicht hat er wirklich schon ein paar Mal den Tritt in den Fettnapf geschafft, aus Versehen und wie auch immer. Andersrum, wenn man beobachtet, wie viele Reviewer die letzte Zeit quasi das Handtuch geworfen haben, ist es auch ein bisschen merkwürdig. Das scheint, also auf mich als Außenstehender wirkt das so, als wenn die Harmonie da jetzt nicht mehr so ganz gegeben. Nee, im Moment, auch jetzt mit den Events, also das ist fast das Gegenteil voneinander, was sie da publishen wollen, ist alles sehr seltsam. Also das stimmt, das hat man das Gefühl, dass das im Moment ein bisschen auseinanderbröckelt da. Ja, denn, aber auch das ist natürlich Spekulation, ne? Da muss man ganz klar sagen. Nee, also wir haben hier wirklich keine Ahnung von dem, was da so läuft. Das ist wirklich jetzt reine Spekulation, aber ja. Noch halten sie zumindest nach außen hin dicht. Das muss man ihnen mal ganz klar lassen. Siehst du, Rainer schreibt uns noch nicht mal, was er hier verdient. Netto. Vielleicht beißt er sich die ganze Zeit auf die Finger und möchte gerne. Und, ne? Ja, vielleicht gibt's irgendwann. Mal, der ist gerade beschäftigt und guckt sich Villen im Ausland an, wo sie Ferien wohl kaufen. Oder kann das sein, abgegriffen hat. Kann das sein, dass er hier nur gerade als eingeloggt ist, aber in Wirklichkeit unterwegs ist und gerade irgendein Trati an der Leitplanke checkt, ob der wirklich da ist? Das kann natürlich auch sein, ja. Oder ein Event kontrolliert, ob nicht zu viele Leute da sind. Dann wird das aufgelöst und wie mit der Polizei. So. Kleine Lampe auf dem Kopf. Oh. Oh, scheiße. Sie gelbe Karte. Wir hören nicht. Nein. Nee. Oh, herrlich. Also, ich denke, kleiner Schracker mit so einem Zielgerät, genau. Verkehrsfilo, klack, klack, klack. Oh, 450, mehr dürfen nicht. Wie geil. Oh, herrlich. Dann kannst du nachher wie bei IKEA, kannst du so ein Schnellticket buchen, dass du halt direkt nach vorne zum Logbuch darfst. Ne? Ja, genau. Kostet extra. Irgendwo muss raus. Kostet extra, muss aber dann auch genau in den 5 Minuten, wo du da sein musst, auch da sein. Ne? Und das wird schon, dieser Berg wird schon terminlich schwierig, das genauso zu timen. Ne? Ah, herrlich. Da könnte man den Tibu fragen, der schafft es nicht mal rechtzeitig zum Event da zu sein, der muss immer 2 Stunden vorher da sein. Die zählt der überhaupt mit, der wohnt ja da oben, ich meine, der ist doch eigentlich gar kein, das ist ja kein Teilnehmer, das ist ja Inventar. Ja, ich bin mal gespannt, wir waren jetzt schon lange nicht mehr da oben, ob wir ihn überhaupt noch erkennen, nicht, dass ihm eben schon so ein Wacholder auf den Kopf gewachsen ist. Ne? Ja, das stimmt. Ach so, ja, also können wir noch zum Event nochmal sagen, wer da kommen will, also wenn ihr keinen Willetent lockt, ist das auch nicht schlimm. Da ich ja später eine Ten. Ah, nee, kann ja auch nachträglich retected werden. Ach, nein. Das geht natürlich nicht, ne? Die beiden hören noch zu, hat er gesagt. Genau. Wir müssen aufpassen. Das würden wir also nie machen oder empfehlen, sowas. Nein. Ihr müsst immer auf eure Reviewer hören. Die Erfahrung zeigt ja auch, dass nur die Stammhörer da kommen und das sind ja nicht so viele. Ne? Eben. Und die wissen auch, wie man es macht. Genau. Ja, dann haben wir ich weiß gar nicht, wer die Idee geschickt hat, bewegter Kescher. Wie hieß der denn überhaupt? Wir sind ja auch immer dabei, wenn die Leute berühmt werden wollen, sie da intensiv zu unterstützen. Das ist Paulino 55. Genau. Paulino 55 muss ein wirklich sehr bewegtes Leben führen. Der war am Cachen, der ist noch gar nicht so lange dabei. Und dann war er am Cachen und er hat da durchaus an einem Tag einen gemacht, der 13.300 Kilometer entfernt ist und am gleichen Tag noch zu Hause sozusagen. Also genau, einmal 33 Kilometer war er entfernt und dann ist er mal auf 15.000 Kilometer gerutscht. Was ist das überhaupt da mit den 15.000? Das habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht geguckt. Einmal hat er Bank gehangen. Hat er gelockt übrigens mit Nice. Ja. Oder, das reicht ja auch. Ich sehe immer noch nicht, wo das ist. Wo ist denn das auf der Karte hier? Moment, ich muss mal rausscrollen. Also er hat Australien gemacht. Ja. Und dann am gleichen Tag einen hier in der Nähe von Hamburg. Das geht halt mit dem Airbus A380 von Hamburg direkt, geht das, ne? Ja, ich habe mir die auch angeguckt. Das ist tatsächlich so, dass das rein theoretisch würde das sogar gehen, was er da lockt. Mit Datumsverschiebung und so? Also ja. Wie rum müsste er eigentlich fliegen, damit er eine kürzere Flugzeit hat? Er müsste. Frage mich nicht sowas. Aber was mir auffällt, ist, er hat zum Beispiel hier auch an einem Tag einen gemacht in die Seebrücke und dann schon wieder einen hier in Hamburg. Ich meine, das kommt noch hin, ja, das wenn geht, du dann morgens an die See fährt und abends zurück. Ja. Ja, dann geht das. Vor allen Dingen hat der auch nicht so viele, also der ist ja nicht so, dass der jetzt alles loggen würde, was nicht schnell genug auf die Bäume kommt, sondern der macht gar nicht so viel am Tag, 2-3 und dann war es das auch schon. Naja, bei den Entfernungen schaffst du auch nicht mehr zu Fuß. Ne? Das mit den Australien ist, also das ist schon, er hat also am 17.06. zum Beispiel, hat er einen 15.210 Kilometer und in 14.600, das heißt, da ist er im Land auch nochmal gereist. Nee, der ist also aus Deutschland losgefahren. Am 17.06. hat er in Deutschland, oh mein Gott, wie viel hat er denn da gemacht? Found on? 17.06. ja. Da hat er in Deutschland erstmal fünf Tradis, zwei Multis und zwei Mysteries gemacht. Also wirklich satte Leistung. Und dann noch ein Tradi und noch ein Multi. Also fett. Da hat er ein bisschen mehr noch gemacht. 17.06., ne? Da hat er ja eine ganze Latte gemacht. Ja, also, das ich gerade vorgelesen habe. So, da hat er so 10, 12 Caches gemacht und unter anderem auch einige Multis. Also, das ist schon ziemlich schwer. Und dann ist er mal eben 15.200 Kilometer geflogen, hat da einen gemacht, um dann nochmal wieder 600 Kilometer wieder zurückzukommen und da noch einen zu machen. Also, da ist schon, theoretisch ist es aber machbar, ja. Ich sag mal, wenn du von Hamburg Richtung Australien fliegst, ne, dann fliegst du ja entgegen der Erdrehung. Du bist schneller unterwegs, ne? Der Flug ist kürzer, ne? Ich glaube ja, irgendwie so ist das. Übrigens haben wir ja schon den ersten Klugschiss da wieder. Ja, denn da komme ich gleich zu. 380 aus Hamburg, nur noch Boeing 777. Das ist aber komisch, wenn ich hier im Garten liege und manchmal der A380 über meine Nase fliegt in einer Tiefe, dass ich mal sagen will, ja, der fliegt vielleicht nicht ab Fuhlsbüttel, aber in Finkenwerder landen ab und zu noch welche, die das fliegen. Ja, zur Wartung und so viel landen die da, ja. Ja, auch noch die letzten, die zusammengebraten werden, ne? Ja, ein paar bauen sie ja noch, ne? Wir sehen die auch ab und zu, ja. Ja, also in Hamburg hat er Totem 3 gelockt. Ich gucke gerade, weil das ein T4 immerhin war. Aber er lockt auch immer sehr ausgiebig mit Punkt. Du, die T-Wertung ist sowieso nicht ohne, ne? T5 war mit bei. Ja. Also er führt ein sehr interessantes Leben da mal. Aber gut, bei den T5ern hat er an dem Tag nicht so viel gemacht. Das geht dann noch, ne? Ja, ich sag, das sind alles Sachen, die theoretisch, ja, Galerie hat er nicht. Schade, da gucke ich ja sonst immer gerne mal rein. Ja, ob der wenn du natürlich ich sag mal, Stewardess bist, ne? Und lockst dann halt immer nur alle 3-4 Tage, wenn du zu Hause bist. Ne? Ja, Paulino 55, könnt ihr nachgucken, alles zusammengeschrieben. Ist seit 13.05.21 dabei und last visit is never. Ja. Also der Tipp kam, ich habe es mir durchgeguckt und im ersten Mal dachte ich, oh, was ein Spinner schon wieder. Und im zweiten Mal gedacht, naja. Also wenn es ein Spinner wäre, dann hätte er jeden Tag 60, 70 Loks gemacht, ne? Das ist ja dann. Ja, es ist, wie gesagt, das passt irgendwie alles nicht, ne? Weil die Spinner, die dann immer so richtig bescheißen wollen, die kriegen ja den Hals nicht voll, ne? Das ist ja wie mit den Chefs, ne? Das Geld ist ja nie genug, ne? Muss ja immer mehr sein. Ja. Und das ist ja bei den Punkten genauso, ne? Die irgendwann verlieren die den Faden und dann werden da irgendwie 150 Caches gelockt am Tag in allen möglichen Bundesländern und europäischen Ländern. Also hier ist seltsam. Ja. Also der, ja. Das ich ist wollte ihn, wollte ich ihn anschreiben und habe gedacht, ach, das ist. Wenn er noch nie online war, weiß er auch nicht mal, wie man mit der App antworten kann. Ja, und dann kriegst du sowieso immer so Antworten, meistens, wo du sowieso nicht ernst nehmen kannst. Also, ja. Ja, aber Gleiter schreibt, wenn das Online-Datum eventuell nicht zur Echtzeit des Fundes passt, ja, das kann halt sein, wie gesagt. Warum aber er nicht? Er macht alles mit der App. Und mit der App. Ja, vor allem, Gleiter schreibt doch gerade, warum nicht? Er hat ja recht, wie gesagt, das ist rein theoretisch, könnte das passen. Ja, ja. Aber ich glaube ja, dass einer eine Geschäftsreise in Australien macht. Da haben wir ja in der Firma auch welche. Aber dass nun einer innerhalb von kürzester Zeit da irgendwie dreimal hinfliegt und wieder zurück, das ist schon selten, gerade auch in Corona-Zeiten. Zumal Australien im Moment auch ziemlich dicht ist. Du darfst da gar nicht hin. Ich wollte sagen, die haben noch alles zugemacht, ne? Ja, also das ist alles schon, naja. Ja, da haben wir jetzt mal wieder einen rasenden Reisenden. Kann sich jeder ein Bild machen, ja. Genau. Jetzt wollen wir wieder ein bisschen auf die Reviewern rumhacken. Jetzt wollen wir wieder ein bisschen auf den Reviewern rumhacken. Ich muss mal gucken, welcher Review war denn das hier diesmal? Obwohl, wir waren das gar nicht. Es geht um den Cache GC93Q6P. Also GC93Q6P. Erinnerung an den Nazi-Terror in Kassel. Bonus. Da hat der Reviewer irgendwas. Ne, er hat irgendwann mal hier das Ding zugemacht, ne? Wegen der Großbaustelle, genau. Genau, und da finde ich jetzt, also, jetzt habe ich hier einen Cache zum Thema Erinnerung an den Nazi-Terror in Kassel. Und beim Disablen schreibe ich, ich muss mal nach dem Rechten sehen. Ja, find genau, temporary disabled, mit ihm muss man nach dem Rechten. Finde ich mal zum Nazi-Cache. Nach dem Rechten. Ne? Dem Rechten, ja. Der hat er wohl nicht mehr gefunden, war nicht mehr da. Ne? Der ist ja verzweifelt gesucht. Das war am 4.4., am 15.4., 11 Tage später hat er dann eine Note geschrieben, wegen der Großbaustelle derzeit nicht erreichbar. Nun gut, kann ja alles sein. Am 2.6., also rund 2 Monate später, hat dann Jon König, jetzt mal nachgefragt, hier, wie ist denn, ist ja nur ein bisschen doof langsam. Diesen Standard Log, ne? Genau, man danach Standard, ein Problem Standard Reviewer Text. Dann hat Herr Ma, so heißt der Owner, Herr Blank Ma, mit 27.000 Pfunden übrigens, also kein Newbie, hat dann 12 Tage später, er musste halt überlegen, wie er jetzt antwortet, geschrieben, ich werde den Cache nächste Woche wieder aktivieren. Tut mir leid für die suchenden Cacher, welche den Cache gegebenenfalls nicht erreichen können. Aber die Reviewer-Willkür will das leider so. Also muss Rainer das gewesen sein. Eben. Hat Rainer auch einen zweiten Account. Ne? Dann kommt wieder der Reviewer, der hat dann wieder 2 Tage gewartet nur und hat dann gesagt, schön, dass es hier weitergehen soll, nun sollte hier aber auch was passieren. Bitte vergiss nicht, dein Listing nach der Reparatur wieder zu aktivieren. Also echt nett darauf hingewiesen. Ich werde hier in 30 Tagen noch einmal reinschauen. Dann kommt am 18.06., also wieder 2 Tage später, ich habe gestern nach dem Rechten gesehen. Wieder hat er nach dem Rechten gesehen. Diesmal hat er ihn immer in klein geschrieben. Nach wie vor ist die Umgebung der Dose durch Baustellenarbeiten eingezäunt. Nachdem ich eine Absperrung überschritten und einen abgesperrten Bereich durchschritten habe, bin ich auch zur Dose gekommen. Also Dose vorhanden, aber schwer erreichbar. Am besten in den Abendstunden oder am Wochenende versuchen. Eine Wertung für das pauschale Vorgehen der Reviewer bei solchen Gelegenheiten spare ich mir. Das heißt, der Spinner hat das Ding aufgemacht, obwohl er jetzt weiß, dass man durch eingezäuntes Gebiet muss? Naja, das ist ja ähnlich so wie die Baustelle an der, was ist das, Cutwegbrücke aus der letzten Sendung. Ja. Der Cache wurde direkt archiviert. Also das frage ich mich jetzt, ja, warum wird das hier nicht drauf? Der Nächste hat dann schon gelockt. In etwa 20 Meter Entfernung gäbe es eine identische Versteckmöglichkeit, bei der man ohne Überschreiten der Absperrung den Cache erreichen könnte. Das ist, ja. Aber ist der Reviewer dann schon? Also sorry, was kann denn der Reviewer für so eine scheiß Baustelle? Also, ja, die sind ja, Reviewer sind ja immer dahingehend blöd, weil sie ja. Sofort immer locken. Ne? Ich meine, dass das Standardtexte sind oder so. Ich glaube, das verstehen die meisten nicht. Ne? Das sind heute kam ja auch im Kanal noch was rein über einen Cache von Gerdi hier, ne? Ja. Der irgendwie innerhalb von ein paar Wochen nur 2 Funde hatte und 5 oder 6 Mal DNF. So, und dann ist Rainer um die Ecke gekommen und hat seinen Standardtext rausgehauen, weil die Hellscore von dem Cache halt hochgenagelt ist, so, und dann kommt diese Standard-Mail raus, oder die Standard-Note. Ja. Und da hat er sich darüber aufgeregt, dass das aber nicht sein kann, und er könnte ja gleich seine ganzen Caches dann archivieren, ob das im Sinne von Groundspeak wäre. Ich meine, der hat ja einige draußen, ne? Das wäre auch in meinem Sinne, also, alle Müll, also, sorry. Ich habe dann gedacht, naja, vielleicht seit dem letzten Event hat er irgendwie auch doch noch was an der Socke oder so. Leute, es ist ja nicht so, dass das Ding irgendwie archiviert wird, sondern es wird nur darauf hingewiesen, Achtung, hier gibt's ein Problem. Ne? So, und der Cache ist ja, das Listing ist immer noch da, der Cache ist noch da. Es geht ja nur darum, dass ihr mal guckt, ob alles in Ordnung ist. Ne? So. Ja, also naja. Ja, also das ist halt so. Manche können mit dem Reviewer nicht so um. Ne? Ja. Das ist irgendwie. Manche drehen schnell leer, wie beim letzten, beim nächsten jetzt auch. GC9147M. Witzig fand ich, als ich dann nachgeguckt habe, ach Mensch, den kenne ich, den habe ich auf Ignore. Der ist irgendwie, das ist glaube ich der direkt bei der Schule völlig scheiße unter der Brücke, wo alle Schüler immer rüberfahren. Also sowas Beklopptes habe ich überhaupt mal nicht gehabt. Die waren, sonst fand ich die echt gut, die ganze Serie, ne? Aber den weiß ich auch nicht. Also der fiel wirklich völlig. Ach, aber das ist doch der Kollege hier, jetzt weiß ich. Ist halt ein Powertrail, das muss man mal ganz klar sagen, ne? Also nichts anderes. Gehört er zu der großen Gästeburg-Runde? Ja. Ah, okay. Und das ist jetzt auch irgendwie gar nicht böse oder so gemeint, ne? Sondern das ist einfach ein Powertrail, Punkt. So, also nur das, um das einordnen zu können. Ich mochte diesen halt nicht, das war mir einfach zu viel los, den habe ich auf Ignor geschoben und gar nicht erst gesucht, so. Das, ja. Was ist das denn, Angelita? Mit der Cache-Beschreibung wäre der Cache im Norden sowieso nicht gepublished worden? Ja, die Cache-Beschreibung ist, glaube ich, jetzt angepasst. Aufgrund der Problematik, die es da gab. Hier im Norden, Fragezeichen, keine Chance. Wir haben regelliebende Reviewer. Ich habe das Gefühl, die sind im Moment auch hier ein bisschen schlecht angesehen. Weiß ich gleich warum. Auf jeden Fall gehen wir mal zu Gästeburg Platz 6. Das ist der Cache GC9147M. GC9147M. Das ist ein Bonus. So, was passiert? Der Owner kontrolliert tatsächlich das Logbuch. Offensichtlich. Und nun kam dann irgendwann raus, irgend so eine ganz helle Birne. Ich kann mir so richtig vorstellen. Ich habe da nicht gesucht, weil das einfach mir zu muggelig war. Und irgendeine Arschgeige, dem ging es genauso wie mir, aber weil er auf den Punkt nicht verzichten wollte, hat er einfach eine zweite Dose hingelegt. Ne? Kennt man ja irgendwie. Ja, ja. Gab ja auch mal den Tipp von ganz oben, dass ein guter Geocacher immer ein Ersatzlookbuch dabei hat. Genau, genau. Ne? Und das hat der Owner dann so mitgekriegt, hat mal reingeguckt und gesagt, nee, das ist mir zu blöde jetzt. Ein Tradi mit Nano ist kein Bonus, steht hier. Dann habe ich ihn wohl verweckt. Egal, ich habe ihn auf jeden Fall nicht gefunden. Ist ein Tradi, ich habe ihn auf Ignore gehabt, deswegen fiel mir das nur auf. Auf jeden Fall lagen dann zwei Dosen in irgendeiner Form da und das hat der Owner mitgekriegt, ist hingegangen, hat seine Dose genommen, hat die andere weggeschmissen und hat jetzt mal eben alle Logs gestrichen, von denen die in der falschen Dose standen. Das ist, also steht hier, er hat gelockt, die Tüte unter dem Stein war es nicht, diese ist nicht von mir, da werden alle Logs, die darin stehen, gelöscht, tut mir ja leid. Das ist jetzt natürlich auch ein bisschen grenzwertig, muss man ja mal sagen. Also, ob das jetzt wirklich nötig ist, ja, also schwierig, ne? Finde ich schon. Aber ist schwierig. Also ich kann ihn erstmal verstehen, dass er vielleicht sauer war. Ja, er überzieht vielleicht ein bisschen, ja. Ja, genau. Aber er ist halt der Owner und es ist sein gutes Recht. Die Leute stehen nicht im Logbuchende. Also ja, hoffentlich hat er nachgeguckt, ob es nicht ein OC-Only war, den er da weggeschmissen hat. Ja, ja. Nee, also es ist wohl tatsächlich so, dass zwei Dosen da waren. Und das ist auch kein OC. Nee, doch, kann ein OC-Only sein, der noch nicht gefunden. Der wartet noch am FDF seit 4 Jahren. Das ist hier in Hamburg nicht ungewöhnlich. Und dann ging es auch schon los. Also, am ersten schon wieder gleich Systemspringer. Ja, die kennen wir, die hatten wir schon ein paar Mal. Nachdem sie ja in Buchholz schon mal die Reviewer durchbeleidigt hat, geht's auch hier gleich los. Jo, scheiße gelaufen. Da schaut man in Zukunft besser nach, welche Owner man lieber umgeht. Ja, man kann sich nie sicher sein, welche Dose nun echt ist. Nach den Log-Einträgen hätte ich schon viel eher eine Wartung durchgeführt. Es lag ja auf der Hand. Happy Hunting. Die schafft's auch, also sich wirklich die alle zu beleidigen, die hier so im Umkreis unterwegs sind, muss ich mal sagen. Also, und auch immer gleich mit deftigen Worten, fiel mir deswegen auf, weil das für eine Frau eher schon ungewöhnlich ist. Ja, aber Systemspringer, vielleicht mag sie einfach das System der Höflichkeit und so nicht, ne? Ja, ich habe auch das Gefühl, dass ihr das völlig fremd ist. Alles ist scheiße, außer Mutti. Wenn du in der Scheiße aufgewachsen bist, dann wirst du halt auch so. Leider schreibt gerade, die Beweislast ist doch scheiße. Ja, ich glaube, die Diskussion brauchen wir gar nicht führen, dass das schon sehr, sehr grenzwertig vom Owner ist. Also, ja. Systemsprenger kennt man nur über euch. Ja, reicht doch auf. Wir wollen ja, dass die Leute berühmt werden. Genau. Nein, sie pöbelt schon ganz gerne mal rum. Und zwar nicht nur hier. Nein, so schlimm ist es nicht, aber sie fängt sofort an mit Scheiße. Warum? Sie wohnt in Lendorf irgendwo, mag Bier. Das ist schön, aber trotzdem ist das nicht toll, was sie von sich gibt. Vielleicht trinkt sie zu viel Bier. Ja, sie ist einfach manchmal ein bisschen derbe drauf. Sind wir ja auch, will ich ja noch nicht mal besprechen, aber nicht in Loks. Und dabei bleibe ich auch. Also in Loks habt sowas nicht zu suchen. Soll sie ihn ohne anschreiben, soll sie auf Facebook pöbeln, sonst irgendwo. In Loks hat das nicht zu suchen, da bleibe ich auch bei. Gehupft wie geschwungen und dann ging das auch weiter. Dann kamen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 Loks, alle so auf diesem Niveau unterwegs. Selbst Heidschnucke 43, das ist eine ruhige. Ist er Polizist oder Beamter oder einfach nur ein Kurzlonner, der sich betrogen fühlt? Und so weiter. Also die sind alle sehr sauber. Ich finde es, wie gesagt, auch ich hätte es an seiner Stelle nicht gemacht. nur fast alle schreiben, ja, du siehst das doch mal ein bisschen locker, ne? Wo ich mir denke, ich schreibe gerade mit Worten wie Scheiße und sonst ähnlichem und er soll das locker sehen. Das hat schon seinen eigenen Humor, oder? Und geht das nur mir so? Nee, das ist tatsächlich schon, die drehen sich alle so ein bisschen im Kreis da. Was, ja, ne? Also sie sagen, er soll locker bleiben und tillen völlig aus, weil ihn, das muss man ja auch mal sagen, ihnen ist jetzt ein Punkt gestrichen worden. Ich weiß gar nicht, wie viel das da in Jesteburg singt. Ich glaube, da liegen 50 Stück oder so. Das ist ja, also selbst wenn der jetzt nicht zu dieser Serie gehören sollte, aber da gibt's ja diese, in Jesteburg gibt's ja diese, da sind etliche. Ja, der ganze Jesteburg ringsrum ist ja voll. Da hast du ja alle 200 Meter spätestens ein Paddling oder was auch immer da gelegt hat. Also ich denke hier, ich denke mal, wenn er da nochmal 3 Nächte drüber geschlafen hätte, der liebe Lasse, ne, dann hätte er vielleicht auch gemerkt, dass irgendwie scheiße gelaufen, weil im Endeffekt, ich meine, er kann da nichts für, die anderen können aber auch nichts für, ne? Also ja, wie gesagt, also das Thema, ich meine, manche haben einen Lock, haben wir zum Beispiel, ist auch so ein, ich gehöre zu denen, deren Lock wegen Eintrag auf dem falschen Zettel gelöscht wurde. Nach über 3000 Pfunden für mich eine Premiere. Lieber Owner, das ist ein Spiel, bei dem viel schummeln, um ihre Statistik aufzurischen. Keine Ahnung warum, aber lass sie doch, Lasse. Soweit finde ich das noch okay. Und jetzt geht's weiter. Mit solch unentspannten Aktionen bringst du hier nur miese Stimmung rein. Der Satz ist natürlich völlig entspannt und zur miesen Stimmung trägt er überhaupt nicht bei. Das falsche Logbuch eventuell mit einer Write Note zu entsorgen hätte völlig gereicht. Ja, gebe ich ihm recht. Bei 2 meiner Caches existieren inzwischen auch 2 Logbücherdosen da und Cacher-Polizei finde ich doof. Ob das jetzt so viel entspannter ist und zur guten Stimmung beiträgt, ich weiß es nicht so genau. Ja, und im Endeffekt, sag mal, also ich persönlich tue mich immer schwer, wenn man dann so legitimiert, dass es dann halt in Ordnung ist, wenn die Leute bescheißen. Ne? Ja. Ich meine, das wird halt gemacht, aber ich muss es dann halt wie nicht nur sagen, lass sie doch. Nee, also das lass sie nicht. Genau. Aber das, was er halt gemacht hat, ist halt auch nicht richtig. Ne? Ja, also davon ab, schreibt ihm eine Mail. Aber was ihr da macht, ist einfach nur noch, ihr produziert euch selber. Also dann macht einen Podcast. Dann könnt ihr das 3 Stunden lang besprechen, 90 Minuten lang besprechen. Einmal im Monat, das tut gut, glaub mir. Das befreit. Ne? Ja. Reden macht frei, ne? Irgendwie. Ne? Aber wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen. In 3 Minuten ist Schluss, Leute. Ne? Wir sind schon haben wir. Bei 87 Minuten. Ne? Das sind ja die DSM-Minuten, die zählen ja anders. Genau. Wir müssen heute so lange machen, bis Rainer uns endlich verrät, was sie netto verdienen für pro Cacher. Wie viel Geocoins er verkaufen muss auf dem Schwarzmarkt und wie viel das netto bringt nach Abzug. Deswegen schreibt er auch so selten im Chat was. Er muss ja immer, weißt du, wenn die ihre 500 Meter durch ihre Villa laufen, bis sie bei dem Empfangsgerät sind, wo die Tastatur liegt, das dauert einfach. Ich glaube, das ist ähnlich so, also hier jetzt dabei zu sein und in dem Chat mitmachen zu können, das ist ähnlich so wie bei, also jetzt nicht falsch verstehen, bei ehemaligen Alkoholikern, die dann so in die Kneipe gehen und sich vorher den Mund zu kleben. Die sitzen wahrscheinlich vom PC, die Hände zusammengebunden, damit sie gar nicht auf die Tastatur hauen. Und möchten immer, weißt du, willst immer, denkst, oh, ich könnte jetzt, oder, nein, ich, keine Inside-Stories. Ja. Ja, jetzt wird schon wieder, heißt es der Block oder das Block? Für mich ist es auch der Block. Muss ich auch mal einwerfen, den Event. Ja. Ich weiß nicht, ist es da, viele sagen ja das Blog, ich finde aber der Blog ist eigentlich irgendwie, ne? Der Blog, ja. Und das Web-Log. Event, weil es auch das Treffen. Ja, Weblogbuch, der Blog, siehst du. Ja, Picknick oder nee, ist egal, lassen wir raus. Nee, nach Weblogbuch wäre das. Ach, ja. Scheißegal. Und das Buch ist sowieso falsch, weil dann wird Buch groß geschrieben. Ach, irgendwas ist halt immer. Apropos, weil da gerade was mit dem Artikel war, muss ich auch mal erwähnen, ne? Immerhin haben wir unseren ersten Artikel bekommen. Nee, wir haben den noch nicht mal bekommen. Mich hat Graf Zahlia angeschrieben. Er wollte ja einen Artikel und eigentlich ging das darum, er hatte ein Bild dabei, wo ein Copyright drunter musste, wo ich dann schon mal Herzklabustern kriegte. Ich musste mir gleich schreiben, ey, also ich will alles kriegen, aber keine Abmahnung. Also da bitte zusammennehmen. Hat er dann ja auch getan, hat er ja jetzt das Copyright drunter geschrieben. Ich hoffe, das reicht, um keine Abmahnung zu kriegen. Und der hat den ersten Artikel bei uns jetzt geschrieben. Und ich habe bei ihm auch, weil ich ihn lange genug kenne, auch nicht irgendwie den zuschicken lassen, sondern er hat einen Autorenzugang bekommen im Blog und ich hatte ihn nur gebeten, bevor es abschickt, dass ich nochmal drauf gucken kann, nicht wegen dem Inhalt. Der war mir ehrlich gesagt egal. Also der informiert mich schon, aber das ist seine Sache. Aber wegen dem, wegen der Verschlagwortung und so, dass er da unseren üblichen, was damit er überhaupt erstmal weiß, wo man was machen muss. Aber das hat er sowieso, also, naja, er ist auch so ein kleiner Nerd, ne? hat er alles schon korrekt gehabt. Ist er heute nicht da, wir können das ein bisschen lästern, ne? Ja, stimmt. Und er hat ja jetzt auch schon was geschrieben. Ja, ja. Ich muss nee, aber nicht, dass er es löschen kann. Also muss ich nochmal nachgucken, ob ein Autor auch löschen kann. Das ist ja blöd dann. Aber ich muss immer sagen, also ich bin immer begeistert, was der aus so einem Zahlenwerk rausschuss. Also mich, ganz ehrlich, so Zahlen machen mich überhaupt nicht an. Ne? So Statistiken und so, also ich gucke mir meine Statistik an, aber also es ist schwierig, sowas lesen zu müssen. Ja. Aber er macht aus ein paar Zahlen immer echt interessante Stories. Also ich finde das wirklich gut, was er da macht. Das ist, nee, er ist ja, glaube ich, Buchhalter oder irgend sowas, ne? Ja, ich glaube, der, ja. Ja, ja. Das ja, könnte, das mit, das mit dem sich selbst peitschen und dem Stacheldraht um Bauch, das macht er nur abends. Wie heute Abend, da hat er gesagt, genau, er muss irgendwie Fett verbrennen. Ne? Ja, heute hatte die Dominanzzeit, deswegen konnte er nicht herkommen. Ja, also wie gesagt, wer sich da berufen fühlt, meldet euch gerne. Ne? Ja. Also hat sich ja noch einer gemeldet, mal gucken, was das so wird. Ne? Also können wir ja auch nochmal besprechen, hatten wir im Telegram-Kanal darüber gesprochen, also kurz fassen jetzt. Zakir hat mal nachgefragt, ob er auch mal was reinreichen kann. Und ich habe kurz gezögert. Und zwar nicht wegen ihm als Person oder so, sondern seine Wankelmütigkeit. Ja, er ist immer sehr wankelmütig und immer, wenn man dann sagt, jo, mach mal ruhig, dann denkt er auch gleich, ist der Chef und ich weiß noch, irgendwas hatte ich und dann sollte ich wieder alles aus dem Blog rausnehmen, wo sein Name erschien. Und auf sowas habe ich dann gar keinen Bock. Aber das habe ich ihm klar gesagt und wenn er damit leben kann, dann werden wir auch das von ihm veröffentlichen. Das ist mir dann auch egal, was er da inhaltlich ist. Also es muss inhaltlich lesbar und verständlich sein. Wer Zag hier nicht kennt, das ist halt ein Hamburger Original. Der hat halt eine Schreibleseschwäche und wenn er wirklich, also seine Cash-Beschreibungen sind echt Legende. Also du hast ihn mal live getroffen. Ich habe ihn ja nie live, ich habe ihn nur mal gehört, ja, in seinem YouTube-Kanal, wo er irgendwas erklärt hat. Das war, könnte man machen. Das ja, war schon spannend, ja. Ja. Aber ich habe ihn live halt nie kennengelernt. Nee, ne? Ist echt ein so richtiges Hamburger Original. Er ist halt nicht der Klügste, aber mein Gott, also das ja, ist ja nun nicht jedem gegeben und das muss ja auch nicht jedem gegeben sein. Wir kennen ihn halt auch nur dafür, er hat immer Events gemacht, die hatten dann nur so 20, 30 Teilnehmer, weil er die auch gerne, bis es zum Event kam, so viermal durch ganz Hamburg verlegte. Genau. Und irgendwann haben wir gesagt, jetzt versuchen wir ihn mal zu pushen, damit er mal ein großes Event auch mal hin. Und das haben wir dann auch hingekriegt mit ihm, dass er dann im Stadtpark mit über 100 Attends hatte am Ende. Und der hat sich auch gefreut. Der war echt glücklich den Tag, ja. Ja, ja. Absolut. Und das war auch toll, das hat auch Spaß gemacht. Und das ist auch gar nicht abschätzig, sondern ich habe mich so gefreut, dass wir das für ihn hingekriegt haben. Und selbst da haben uns ja welche vorgeworfen, wir würden ihn nur vorführen wollen und hast nicht gesehen, das war alles, ja. Und danach ist er dann aber auch wirklich abgedreht. Also da wollte er mir ja sonst was vorschreiben. Und ich weiß nicht alles. Das ist dann manchmal schwierig. Aber auch soll, wenn er was schreiben will, auch ihn lassen wir schreiben. Punkt. Ja, definitiv. Also ich, und da ist es auch so, das wird dann auch nicht irgendwie durchkontrolliert und korrigiert oder so. Es wird halt, ich sag mal, da guckt man inhaltlich mal rüber, ob das alles so in Ordnung ist, dass man da, ich sag mal, auch rechtlich vertreten kann. Ne? Ja, genau. So. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Genau. So, und wenn jemand was schreibt und hat er seine Problemchen, was vernünftig zu verfassen oder so, ja, dann ist das so. Ne? Dafür sind sie Gastautoren. Ne? Ja. So, und da wollen wir halt den, also die sollen nicht schreiben, wie wir das wollen, sondern die sollen das schreiben, was sie möchten. Wir müssen es nur vertreten können vom Inhalt her, sag ich mal. Und das kann auch jeder machen, wie er meint. Also wenn er eigentlich nur einen Texteditor bedienen kann, ja, mein Gott, dann macht er einen Texteditor. Dann werde ich das schon in HTML bringen. Dann gibt er mir die Bilder einzeln dazu. Da finden wir dann schon einen Weg. Genau, also, genau. Weil es fällt uns manchmal ganz schwer. Ich habe jetzt noch so einen kleinen Text, den ich demnächst mal wieder reinhaue. Aber mir persönlich fällt es zum Beispiel unheimlich schwer, dann mal so ein Thema zu finden. Ne? Ach, Mika fragt übrigens gerade. Ja, Mika, wir haben Sherlock schon behandelt. Brauchst du hier nicht herlotsen. Glaub mir, der hat jetzt alle Medien benutzt. Da braucht er nicht unser auch noch, weil seine Seite kennen wir jetzt ausführlich und umfangreich. Wenn überhaupt, würde uns die andere Seite interessieren. Genau, ja. Wenn du da Connections hast, melde dich mal. Ne? Ja. Achso, Grisou schreibt gerade, die Geister, die ich rief, solange da keine Schwämme an Zaki-Artikeln kommen. Ja, er hat mir tatsächlich geschrieben, wie das denn ist, ob er bei uns schreiben und auch podcasten könnte. Wo ich gesagt habe, nee, Podcast geht nicht, da bräuchte ich so einen eigenen RSS-Feed, das ist mir zu aufwendig. Und in unseren RSS-Feed kommt das nicht rein, weil das würden die Hörer nicht wollen. Die müssen schon unterscheiden können zwischen unserem und anderen. Und er würde auch täglich bloggen, würde sich in seinem Blog nicht lohnen. Und auch da habe ich geschrieben, nee, pass mal auf, so ein, zwei im Monat, da können wir leben, aber mehr auch nicht. Ja, also genau. Es wird hier kein, ja. Das ist ja dann immer ein Spam, ne? Ja, wir wollen keine Tageszeitung werden. Nee, ah, da passen wir schon, haben wir schon ein Auge drauf. Viele haben auch gesagt, sie hätten Bedenken wegen der Kommentare. Ja, aber da haben wir auch ein Auge drauf. Da haben wir die Hand drauf. Und ja, da würde ich auch für sorgen. Da dürfen auch kritische Kommentare kommen, das ist überhaupt kein Thema. Aber wenn mir einer anfängt, den Zack hier zu beleidigen, das würde ich schon nicht mitmachen. Nein, weil, ob ich ihn mag oder nicht, ich mag ihn, ich komme nicht gut mit ihm aus, weil er einfach immer bestimmen will irgendwann. Das ist einfach schwierig mit ihm. Aber ich mag ihn und da würde ich immer die Hand drüber halten. Wenn ihr jemanden bepöbeln wollt, nehmt uns beide, wir können das ab. Ne? Ja, das ist kein Thema. Ja, ja. Oder ihr reiner Willkür, die haben doch jetzt mit den Events, haben wir doch einen Grund, den anzuspucken und so. Außerdem sagt er uns nicht, was er verdient pro Cash, siehst du, also von daher. Aber das ist aber unfair, weil die können ja nicht antworten, weil sie die Hände ja zugeklebt haben mit Bandagen. Ne? Ja, und immer die 500 Meter von der Stube bis ins Wohnzimmer. Ja, es ist hart. Vielleicht kriegen wir eine Privatnachricht mal zum Thema Coin-Gehalt. Ne? So eine Gehaltsabrechnung. Genau. Und mit Coin-Gehalt möchte ich jetzt nicht wissen, aus welchen Bestandteilen so eine Coin besteht, irgendwie mit Nickel und ne, Messing. Ja, nee, ich muss auch mal sagen, auch wenn wir sowas haben, wo jetzt Mika gerade sagte, mit Sherlock holen, wir sollten ja auch schon mal mit dem Pfleger uns da unterhalten und ähnliches. Muss ich vielleicht mal einfach mal, was fällt mir jetzt nämlich gerade so mal ein, dazu mal was sagen. Das würde gar nicht passen. Wir haben immer das Problem, die Seite meistens von dem, den man da holen könnte, die kennen wir. Der hat auf allen Kanälen seine Aussagen schon verbreitet. Und die werden nicht wahrer oder weniger wahr, wenn er das bei uns auch nochmal macht. Und dafür habe ich keine Lust, eine Plattform zu stellen, weil ich auch von dem Interview nichts halten würde. Was soll denn da kommen? Der sagt mir, dass er das in Ordnung findet, was er da gemacht hat. Ist doch auch ganz klar. Aber da würde ich dann, wenn überhaupt, die andere Seite hören. Das heißt, wenn es mal irgendwas wäre, wo einer nicht zugesagt hat und man könnte den, der da noch nicht zugesagt hat, dazu holen, da würde ich drüber nachdenken, ja. Aber einer, der jetzt sich wirklich auf allen Kanälen schon geäußert hat, ja, da brauche ich nicht, dass er bei uns das auch nochmal tut. Was soll das bringen? Das ist auch nicht bös gemeint, sondern einfach nur mal als Erklärung. Ja, im Endeffekt heißt es eigentlich, Brian muss sich bei uns melden. Ne? Ja, genau, und das in Deutsch. Aber, genau. Das kann er nicht, ich weiß ja, warum auch nicht. Leider hat es aber schön geschrieben, wir haben doch eine Meinung, da kann man doch mit Fakten nicht verwirren. Und eben, wir wollen, was sollen wir mit Fakten? Das hat aber gut geschrieben, leider, weil das ist genau mein Problem. Ich kriege ja keine Fakten, ich kriege immer nur eine Seite geschildert. Und das ist das, was ich, das ist ja kein Fakt. Der Mann kann mir ja viel erzählen, ich weiß ja nicht, was noch alles gelaufen ist. Ja, Fakten kriegen wir manchmal auch geliefert, ne? Also wenn uns Whistleblower was schicken, ist es ja manchmal auch mit Fakten belegt, ne? Mit Beweisen und so. Wir haben ja sogar Audio-Files schon bekommen, wo tatsächlich einen Beleg drauf. Also das muss ich echt mal sagen, da haben wir schon ein paar tolle Sachen bekommen. Aber manchmal würde uns halt tatsächlich mal die komplett andere Seite mal interessieren, ne? Aber oftmals ist das eine sehr schweigende Mehrheit. Ja. Wo man nicht so richtig rankommt. Ne? Aber Fakten nehmen wir immer gerne. Wir haben also auch über dieses anonym@podcastkeller.de, da wird keiner genannt. Also wenn ihr irgendwas wirklich an Fakten habt, immer gerne. Also wir haben immer gerne Fakten im Podcast. Es ist und bleibt ein Boulevard-Podcast. Das heißt, wir werden auch immer spekulieren. Das gehört einfach dazu. Ja. Aber genauso, wenn wir die Chance haben, an Fakten zu kommen, dann nehmen wir die da auch mit rein. Überhaupt keine Frage. Ja, jetzt haben wir nochmal ein Event. Das hatte ich eigentlich nur mal mit reingenommen, weil irgendwer mal darauf hinwies, dass das jetzt ja bald sogar stattfindet. Ja, das ist am 7. August. GC80301. Genau. Belgium Art Event. Ja, von Birre. In Belgien, wie es schon sagt, ist es ein Mega-Event. Ich glaube, es ist ein Camping-Event, so, ne? Wenn ich das so richtig gelesen hatte. Also ich habe hier in dem Screenshot hier, da ist das Listing abgeschnitten, okay. Ja, ich war gerade auf dem Original gegangen. Hat jetzt, Moment, wie viele Attends haben wir denn? 423 Will Attends hat das. Da kam so die Frage auf, geht man denn jetzt schon wieder hin zu so einem Event? Also ich, ja, für mich schon. Ich würde hingehen. Also ich gehe jetzt nicht hin, weil das von Birre ist und ich von dem sehr. Ich vergesse, den kenne ich irgendwoher. Irgendwas sagt. Ja, der hat auf Events diese komischen Dosen, die du dann irgendwie in bestimmter Art und Weise hin und her werfen und knallen musst. Okay. Und irgendwann kommt da was bei raus. Und ich weiß noch, in Büren war der auch, beziehungsweise in Büren waren seine Dosen, da hat das der andere für ihn gemacht. Ach, leck mich, wie heißt der denn? der auch ab und zu bloggt, der immer alles fotografiert und alles toll findet. Ach ja, der auch in Stade den großen Fotografen gemacht hat. Oh, wie heißt denn der mit dem Namen? Schmelli, Stellinger schreibt es gerade, Schmelli, genau. Schmelli hatte da. Lebt der eigentlich noch? Der hatte mir da erzählt, Mensch, guck mal, das ist nämlich von Birre und das alles umsonst und so. Und irgendwann später hörte ich dann von irgendeinem Orga-Mitglied, umsonst, also nicht bei dem Orga, sondern von anderen Orga, bei uns wollte er das auch machen, aber nur, dann will er umsonst einen Stellplatz, dann will er umsonst auf das Event, dann will er hier noch was und dann will er da noch was und jenes noch. Das klang alles sehr seltsam. Ah, okay. Diese halbreligiöse Campinggemeinschaft. Ja, ich hab mir gerade die Homepage da angeguckt, da steht auch dann drin, wir sind willkommen zu unserem Belgium Art Event. Wie Sie sehen, ist unser Thema dieser Veranstaltung Kunst. Alle unsere Geocaches werden in dieses Thema einbezogen und auch in dieser Ausgabe werden wir wieder versuchen, sie zu verblüffen. Ja. Seit vielen Jahren sind wir eine Gruppe von Leuten, die mit Wohnmobil, Wohnwagen und Zelt durch Europa reisen. Ja, okay. Also sie verkörpern sich da gerade mal ein bisschen selbst dann, ja. Ja, das ist alles sehr seltsam. Es ist so ein bisschen wie so eine Sekte, habe ich manchmal das Gefühl. Also kann auch wieder alles, also ich mache die nicht schlecht, um Gottes Willen, nur auf mich wirken die so. Und deswegen würde ich auf das Event nicht gehen, so muss ich das sagen. Das macht ein tolles Event sein, also um Gottes Willen, vielleicht ist das auch alles ganz klasse. Ich finde aber auch, zum Camper muss man geboren sein. Ja, das ist so. So sage ich das mal. Und ich bin da nicht zu geboren. Camper sind halt, also Leute, die sehr viel campen und nur campen, ne? Ja. Sind halt auch manchmal so eine Art Mensch für sich, ne? Ja. So, sieht man auf den Klos immer auf Campingplätzen. Ja. Muss ich einfach mal so einschworen. Aber ich muss mal sagen, also der Junior möchte, ich muss dieses Jahr auch mal wieder los. Der campt ja gerne mal wir machen mal so ein Herrenwochenende, ne? Letztes Jahr waren wir im Plön und das Jahr davor waren wir im Harz. Und ich muss sagen, beide Male, ich bin jetzt auch nicht so der Camp-Experte und finde das total geil, aber so ein Wochenende geht mal, waren Top-Campingplätze. Also ist da auch schon besser geworden, aber ich glaube, die Leute, die hier mit ihren Wohnwagen durch die Gegend reisen, die scheißen sowieso nur in die eigene Hütte. Ne? Ja, das stimmt. Die sehen die anderen Notunterkünfte gar nicht, wo man dann im Dorf kriegt. Ich muss immer dann denken, wie wir mal irgendwann in Essen, wirklich mitten in der Stadt in Essen, gibt es tatsächlich einen Campingplatz. Der hat also irgendwie 250 Stellplätze und davon sind 3 für Gäste und 247 Stammcamper. Wirklich. Und da haben wir gecampt, weil wir uns mal 3 Wochen im Ruhrpott uns angeguckt haben. Alles. Und das morgens beim Frühstück zog immer, ich habe es über die Kackkarawane genannt. Wirklich, wir saßen am Frühstück und dann liefen sie alle mit ihren kleinen Rollenwägelchen und den Wohnwagen vorbei, vorne zur Entsorgungsstation. Ja, da wusste ich, ach, Campen ist nichts für mich. Das ist einfach, ich habe es ausprobiert und ich für mich, nee, weiß ich auch nicht. Also. Ja, also ich habe mal 20 Tage in Südfrankreich gecampt, in der Nähe von Bordeaux. Das war schon cool, das hat Spaß gemacht. Aber mal geht das, aber jeden Urlaub müsste ich es halt auch nicht haben. Ne? Ja, ich schnarche auch so viel, das ist ja für die anderen schlimm. Aber das ist da egal, was da für Geräusche nachts hörst. Ne? Da bist du froh, wenn die Alte irgendwann mal die Socken in den Mund kriegt. Ne? Das stimmt. Ich lese gerade im Chat hier, in Belgien beim Burgsebier gab es auch schon mal eine handfeste Auseinandersetzung, komische Haufen. Ja, genau den Eindruck habe ich davon. Also wie gesagt, das ist Boulevard, da habe ich keine Beweise oder sonst was. Aber das ist das, was ich höre und das, was ich selbst als Eindruck habe, kombiniert, passt da wie Arsch auf Eimer. Aber die werden trotzdem ihren Spaß haben, will ich gar nicht widersprechen. Ich wollte gerade sagen, das Event an sich, also ja, ich meine, 2021 ein großes Event machen, warum nicht? Jo. Guckt man sich die Stadien an, das war ja nicht nur in Ungarn so, auch in Kopenhagen war es, glaube ich, genauso im Stadion, proppe voll. Ne? Ja. Also, na gut, wenn man es gibt ja auch Strategien, wie man das realisieren kann, ne? Ja, also ich finde es immer. In Ungarn und so machen sie das. Und hier, wo wir jetzt unter 10 sind schon, also wo jetzt wirklich, also warum auch immer, ich verstehe es auch immer noch nicht, warum bei uns das nicht weiter explodiert, bei anderen geht das schon wieder hoch und hier ist das nicht so. Werde ich auch im Leben nicht verstehen. Ich freue mich, dass es im Moment hier so ist. Wir sind jetzt heute den ersten Tag mal seit wahrscheinlich Ewigkeiten auf Null, ne? Ja. Im Heidekreis, aber ich bin ja auch noch ein bisschen skeptisch. Ich warte mal ab, was da sich noch so tut. Ja, aber ich glaube tatsächlich, wenn du das Münchner Olympiastadion da zur Hälfte gefüllt hättest, war immer noch nicht viel passiert wäre. Nein. Das Wetter ist gut. Ja. Die stecken sich nicht gegenseitig die Zunge im Mund, selbst wenn Deutschland führt, nicht? Ja, Weiß ich auch nicht. Bei uns ist das so, gab jetzt so für die Feuerwehr eine Anweisung, was wir zu, also wie Dienste gestaltet werden können, in welche Gruppengröße und was man machen darf und was nicht, ne? Ja. Und dann stand halt ganz klar drin, der gemütliche Teil in Anführungsstrichen ist halt noch nicht möglich, ne? Und dann kommst du nach dem Einsatz um die Ecke und derjenige, der die Anweisung schreibt, steht mittendrin in so einer Gruppe, die Bier trinken, wo du denkst, weißt du, ja. Also, ja. Wobei, ich lese gerade im Chat hier, Grisou schreibt Wetter-Sommer-Effekt. Nee, und das weigere ich mich mittlerweile zu glauben, weil ganz ehrlich, gerade dieses Jahr, wo wir einen scheiß Mai hatten, ging das aber im Mai schon kräftig runter, obwohl das überhaupt nicht... Das ging quasi seit Ostern, ging das kontinuierlich, da ging es mal ein bisschen hoch und dann ging es kontinuierlich runter. Aber bei scheiß Wetter. Ja, bis Ende Mai hatten wir so viel Schnee. Ne? Ja, wo ich so dachte, erklär mir doch bitte endlich mal einer, warum das runtergeht und so schön das ist. Also ich freue mich auch, aber es war doch völlig absurd. Also wir werden es nicht klären, vermutlich. Nee, ich glaube aber tatsächlich, es spielt viel dieses Impfen eine Rolle. Ne? Ja, einige, das glaube ich auch. Und dass die Leute tatsächlich vorsichtiger sind, auch gerade wenn sie die erste Impfung haben. Genau, dass genau. Viele sich sagen, ja, jetzt werde ich mich doch nicht mehr anstecken, wo ich. Und auch kurz vor der Impfung, ne, dass sie sagen, jetzt vorher noch irgendwie, jetzt habe ich einen Termin, jetzt will ich dahin, jetzt hole ich mir nicht den Scheiß noch ins Haus. Ne? Ja. Ja. Heike hätte jetzt eine wichtige Weiterbildung, die überlegt, echt die abzusagen, weil sie sagt, sie hat bis dahin nur eine Woche nach der zweiten Impfung rum. Und sie sagt, kann ich echt verstehen, sage ich auch, eigentlich dürftest du das nicht machen, weil es ist einfach zu früh. Genauso sehe ich es auch. Mal gucken. Ja. Wir werden es nicht rausfinden. Irgendwann wird es rausgefunden werden, aber irgendwann passiert's. So, dann haben wir ja adoptiert und archiviert, hatten wir ja schon Zag hier vorhin. Ach ja, ganz, das war merkwürdig. Warte mal. Geht um den Cache. Ja, ich gucke gerade, welcher das ist. GC 7J3V8. GC7J3V8. Ja. Genau. Ottmarschen Rundgang Hamburg. Genau. Hätte ich auch alles nicht mitgekriegt, weil zack, hier lese ich und packe sie sofort immer auf Ignore. Nicht, weil ich ihn nicht mag, sondern weil mit seinen Caches kann ich nichts anfangen. Ist das eigentlich auch so einer mit so einem Text, wo man nicht weiß, was er will? Da hat ihm offensichtlich einer geholfen. Das ist nämlich ein sehr sauberer Text. Wie gesagt, für die, die das nicht kennen, normalerweise musst du wirklich jeden Satz dreimal lesen, bevor du verstehst, was er da sagen will. Aber hier hat offensichtlich wer geholfen. Ach so, steht auch unten drunter. Textupdate 25.02.21. Ah, okay. Übrigens, dass wir ihn damals nicht verarscht haben und wie er sehr sich über sein Event gefreut hat, ne, das sieht man am besten in dem Spruch, der damals ein bisschen auch die Leitlinie vom Event war, weil er den mal rausgehauen hatte. In der Ruhe liegt die Kraft. Ja, und er selbst schreibt unter seine Logsys runter, mit der Ruhe liegt die Kraft. Genau. So, also er nimmt sich selbst da auch nicht so. Nein, das ist für ihn so ein richtiges Markenzeichen geworden. Ja. Dann hat er das an Sid übergeben. Ich habe auch das Gefühl, Zake casht mittlerweile weniger. Wahrscheinlich ist er aber auch jetzt mit Where I Go ist ein bisschen schwierig, schätze ich mal für ihn. Genau, Covid-19-Warnung wurde entfernt und Update der Kontakt-E-Mail-Adresse. Dann steht zur Adoptionsfreigabe frei. Bitte mir in Kontakt treten per E-Mail. Groß- und Kleinschreibungen sehen wir jetzt mal komplett. Und dann hat Sid das Ding übernommen. Hat das am 7.4. wieder freigeschaltet mit Enable Listing kann weitergehen und hat es dann am 7.4. wahrscheinlich abends temporär disabled und am 8.4. archiviert. Warum man sowas macht, ja. Ist mir... Ja, schreibt, dann wird neu aufgemacht und wenn er den Platz... Ja, aber warum adoptiert er ihn dann überhaupt erst? Ja, wahrscheinlich wollte Zake ihn vielleicht nicht archivieren, hat jemanden gesucht, der ihn adoptiert und hat gesagt, pass mal auf, ich übernehme den und zack, hat ihn einfach archiviert. Ja, aber das wäre ja sehr unhöflich. Das wäre sehr unhöflich, ja. Aber soweit ich weiß, ist dieser SID 55, sagen wir mal, zack, in gewisser Form ähnlich. Und die sind eigentlich gute Kumpels. So habe ich das mal gehört. Also das kenne ich jetzt aber auch nur aus zweiter Hand, aber finde ich ja seltsam. Ach so, eigentlich hätte man selbst aufkommen können. Grisou schreibt gerade, damit kein anderer adoptiert und weiterführt. Ja, aber wäre trotzdem echt unhöflich, oder? Wenn ich jetzt ich weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin, jetzt bin ich auf Ottensen, Hamburg Rundgang gekommen, GC7, G467, GC7, G467, da ist es genauso gelaufen. Sid hat ihn adoptiert, dann hat er ihn enabled. Zaki hat sich bedankt für die Adoption und gleich einen Foundlock gelockt. Ja, gleich, also 2 Monate später, aber ja. Ja, das ist cool. Ne? Vielleicht war das auch der Grund. Ne? Nee, die sind, irgendwie sind die Kumpels. Ich weiß nicht so ganz genau, wie die zusammengehören da, aber das hatte ich mir sagen lassen. Mr. Hoya kennt die doch auch so ein bisschen, oder weiß er vermutlich jetzt auch nicht. Ich erinnere mich daran, dass du mal gesagt hast, seitdem Hoya den Zaki getroffen hat, hat er immer so ein Zocken im Auge. Ne? Also nicht der Zaki, ne? Nein, ach, der ist schon irgendwie ein lieber Kerl. Zack, über ihn kann man auch lachen, ohne dass man ihn auslacht. So, der ist echt ein Original. Der ist einfach komplett eigen. Das ist auch nicht so, dass du sagst, boah, ist der doof oder so. Der ist einfach, der ist anders. Es gibt ja so Menschen, ne? Ja, die sind halt irgendwie ziemlich cool. Und trotzdem haben auch die ihre Bereiche gefunden, wo sie glücklich sind und ja, auch was bewirken können. Absolut, also keine Frage. So, was haben wir denn beim nächsten eigentlich? Heute dröbeln wir auch so ein bisschen komisch. Ja, das geht um GC9CBNW. GC9CBNW, 8. Platz. Ach ja. Da hat nämlich jemand einen tollen Log geschrieben, und zwar ein Schüler. Der hat nämlich geschrieben, der heißt Simon Klettern oder Simon Klettern. Als ich heute in der Schule saß, habe ich kurz auf mein Handy geguckt, um zu gucken, ob ich eine neue E-Mail bekommen habe. Und ja, ich habe einige bekommen. Für den FDF hat es leider nicht gereicht, aber wenigstens bin ich einer der ersten 5. Leider hat ein Lehrer gesehen, dass ich mein Handy in der Hand hatte. Dann hat es mir abgezogen, aber am Ende der Stunde habe ich es mit etwas Glück wiederbekommen, was man nicht alles für ein Geocache tut. Gesagt, getan, nach der Schule bin ich mit dem Fahrrad noch kurz in einem kleinen Abstecher zu diesem schönen Neuling gefahren. Vielen Dank für diesen neuen Geocache. Und ich muss sagen, herzlichen Glückwunsch, in der Schule hast du nicht aufgepasst. Satzzeichen, ja. Groß-Kleinschreibung. Ja, damit hat er sich so, ich weiß auch warum. Wenn er immer auf dem Handy rumdaddelt. Ja, aber ich fand's trotzdem ein schönes Log. Also, ja. Da habe ich auch Great Story angeklickt. Ich lese gerade im Chat, Roja schreibt gerade, ich sollte seinen Cash bezahlen, weil ich ihn angeblich gebuggelt hatte. Ja, das passt zu Zaki. Irgendwie ist er süß. War das nicht einer der beiden Kieler Jungs? Das weiß ich gar nicht. Simon Klettern heißt er. Warte mal, gucke ich mal nach. Weil wenn das einer von denen ist, dann hat er doch bestimmt, soweit ich weiß, die haben ja jetzt sogar, die sind uns ja voraus, ne? Die haben ja sogar einen Banner, die Jungs. Ah, das muss ich jetzt auch mal sagen. Da habe ich aber schon ein bisschen überrascht geguckt. Ah, das machen wir nur auf Events, ne? So. Ja, nee, die haben eins, ich bin Hörer von bla, also. Nee, die heißen anders, schreibt gerade einer. Ich finde ihn jetzt auch gerade nicht. Ja, so wichtig ist es auch nicht. Ach doch, da ist er ja, Simon Klettern. Mit Bild 1 hat er eingebunden. Ah, siehst du, Interceptor schreibt, unsere Namen sind Online und E-Mail. Der ist, glaube ich, auch jung, aber der klettert unterbrochen, stimmt, genau. Okay, haben wir den auch mal da drin gehabt noch? Ja, fand ich schon bemerkenswert. Das Log fand ich irgendwie süß. Was haben wir denn als nächstes? Ach so, den habe ich mal dazu genommen. Ja. Warum ich keine Multis mehr mag, ehrlich, das war wieder im Harz. Ich will sowieso über die Harz-Caches, sag ich schon ein bisschen geißeln. Ich habe ja einen extra Podcast gemacht, da könnt ihr ja reinhören. Weil irgendwer hatte mir mal gesagt, oder es haben mir einige gesagt, die Podcasts hören zwar wesentlich weniger, aber da gibt es ein paar, die da echt Spaß dran haben. Deswegen mache ich im Urlaub ab und zu mal einen Podcast. Ist nicht so, dass ich unbedingt alles raushauen muss, keine Sorge. Aber nun, so ist es halt. Und da gab es den Cache extra um die Ecke. Also ich sag mal, alle Caches im Harz waren wieder mal, vielleicht finde ich auch nur die falschen, kann auch an mir liegen. Ja, das ist GC83HB1. GC83HB1. Genau. Man muss sich vorstellen, wir kommen abends vom Wandern, haben schon 15 Kilometer rum und Heike will mal wieder auslaufen. Dann haben wir gesagt, gut, dann gehen wir zum Wildpark. Der ist so 500 Meter neben dem Ferienhaus gewesen. Und da liegt ein Multi. Da musst du einfach nur rumlaufen und ein paar Fragen beantworten. Und zwar 9 Stationen. Wir konnten, glaube ich, 6 oder 7 nicht sicher zuordnen. Ernsthaft. Also quasi alle. Ja, auf einem Schild, genau, auf einem der Schilder ist ein Tier benannt, das wir benötigen, um es zu führen. Was wird benötigt, um es zu führen? Ja, genau. Das ging, das war, da war ein Hund abgebildet, brauchst eine Leine. Das war vollkommen okay. Und dann kommen wir schon, ging es los. Station 2. Hier gibt es viel Weiß auf grünem Hintergrund. Auch hier ist in der 10. Zeile ein gechecktes Tier genannt. Die QS des Buchstabenwertes, das erste C der Ostkoordinaten. Wir haben das uns angeguckt. Ein gechecktes Tier, also quasi namentlich erwähnt, also als Wort, ne? Ja, da gibt's aber keins. Da gab's nur das Wort Schimmel. Nicht als Tier, sondern das war auf was ganz anderes bezogen. Aber habe ich gedacht, gut, jetzt mit viel Fantasie, Schimmel, kannst du den passen, könnte passen, nimmst du das und dann hast du das C. Und dann habe ich den Buchstabenwert alles ausgerechnet. Und C ist, warte mal, wo ist C? C ist das erste vom Ostkoordinate. Also, da kannst du ja nur machen, was du willst, aber das muss ja eine 10 sein. Ja, richtig. Weil sonst ist es ja absurd. Und versuch mit Schimmel zu rechnen, was du willst, du wirst niemals auf eine 10 kommen. Ja, bescheuert. Also, keine Ahnung, das kann schon nicht stimmen. Ja, dann kamen da die 45 Zacken, das ging ja alles noch aus den 5 Bilder. Ja, das ging auch noch, dann musste man irgendwo Dachpfannen zählen. Also egal, was wir gezählt haben, es kam nicht hin, weil die Zahl zu groß wurde. Und ich meine, da, du stehst 2 Meter vor den Dachpfannen, das ist alles nicht... genau, der Scepter hat das gerade im Chat auch. Quersumme 82 ist 10? Dann ist es die iterierte Quersumme. Nee, was ist denn das für eine Quersumme? Das ist die iterierte Quersumme. Ja, der Buchstabenwert ist 82. Moment, nee. Ja, okay, ist es die normale, dann haben wir da was falsch gemacht. Wie gesagt, es war nicht nur die Station. Ich habe die dann auch schon gar nicht mehr weiter geguckt, weil da war klar, das muss eine 10 sein. Das war ja kein Problem. Nee, stimmt, er hat recht. Steht da die Quersumme des Buchstabenwertes. Das hat er recht, das ist dann die 10. Das passt dann wohl. Wieso habe ich das denn falsch eingetippt? Ich benutze dafür immer das GCC. Und ich gestehe, das habe ich jetzt nicht angezweifelt, was das mir anzeigt. Jetzt tippe ich das echt mal ein. Tut mir jetzt leid für die Zuhörer, ist ein bisschen langweilig. Schule, genau das ist das Problem bei Jörg. Ja, das ist wirklich, ich habe auf so eine Caches dann auch schon keinen Bock. Also ich, ganz ehrlich, bei diesem Listing, ne, der hätte ich dann auch schon keinen Bock mehr. Nee, Heike war auch schon stinkig, weil das einfach scheiße war. Also das macht dann halt auch keinen Spaß. Wieso habe ich denn das nicht geschafft? Warte mal, wo ist denn das jetzt zum 2? Ich würde jetzt auch auf den Vertipper tippen. Da haben sie recht. Ne? Nee, haben sie einwandfrei recht. Da war mein Fehler. Wie gesagt, aber wenn es das eine gewesen wäre, ja nicht schlimm gewesen. Oder wenn es noch ein zweiter gewesen wäre, hätten wir ja immer noch mal gucken können. Aber es passte so gar nichts. Da war noch so ein Ding, wo ich auch dachte, ja. Achso, das war so ein Bild. Wie viele Leute arbeiten auf diesem Bild? So. Die Zahl konnte nur 3 ergeben. Ne? Zu sehen waren auf dem Bild 4. Die Schulter von einem war auch noch zu sehen. Soll ich die jetzt mitzählen? Dann, welche arbeiten auf dem Bild? Gearbeitet hat nur einer. Oder soll ich alle, die ein Werkzeug in der Hand nehmen, zählen? Also, ich habe es ja auch in dem Blog deutlich geschrieben, wo die Probleme lagen. Es gab einfach zig Sachen, die alle nicht hinkamen. Aber wenigstens, das muss man lobend erwähnen, er hat keine bescheuerte Formel nachher noch angehauen. Ja, das stimmt. Ne? Auch wenn der Rest bescheuert war. Ja, wobei du auch, also die Zahl ist zweistellig und die hintere Zahl ist gleich O und E. Wo ich auch erstmal stutzig, erstmal überlegen muss, was will er jetzt genau? Dann fiel mir das unten auf. Okay, das brauchst du nur eintragen, das war dann nicht ganz so schlimm. Aber ja, es war alles, für mich war das so verwirrt, das Ganze. Wir haben dann auch wirklich auch halt gesagt, jetzt hat keine Lust mehr. Wirklich, das bei ihr selten. Das war anstrengend. Aber nun, solange die Gegend schön war. Dann ich sag's nochmal, für mich ist wirklich so ein Grund, ich mache irgendwann keine Multis mehr. Das hab man keine Lust, da läufst du eine Stunde rum und dann kriegst du nicht zu Ende. Ja. Wie ich neulich ein Lab gemacht habe und der Bonus dazu. Ne? Ach stimmt, Cachen heißt, wenn C gleich 10 dazwischen nochmal eine 10 kommt, weil unten die Lösung Cachen stand. Nee, das zweite C war dann was anderes. Eine andere Aufgabe. Ja, da steht dann irgendwann eine Aufgabe drin. Dies ist das zweite C. Das ist so, also. Ist auch nicht glücklich gemacht. Ja. Ich habe neulich ein Lab gemacht. Bin die 5 Stationen da abgetigert. An 2 Vormittag oder zweimal morgens vor der Arbeit. weil es eher auf der Strecke lag. Und dann will ich den Bonus machen. Und es steht im Bonus drin, dass du die und die Werte brauchst aus den 5 Laps. Und dann noch zusätzlich an der ersten Station vom Lab musstest du an diesem Objekt nochmal irgendwelche Werte ermitteln. Und an der dritten Station auch nochmal. Ich hätte wieder gefühlt 1,5 Kilometer durch die Stadt. Sag mal, ja, das verstehe ich auch nicht so. Wie bescheuert kann man denn eigentlich sein? Ja. Also was soll denn die Scheiße? Also, ja, das ist mir irgendwie. Oh, war ich da morgens schon, da war ich schon bedient mit Arbeit, echt. Ich meine, natürlich hat er jetzt ein bisschen mehr gelitten als nötig von mir. Das Problem ist einfach, wir haben erstmal schon mal 16 Kilometer hinter uns, tut die Füße eh schon weh. Dann die Caches da im Harz, vielleicht liegt es auch nur in der Ecke da, aber die waren alle scheiße. Es tut mir leid, anders kann ich das gar nicht sagen. Am Anfang waren 2 gute und das war's. Und der Rest ist abgesoffen, versifft, nass, der Owner seit Jahren nicht mehr da. Hinz wie typisches Waldversteck und dann stehst du da im Wald. Also ja, gerade im Harz. Völlig. Also bei der jetzigen Lage ist bestimmt Baumstumpf auch ein toller Hint, ne? Ja, also die können da wirklich, vielleicht haben wir auch das Pech, wir haben wirklich uns die Strecken nach den Wandernadeln gesucht und haben die Caches auf dem Weg gemacht. Vielleicht haben wir auch wirklich, ich muss die auch mal ein bisschen verteidigen, vielleicht habe ich auch wirklich das Pech gehabt, alle Schlechten im Harz mitzukriegen. Aber die letzten 3 Touren waren schon so. Und ich habe da schon keine Lust mehr. Wir lassen manchmal schon Caches liegen, weil sie kommen, wir gehen da gar nicht erst runter, das hat sowieso keinen Sinn, weil das alles war. Ich mag ja sogar hingeworfene Dosen, aber die müssen findbar sein. Genau, das ist der Punkt. Also wenn du das Listing vom Multi zu komplex machst, oder auch Formeln nachher, ne, mit ich habe immer einen kleinen Zettel dabei, ne? Und wenn die Formel dann nicht raufpasst, dann ist irgendwie in dem Multi schon was schiefgelaufen, ne? Also ein cooler war zum Beispiel dazwischen, tatsächlich ein Multi, für den musstest du also mindestens 5, 6 Kilometer laufen, weil es so tief im Wald drin war. Das finde ich sowieso schon immer gut, wenn das Sachen sind, wo du wirklich gezwungen bist hinzulaufen. Da kannst du auch darauf wetten, dass ein Monat keiner da war. Und das war ein riesiges Kreuz mitten im Wald. Das war irgendwie so ein Denkmal. Und rundherum waren so Steine. Da stand Ostpreußen, so diese ganzen verlorenen Länder von Deutschland früher drauf. Mhm. Hat natürlich auch so ein bisschen irgendwie so einen Nazi-Touch. Aber so ist es nicht gemeint, sondern wirklich einfach halt, weil es mal dazugehörte zu Deutschland. Und dann musstest du einen bestimmten Stein davon suchen. Das fand ich wieder geil. Ja, okay, dann läufst du rum, guckst dir alles an, das ist interessant und so. Das war cool. Ja, aber ich stelle mal fest, also die Multis, die am meisten Spaß machen, ne, sind wirklich Ablesemultis. Ne? Also wenn du wirklich auch einfach von Station zu Station gehst, da ist irgendwo ein Hinweis mit der nächsten Koordinate, zack. Ne? Ich glaube, wir müssen den Gleiter da mal unauffällig aus dem Chat kicken. Der wird langsam frech heute hier. Ja, ich wäre da gerade noch drauf eingegangen, weil das, was er anspricht, Lab-Bonus, das Listing lesen, ja, das mache ich ja auch. Und zwar, bevor ich zu dem Bonus hingehe. Aber wenn ich dann natürlich dann feststellen muss, an der 5. Station vom Lab, ich muss nochmal zurück, ist das halt ein Unterschied, ob ich eine Angel mitnehmen muss. Ne? Ja, aber trotzdem, wir müssen ihn mal im Auge behalten. Ne? Ich glaube, sonst müssen wir uns mal wieder über Koordinaten unterhalten. Naja, ich sag mal, vielleicht sieht man sich ja mal wieder auf dem Event, dann kann Gleiter sowieso uns mal ein paar Geschenke rüberreichen, weil wir ja mal irgendwelchen Leuten im Kanal für runde Geburtstage quasi ein Geschenk schicken müssen. Die dann enttäuscht sind, dass sie nichts kriegen. Ja, genau. Ja. Ja, dann gibt's GIF ist jetzt offen. Das hört sich auch an. GIF ist jetzt offen. Jetzt hat mein Arsch offen. GIF ist offen. Also man kann jetzt seine GIF-Filme da irgendwie einreichen. Das wurde nochmal von Groundspeak verkündet über das Newsletter. Aber das fand ich dann, sowas nehme ich dann schon mal mit rein, weil manche ja doch Bock haben auf sowas. Werden wir auch wieder verlinken. Lade nach dem 1. Juni deinen Film auf Vimeo hoch. Hat geöffnet ab 1. Juni bis 5. August. Bis 5. August, genau. Genau. Wir werden, glaube ich, nichts anreichen diesmal, aber. Wir könnten ja nochmal den alten Film mit Holger versuchen, ne? Wir lassen Holger den Wilder Berg runterfahren mit dem Rollstuhl. Ja, das wäre auch das. Das wäre nochmal, hä? Und danach lassen wir ihn hochfahren, ganz alleine. Ne? Den Humor hat er und der ist der richtige Mann dafür. Wir müssen ihn mal ansprechen, glaube ich. Vielleicht kann er auch, schön wäre, wenn er dabei einfach so eine große Selfie-Stange in der Hand hält und sich selbst filmt dabei. Das ganz filmt, genau. Da denke ich gleich wieder an diesen YouTuber da. Ja, wir werden mal gucken. Nee, ich glaube, wir werden nichts anreichen, aber auf jeden Fall kann man jetzt machen und mal sehen, wie weit die Deutschen dieses Mal wieder kommen. Genau, und dann irgendwie im November sind dann eventuell irgendwelche GIF-Events, mal gucken, ob die dann wirklich präsent sind oder online. Man wird das sehen. Genau. Ja, der nächste ist schon fast langweilig, aber wir haben ihn trotzdem mal mit reingenommen. Das ist die Lok, das ist ein Lok, die Loknummer GL14PXQ89 beim Cache MR.P.1K. Bazinga mal zwei ist der gute Mann und da er wieder berühmt werden will, nehmen wir ihn wieder auf. Der hat gelockt mit gefunden, aber nicht gelockt. Aber trotzdem ein klasse Versteck, danke. Der hat eigentlich von allen gelernt, als, die wir in den letzten Folgen genannt haben, ne? Ja, aber ich frage mich immer noch, was er denn jetzt eigentlich nicht gelockt hat. Das habe ich auch nicht verstanden. Hat er jetzt nicht unterschrieben oder hat er? Ja, genau. Er hat nicht unterschrieben, aber online kann es ja machen, ne? Und guck mal, der hat 44. Also selbst der Text ist dämlich, oder? 44 Caches gefunden, ist seit 2011 Mitglied. Verrückt. Das passt so gar nicht, ne? Nee. Ja, war auch nur am Rande, ist ja nicht so entscheidend. Dann habe ich noch einen gefunden. Jetzt kommen noch mal kleine Kurzsachen. Auch mal ein schöner Cache-Name. Zwar nicht so rausfangen wie sonst, aber war unterstrich hier. Das fand ich eigentlich auch einen sehr schönen Namen. Der ist seit 2008 dabei. Also ich habe mich nur gefragt, wenn man dann als Owner einen Log-Eintrag kriegt, ne, eine E-Mail, dann steht da irgendwie, was muss gucken, ich habe auch gerade eine gekriegt für einen. War hier, steht da drunter. Genau, war hier found. Ne? Ja. Cool, ich finde aber schön, der Taschenlampenpapst hat sich ja bei Twitter niemand genannt. Ne? Ja, ja. Das fand ich mal lustig, dann niemand folgt dir. Ne? Ja, stimmt. Der war auch ein guter Gag, das ist wahr. Ja, genau. War auch nur einmal so am Rande. Und dann haben wir Witz, Nizza Klippe. Was haben wir da denn da? Mal gucken. Ach, das war, glaube ich, der 7 Milliarden mal gelockt wurde, obwohl er gar nicht mehr da ist. Oder? Nee. Cash nicht mehr da. Entweder abhandengekommen oder ähnliches. Ach nee, das war die. Ja, das ist ein sehr schöner Cash. Also, das ist die Cash-Nummer GC9C5Z7. GC9C5Z7. Der ist gepublished am 3.6. Dann haben am 3.6. 2 haben ihn nicht gefunden. Der nächste hat dann Reit Not geschrieben, weil er auch nichts gefunden hat. Dann hat ihn einer mit 53 Funden gefunden, genau. Sehr glaubwürdig. Dann kam wieder einer, der noch eine Not geschrieben hat. Und ach nee, das war der Owner. Hi, war noch mal schauen, alles da. Was mir auffiel, das GPS spinnt hier ein wenig. Jo, das ist das GPS-Schild, wie geil. Wir haben mit zwei Handys geschaut, hat kurz gedauert, bis die richtige Position angezeigt wurde. Dann kam noch ein Found. Da ach niemand so, anders der im hat mal darauf hingewiesen, dass er als erstes im Logbuch steht, das heißt der andere... Genau. Die anderen Funde waren da irgendwie nicht drin, obwohl die haben vor ihm online gelockt, das ist ja alles am gleichen Tag noch. Guck mal, da kam noch ein DNF. Dann kam noch ein Tippbaum. Hast du dir den Tipp mal angeguckt, das Bild? Geil. Mit einem Walter da rein fotografiert. Das sind einfach 50 Bäume auf diesem Bild. Und alle sehen gleich aus. Baum. Dann kommen die nächsten DNFs. Alles noch am 3.6. Am 5.6. ist dann auch ein DNF mit 16 Augen. Also 8 Leute waren noch unterwegs. Jetzt von Corona wollen wir gar nicht sprechen. Am 6.6. haben die dann auch wieder nichts gefunden. Am 6.6. hat er dann wohl auch gedacht, ich checke nochmals die Koordinaten. Vielleicht wird es dann leichter zu finden sein. Dann hat er intensiv gecheckt, während der nächste wieder nicht gefunden hat. Und bis zum 7. Check, 6.6. hat er immer noch gecheckt und dann gesehen, der Cache ist nicht mehr da. Jetzt ist er entweder abhanden gekommen oder ähnliches. Also, ich finde ein sehr schönes Beispiel dafür, warum man ein paar mehr Funde haben sollte, bevor man einen Cache legt. Ja, der Hint war ja auch Nachmieter einer Spechthöhle. Ob das jetzt so die beste Idee ist, ist auch so eine Frage, ne? Ja, da, wo die kommen ja auch nie wieder dann. Nein, die kommen nie wieder. Nein. Aber gut, das wird man merken, wenn man es erstmal reinfasst und der haut mal zurück, ne? Der hat ja keine Kraft oder so, der Specht, ne? Der Owner könnte ein abgängiger Verwandter von mir sein? Jetzt ernsthaft oder wegen der Koordinaten? Wegen Einmessen. Ja, okay. Das haben wir uns jetzt extra verkniffen. Wir nennen jetzt nicht den Namen, mit dem wir gerade sprechen. Ja, aber kann nicht direkt sein, weil der wird seinen Cash aufgrund der ganzen Bäume dann nicht geschmissen haben. Ne? Ja, das stimmt. Und der hat auch länger, nee, länger gehalten, hat er auch nicht. Nee, auch nicht wirklich. So, dann haben wir noch ein Angeln verboten. Ja, da war auch wieder das typische gefunden, aber nicht gelockt. Ach, das war, glaube ich, der, wo... Schon seit längerem, die Dose darf aber kein Logbuch. Genau, hier kann ich heute von den Torenrunde schon mal loggen, dann kann ich jetzt grübeln. Wird seit 3 Jahren, also seit 2018, eine leere Filmdose gelockt. Die ist nämlich noch da. GC1R7P2. GC1R7P2. Also da könnt ihr hingehen und eine leere Dose loggen. Genau, er schrieb dann, insbesondere die erfahrenen Cacher sollten wissen, dass dies nicht so vorgesehen ist. Es ist auch noch ein T5er, ne? Was mich wundert, ist, dass da keiner einen Zettel reingesteckt hat. Was T5. Ich immer noch so mittelverwerflich finde. Ja, ist eigentlich T5 und Klettercache. Ja. Da bin ich mir jetzt auch nicht so sicher, ob ich das machen oder nicht machen. Hm. Aber da ist mal dafür, dass da seit Jahren kein Logbuch liegt, gab es nur 2 NM-Logs, ne? Ja, das wundert mich auch. Also ich habe auch schon mal eine Dose gelockt, wo der Zettel nicht mehr da war, aber ich eine Dose unterschrieben habe, im Deckel tatsächlich, roh, verwerflich. Aber dann habe ich trotzdem auch gleichzeitig ein NA gelockt, weil es den ONA ewig nicht mehr gibt. Ja. Das ist dann schon das Mindeste. Aber warum hat er denn auch so derjenige, der dann NM gelockt hat, der hat auch nicht richtig in seinem Log verfasst, wo das Problem eigentlich liegt. Also da kann man doch mal ganz offen kommunizieren und sagen, ey, hier gibt es ein Problem, und zwar... Ja, du weißt ja, wie das ist. Kommt doch gerade im Chat. Das ist Konsequenz. Genau. Das ist so, jeder baut sich so seine Moral. Das ist einfach so. Geht mir da ja nicht anders. Einer hat sogar gefunden, gelockt, obwohl ihm der Baum zu hoch war. Ja, wieso? Den Baum hat er ja auch gefunden. Ja, es ist, wie gesagt, jeder baut sich da so sein eigenes Leben zusammen, habe ich das Gefühl. Aber ist das eigentlich so beim Baumklettern dann eigentlich, also jetzt, ich hing ja, glaube ich, nicht so hoch oder so, aber es ist jetzt geil, dann eine Filmdose suchen zu müssen, wenn man da so im Geraffel hängt? Auch irgendwie nicht, oder? Ja, also, ist, glaube ich, egal, Hauptsache du kommst hoch. Also ich muss sagen, wir haben ja früher das nur mit Strickleiter immer gemacht und da war ich immer froh, wenn die Dose groß ist, damit ich sie in der Hand halten kann. Gut, weil auf der Strickleiter war es immer etwas schwierig, das alles zu handeln. Aber ich glaube, das ist egal. Ich glaube, es geht ja mehr um das Hochklettern als um die Dose an sich. Na gut, dann musst du ein paar Mal hoch, bis du den richtigen Baum gefunden hast. Ne? Also so eine Filmdose wirst du aus 5 Meter Entfernung auch nicht unbedingt so gut erkennen. Ne? Ja, kann ja markiert sein. Oft nehmen die ja Blue Boxes dazu. Ach so, okay, so richtig leuchten da oben drin. Ja. Also weiß ich nicht, wie sie es da gemacht haben. Aber guck mal, ich habe auch mit Freunden, haben wir an der Elbe irgendwann schon mal so einen komischen Multi gemacht. Den Baum mussten wir 3-mal hoch, weil wir jedes Mal das Seil auf dem Ast nach außen weiterbringen mussten. Das ist auch egal. Also ist dann ja, irgendwann wird es dann ja auch so eine Art Gag, weißt du? Ja, ja, ja. Ja, das stimmt. Irgendwo gab es ja auch mal bei uns in der Ecke einen Cache, der hieß irgendwie Baumroulette oder so. Dann wusstest du nur ungefähr, welcher Baum sein kann, und dann musstest du hoch, ne? Ah, gucken. Okay. Marebi schreibt gerade, es kann wieder gelockt werden. Ein Paddling mit Logbuch und jetzt auf 6 Meter zu finden. Also nicht so hoch kann es nicht sein. Naja, 6 Meter, wenn du nicht klettern kannst, ist das sehr hoch. Ja, ich wollte sagen, 6 Meter, da komme ich gerade mit der Angel hin. Ne? Ja. Also mit der Strickleiter, naja gut, wir haben da ja später 2 gehabt, also bis zu 20 Meter haben wir geschafft. Aber da wurde mir dann auch schon langsam unwohl, muss ich sagen. Naja. Ja, also wenn ihr den nächsten vom Krieg. Habt ihr wieder was gelernt? Wenn kein Logbuch drin ist, einfach locken. Scheißegal. Ne? Logbuchwechsel ist also ohne Sache. Da halte ich mich tatsächlich raus, weil ich das selber, glaube ich, auch schon gemacht habe. Ich weiß gar nicht so genau, aber doch, das habe ich, glaube ich, auch schon gemacht. Aber man kann auch ruhig Fund loggen und NA. Geht, habe ich schon öfter gemacht. Kriegt man vielleicht mal eine Mail, ja, wischt man sich den Internet ab. Also, ne? Mut zur Lücke. Trotzdem ruhig NA loggen, wenn man merkt, die Dose ist einfach, der Owner ist seit 2 Jahren nicht mehr da, dann muss so ein Müll auch mal irgendwann beseitigt werden. Ich hab neulich vor der Haustür morgens von Kollegen MID7 hier einen Cache gelockt. Der hat einer in den Paddling das Logbuch unten so reingefropft, dass du wirklich einen Korkenzieher bräuchtest. Ja, ich hatte das Bild gesehen, ja. Und da war ich jetzt auch mal so dreist und hab dann einen Lokstreifen reingelegt, weil ich ja noch einen im Auto hatte, habe gesagt, jetzt machst du mal hier Wartung. Ne? Also, naja. Da muss man auch nichts zu sagen. Also ja, ich finde aber Logstreifen, ehrlich gesagt, auch immer noch nicht so. Ja, ich habe auch ein Logbuch gehabt, so ein Paddling-Logbuch. Ja. Das ging aber nicht mehr rein, weil da unten schon ein Fundament war. Ne? Ja, aber damit sind so Sachen, wo ich auch bei manchen Sachen schön in den Kopf, manche nicht, wo ich denke, ja, da halte ich mich aber raus. Also das sind alles so Sachen, wo ich immer denke, ja, kann man noch alles noch so vertreten. Muss ich ja nicht genauso machen, aber genau wie der Owner hat mir trotzdem erlaubt zu loggen. Ja, das kann man machen. Ich habe letztendlich auch einen nicht gefunden. Schrieb der Owner mich per Message Center an, genau, im Harz, wo wir auch nicht wieder hinkommen. Schrieb er mich per Message Center an, ja, ich habe geguckt, der ist tatsächlich nicht da, wenn du loggen willst, mach ruhig. Wo ich dachte, ja, finde ich jetzt auch nicht verwerflich, habe ihm trotzdem geschrieben, nee, du lass mal, ich möchte im Logbuch stehen, sonst ist mir das... Ja, ja. Naja. Sehe ich mittlerweile auch so. Aber ich glaube, in meinen Anfangsjahren habe ich auch durchaus mal einen Fotolog veröffentlicht oder gemacht. Ne? Aber ja, kann ich. Wenn man anfängt und nicht weiß, dass es nicht ganz so korrekt ist, dann ist es so. Ne? Nee, was auch zum Beispiel auch gern bemeckert wird, was ich auch schon gemacht habe, ist eine Webcam, die nicht ging, wo ich praktisch mich dann trotzdem fotografiert habe und so, dass die Webcam hinter mir mit drauf ist. Mhm. So rum habe ich es dann gemacht, wenn die Webcam wirklich kaputt war oder ähnliches. Dann habe ich das auch schon mal gemacht, ja. Finde ich auch bis heute nicht verwerflich, weil die Webcam ist drauf, ich bin drauf, alles, was er haben wollte, hat er. Ja, stimmt eigentlich, hast recht, das ist auch mal eine gute Idee. Das aber ist wie immer wieder die eigene Moral zusammengebaut. Oh, nehme ich mich leider nicht raus. Dafür sind wir da. Ne? Dann hab's mir noch so einen neuen Podcast, hätte ich fast gesagt. Nee, der ist nicht neu. Der ist schon ein bisschen älter, ne? Ich kenne ihn überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Ich habe da reingehört, ich fand, ja, da ist ein Prominenter und fünf Arschlecker, die ihm in den Hintern kriechen. Also das fand ich... War gar nicht meins. Wobei ich sagen muss, dieser Prominente liegt mir überhaupt nicht, deswegen das kommt noch dazu, ja. Mache ich halt wenig an, wo der dabei ist. Also es geht nicht drum, ich weiß nicht, ob der Podcast gut oder schlecht ist. Ich habe nur ein Stück reingehört, weil irgendwer mir sagte, hör mal rein, da ist ab Minute 42. Ja. Genau, habe ich auch reingehört. Im Podcast baywatch-berlin.podig.io. Also der Podcast selber muss ja dann heißen Baywatch-Berlin und die Folge hieß Shortseller am Honigstrand. Wie gesagt, ein Prominenter, wenn man das denn prominent nennen will und so drei, vier Leute, die ihm echt alle in den Arsch kriechen, so kommt das für mich rüber. Aber es waren halt nur 5 Minuten oder so, die reingehört habe. Vielleicht ist das auch völliger falscher Eindruck gewesen, das will ich gar nicht in die vertiefen. Auf jeden Fall, da reden sie auch mal ein kurzes Stück über Geocaching. War jetzt aber so... Ja, es ist, er hat halt erwähnt, der Prominente, dass er halt geocacht. Und, ja, hat kurz bewiesen, dass er auch wenig Ahnung hat davon. Ja, ja. Aber schon mal rumpuppt. Genau. Muss man sich nicht anhören, kann man aber. Wer da also Lust zu hat, verlinken wir natürlich, gar keine Frage. So ab Minute 42. Wer sich das nicht alles antun will, was ich gut verstehen könnte. Ich habe auch nur bis Minute 43,5 durchgehalten, weil da war das Thema schon länger um und dann habe ich gedacht, das reicht. Ja, war ja auch nur kurz. Ja, ja, genau. Dann haben wir einen Premium-Auswirkung, habe ich es genannt, im Telegram-Kanal. Da hat es Ringding gemacht und da kam mal die Frage, werden eigentlich die Bookmark-Lists, Queries etc. eines Premiums wieder zur Verfügung gestellt, wenn man seinen vergessenen Obolus nachträglich zahlt? Oder sind die endgültig gelöscht? Ja. Und da haben dann die Antwort bekommen von Kai, ja, ist dann immer wieder alles da. Er lässt das Abonnement nämlich immer ablaufen und wenn er das nächste bei der PQ braucht, erst dann verlängert er das. Ich glaube, das ist nicht so. Weil ich habe mal, glaube ich, zwischendurch 1,5 Jahre kein Premium gehabt, weil ich eh nicht viel cashen war wegen Hausbau und so. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass alle meine Listen weg waren. Ich musste alle Klettercaches hier dagegen wieder auf Ignore setzen und. Das kann natürlich damit zusammenhängen, dass ich dann wirklich über mehrere Monate kein Premium mehr war. Ob das daran liegt vielleicht, dass man irgendwann... Die Ignore-Liste, aber die PQs waren auch alle weg? Ja, alles war weg. Das ist ja ein Ding. Also ich hätte jetzt eigentlich auch erwartet. Ich musste alles neu einrichten, was ich da so an PQs hatte und so. Vielleicht ist das aber auch, weil du so lange weg warst und dazwischen drin irgendwie ein größeres Update oder so. Ja, kann sein. Das ist halt, vielleicht machen sie auch nach einem halben Jahr sagen, Mensch, der kommt eh nicht wieder. Also jetzt kannst du auch da seinen Datenmüll mal beseitigen. Kann das sein? Vermute ich fast eher, ne? Weil das... Also aber deswegen... Er hat es ja so geschrieben, als hätte er schon mehrere Male gemacht. Also... Ja, also da, ich denke, das wird halt... das kann man so nicht pauschalieren. Also bei mir, ich bin mir da sehr sicher, dass ich alles neu machen musste. Ja, dann vielleicht wegen der, guck mal, Gleiter schreibt nämlich auch, ich meine auch, dass es ausgeblendet ist, weil ich mal 15 Tage nicht gezahlt hatte und dann alles da. Ja, ja. Ja, hat er kein Geld gehabt. Siehst du, war alles bei Kescherreisen investiert. Und dann stand er auf dem Maschsee fest und hat seinen Paddling-Weitwurfstand, hat sich auch nicht so rentiert, die Bude. Ne? Stimmt, ja. Ja, also ich glaube, aber das ist bei mir, waren es ja keine 15 Tage, sondern eher 15 Monate oder so. Es war wirklich lange, anderthalb Jahre. Und ich denke mal, irgendwann werden die das bereinigt haben. Irgendwie so auch ein Großupdate zwischen, dass das nochmal schiefgelaufen ist oder was auch immer. Ne? Ja, ich vermute, die werden nach einer gewissen Zeit dann wirklich sagen, komm, jetzt machen wir mal hier Reittisch. So, ne? Ja. Ist ja auch verständlich. Ne? Ja, da haben wir noch einen Tipp erstmal, einen normalen Tipp, dann nehmen wir den nochmal, den, oh, den 90 Minuten halten wir fast rein, den anderen Thema lassen wir wieder aus. Das kam heute noch rein, deswegen habe ich sie auch so kurz nur drin bei uns im Pad. Vom Gründel, das kannte ich auch noch nicht, irgendwer schrieb das nämlich, wen das interessiert, die Bedeutung der Buchstaben im Namen bei Garmin-GPS-Geräten. Das, ich wusste nicht mal, dass die welche Bedeutung haben, habe ich noch nie darauf geachtet, aber doch bei dem T wusste ich das für topografische. Beim T wusste ich, wegen der topografischen Karte, die vorhin installiert ist, ja. Genau, und S ist zum Beispiel Sensor, ausgestattet mit elektronischem Kompass und barometrischem Höhenmesser. Und I ist InReach, das Notrufsystem. Also da kann man mal nachgucken, welche Sachen die so haben. H für High Sensitive, hochempfindlich, was mit dem SIRF-3-Chipsatz begann. Heute aber keine Rolle mehr spielt, da alle verbauten Chips einen sehr guten Empfang haben. Also wenn das interessiert, praktisch wie GTI für bei Autos, hat der Gründel da mal ausführlich aufgeführt, die Bedeutung der Buchstaben und Namen bei Garmin-GPS-Geräten. Verlinken wir natürlich, ist aber einfachsten, als hier jetzt die ganze Adresse vorzulesen. War mir eigentlich auch nicht so richtig bewusst, dass das ein System hat. Also bis aufs T kannte ich auch überhaupt nichts. Also ich lese halt, leider springt jetzt gerade aus dem Fenster im Erdgeschoss. Ich hoffe, er ist sich sicher beim Erdgeschoss, wenn das so ist wie mit den Koordinaten, nicht, dass er wirklich keine 8. Stock ist. So, dann bleiben noch eigentlich also abschließend die Cash-Tipps. Alle von dir? Ja, und echt viele. Ich habe also wirklich Glück gehabt diesen Monat, das muss ich auch mal sagen. Ich hab die Tage, ich gucke mal so am Wochenende vor dem Podcast, na, was hast du denn so gemacht, ne? Mhm. Und dieser Monat war auch extrem schlecht bei mir, muss ich mal sagen. Ich mach's immer gleich. Wenn ich einen Favoriten vergebe, dann drücke ich gleich auf OneNote und lass mir das auch. Ich habe diesen OneNote-Web-Clipper da drin. Ja. Und wenn ich dann auf der Internetseite von dem Cache bin, dann klicke ich gleich oben drauf und sage, schieb mal ein OneNote rüber, damit ich das nicht vergesse. Und dann kann ich den immer gleich dazu pappen. Ja, aber ich habe diesen Monat auch wirklich wenig gecached irgendwie. Also eine Zeit lang war es mir viel zu heiß, dass ich da irgendwie Bock hatte, mich zu bewegen. Ja, verstehe und ich gut. Viel Arbeitsstress und so. Und ja, irgendwie hat man auch gemerkt, Feuerwerk ging wieder los mit Diensten und da musste viel. Ah, okay, ja. Aber da, trotzdem waren es 18 oder 19 Caches diesen Monat bisher, aber es ist halt wenig eigentlich. Ja, mit Familie ist auch schwierig. Bei uns ist es natürlich einfacher, ne? Allein durch den Freitag, Heike arbeitet ja freitags noch und dann fahre ich meistens morgens irgendwie, weiß nicht, wenn das so, als das so heiß war, einfach mal aufs Motorrad und dann morgens um 6 los. Ja, ja. So, dann bis 8, 9, 10 geht das halt. Da geht's dann noch. Und dann kann ich eine schöne Runde machen. Konnte ich mal wieder an der Elbe hoch, aber fangen wir mal an mit den Harz-Caches. Vom Harz habe ich jetzt wenig erzählt, brauche ich glaube ich auch nicht. Wie gesagt, gibt es einen Artikel zu, mit dem Podcast drin. Gibt es einen Arschwasser-Podcast zu. Genau. Ja, da brauchen wir jetzt hier nicht viel erzählen. Der erste Cache ist GC294FR. GC294FR. Das ist der Elfenstein. Man sieht also, es gibt auch im Harz gute. Es sind zwar sehr wenige, die wir da gefunden haben, aber es gibt auch gute. Beim Elfenstein, jetzt muss ich immer nachgucken, erstmal sehr, warum ich. Das war der, wo du geklettert bist, ne? Ach, genau. Elfenstein ist, also erstmal ist das wieder so einer, wo du, da ist direkt eine Wandernadel, da musst du sehr weit laufen, um da erstmal hinzukommen. Nee, der Elfenstein war nicht weit zu laufen, da musst du sehr steil hoch, genau. Dann hast du eine richtig geile Aussicht von da oben. Und du musst für den Cache auch wirklich noch ein bisschen klettern. Also ohne Ausrüstung, sondern einfach hochklettern. Und also toll. Oder der Ausblick ist wirklich spoilern. Der Ausblick ist cool. Eine geile Dose. Ne? Also wirklich eine große, richtig schöne Dose. Also alles, was man so sich wünscht. Dann habe ich GC3KE4K. GC3KE4K. Harzburger Fenster. Das ist sozusagen, ich weiß nicht wie weit, aber guck mal, ist von Mika, ach nee, ist von MIG 1313. da musst du ein Stück vor ist das praktisch schon, aber da musst du, musst du auch einen steilen Aufstieg für hinter dich bringen und von da hast du auch einen fantastischen Blick und da steht echt eine richtig totschicke Bank dazu, also da ist der Cache fast im Hintergrund. Aber fand ich alleine wegen dem Anstieg und dem Ausblick ist das für mich eine Empfehlung wert. Dann haben wir noch unterwegs im Harz Pionierweg. Da musst du, na, ich schätze mal, 4-5 Kilometer verlaufen. Oh, das ist aber anspruchsvoll. Ja, das war ein ganzes Stück. Und die ist eine geile Lage. Da ist tatsächlich so ein Stein, wo die Armee was hinterlassen hat von früher. Mehr will ich da gar nicht zu sagen. Das muss man gesehen haben. Hm. Oh, ich muss mal was trinken. Ich kriege einen ganz trockenen Hals hier. Und das ist die Gegend, also das war in Bad Harzburg sowieso schlimm. Auf dem Weg dahin hast du das Gefühl, du läufst wirklich durch den Dritten Weltkrieg. Also da ist der Wald schlimm abgestorben, ne? Ja, das da, wo du geschrieben hattest, DSM-Wäldchen. Ja, ja. Wo wirklich, also gruselig, das ist ganz, ganz komisch, da durchzulaufen. Also, wow. Aber den fand ich auch sehr geil, muss ich echt sagen. Mhm. Also sehr überraschende Location, sehr schöne Location. Du bist relativ allein, bist im harten Moment sowieso nicht mehr, aber relativ allein halt noch. Ja, das waren die aus dem Harz. Und jetzt habe ich noch vier. Mein Gott, für meine Verhältnisse echt diesen Monat irre viel. Ja, ja. Also ein Mystery, man soll es nicht glauben. GC6GKAQ, Musik des Agenten. Ja, siehst du, der kommt von meiner Moderatur, genau. Da gibt es so ein, das war, glaube ich, der mit Spoilerbild, ne? Mal kurz gucken, genau. Da ist irgendwo, ist da kein Spoilerbild mehr? Ich habe doch da ein Spoilerbild gehabt, habe ich doch gesehen. Ach so, das Spoilerbild kriegst du im Checker. Ah, okay. Genau, da hat er den hinterlegt. Also wenn du die Koordinaten eingibst, kommst du ja zu diesem Checker und der zeigt dir auch ein Bild. Und wenn du das Bild siehst, denkst du, kann ich aus 3 Kilometer Entfernung sehen, ne? Und dann kommst du da hin und ich habe das echt nicht gefunden. Ich hab da wirklich 10 Minuten gesucht, bis ich gemerkt habe, da unten ist das ein Wassergraben, aber da ist so zugewachsen, da ist noch eine riesige Mauer, ein Eingang, Tunnel, ich weiß nicht noch alles. Ach du Scheiße. Ja, das ist noch nicht mal Absicht vom Owner, glaube ich, gewesen, aber das ist derart zugewachsen. Man sieht auf dem Bild, das ich da gemacht habe, auch die Kühe. Und direkt vor mir ist der Cache. Man sieht ihn nur nicht. Und das ist von 2016 und so selten gefunden. Ja, naja, das muss man auch wieder mögen, ne? Das ist da oben wieder Freiburg. Ja, das ist also so platt, da kannst du wirklich 50 Kilometer weit gucken. Das stimmt, dafür natürlich am Arsch. Bist du aber auch allein unterwegs. Das ist auch, also ich mag das da oben. Und mit dem Motorrad ist es sowieso geil, weil ich da habe ich es nicht so mit Schildern. Mhm. Und das sind alles Betonstraßen, also ich tue da auch niemandem weh. Ich wollte sagen, da achtet auch kaum einer drauf da oben, ne? Das ist ja. Der Bauer grüßte mich noch, als ich vorbeifuhr. Das ist so cool, ja. Ah, ja. Dann haben wir noch GAK49, bewegtes Leben. GC6NW0V. GC6NW0V. Genau. Jetzt muss ich vorsichtig sein, wie ich den beschreibe, weil ich will das ja nicht spoilern. Das ist ja ein Mystery. Ich war schon mal da in der Nähe, da liegen eine ganze Menge, der hat da ja eine ganze Serie gelegt, das war ja, in diesem Drochtersen 800 oder was haben die da ja, oder 400, ich weiß, also da liegt alles voll mit Caches. Und ich weiß gar nicht, mal eben gucken, ob da Bilder sind, nicht, dann könnte man sogar was sagen, wenn sowieso Bilder da sind. Ja, sind es. Ja, ist auch ein Stück vom Cache weg. Also der Cache selber ist schon geil. Das ist auch wieder so zugewachsen. Das ist schon was Besonderes, da überhaupt hinzufinden. Kraftzahl ist auch noch gekommen. Guck an. Du kommst praktisch um die Ecke und da liegt, ich weiß nicht, ob das dazugehört oder wie lange das da schon liegt, ein Schiff. Also so ein das war das. Größe ja. Butterfahrt. Größe etwa. Aber komplett leer. Also ich weiß nicht, wie lange das da schon liegt. Das sieht echt schon ziemlich abgerissen aus, aber es wird offensichtlich wohl renoviert komplett. Ja, aber ich hatte dann auf dem Foto hin, bei Twitter hatte ich geguckt und habe ich gesehen, also das Ding liegt aber auch auf den Satellitenbildern schon länger. Ne? Also ja, die renovieren schon. Also das reicht, wenn man das weiß, dass es da ist, reicht das noch nicht, um den Cache zu finden, von daher kann man das soweit spoilern. Es ist, geht hin. Also die Schiff und auch der Weg zum Final noch und der Final selber, also das ist alles da so, das ist so spooky, weil das so, im Prinzip ist davor eine Firma und du gehst um so eine, du bist immer außerhalb der Firma, immer außerhalb des Zauns, ne? Mhm. Aber wenn du von der Straße aus hochguckst, siehst du das schon nicht mehr, weil du immer denkst, das gehört alles mit zum Firmengelände. Tut's aber eindeutig nicht, also du kannst da ganz normal hingehen, da passiert nichts, das kannst auch sehen. Das ist voll coole Gegend. So. Aber wirkt für die Gegend ein bisschen surreal, dass da so ein ja. Ding liegt, ne? Also ja. Das passt. Ja. Ja. Krass. Weil Tina schreibt gerade sehr lange, mindestens 10 Jahre. Ja, das ist lange. Ich wusste nicht. Also, aber es sind Schilder drin, dass es eine Baustelle ist. Ich hätte jetzt gedacht, die wollen dabei gehen. Ich meine, das ist ein Riesenpott. Also, das ist ja auch Geld, das da schwimmt. Ich wollte sagen, das ist ja Invest. Ja, ja. Ja. Das letzte Lock hat sie recht. Das ist natürlich auch wieder 24. Juni, ja, 21, 11.38 Uhr. Ja, ich klicke da mal Great Story. Das gefällt mir. Ach, stimmt. Mach ich auch. Und Helpful klicke ich auch noch an. Oh ja, ich sehe gerade die 2. Aktualisiert auch schnell. Siehst du, geht. Ja, das war der. Und dann haben wir, habe ich heute noch 2. Ich habe gedacht, heute fährst du jetzt nach der Arbeit noch irgendwo in Cachen. Mhm. Mit ein bisschen Glück ist er wie ein richtiger Scheiß-Cache, der stimmt gleich gut auf den Podcast ein. Nee. Die Hoffnung hatte ich auch. Nee, da habe ich heute Pech gehabt. Ja, ich hätte auch mal gucken können, wer die gelegt hat, dann hätte ich das gewusst. Die sind beide von MKU Tomasi. Okay, kennt man. Die sind immer was Besonderes. Also die muss man nicht alle mögen, aber die sind schon ausgefallen. Der erste ist GC9C569. Straßenmeister trifft Bahnmeister. Mitten in Wilhelmsburg. Also so richtig, also wohnt tut da keiner, aber schon ist schon sehr urban. Stört an der Stelle irgendwie kaum. Und das Versteck ist großartig umgesetzt. Mehr kann ich eigentlich nicht sagen. Ist das das mit dem Loch? Ja. Ist das nur da, weil er das dahin oder hat er das genutzt? Nee, okay. Das Ding ist sogar befüllt, aber das ist mit Sicherheit von ihm. Das siehst du, wie es. Also wenn dir klar ist, wo der Cache ist, dann wird dir auch klar, dass das gesamte Ding nur da ist wegen dem Cache. Knapp. Ja. Am Original vorbeigeht. Also wenn du darauf achtest, fällt dir auf, nee, sieht irgendwie nicht ganz aus wie ein Original. Also ja, okay. Geile Idee. Ja, cool. Guckt euch das an und berichtet gerne bei uns mal als Kommentar, wie euch der gefällt. Und jetzt kommt der letzte, GC9C57A. Vogelhaus Tommy schlägt zu. Den fand ich so absurd, deswegen kriegt er von mir schon alleine Favoritenpunkt. Ich glaube, das steht da auch einigermaßen genau, spätestens im Hin steht schon fast super genau, wie es funktioniert. Sonst hätte ich das auch nie im Leben hingekriegt. Sonst wäre das schon fast eher ein Mystery. Aber es ist irgendwie eine geile Lösung an einer völlig skurrilen Stelle. Das ist auch noch am Rande von Wilhelmsburg. Aber ich kam da hin, ich habe gedacht, ich bin irgendwie hier bei dem, wie heißt dieser Endzeitfilm da? Mad Max? Ja, Mad Max, so kam ich mir davor. Da ist ein großer Parkplatz. Ich guck da so rüber, weil das war nur so ein Gittertor vor. Das ist eine riesige Hand, so aus Holz gebaut. Ich weiß gar nicht, was die da soll. Sie steht da so mitten auf dem Platz rum. Der ganze Platz ist ansonsten komplett vermüllt. Da gucke ich in eine andere Ecke, da waren so 5, 6 Männer und Frauen, die verbrannten Holz. Die sahen auch alle eher so wie so eine Hippie-Kommune aus. Also völlig geile Gegend. Das stank nach diesem abgebrannten Holz überall. Die konnten mich zum Glück nicht sehen vorne. Und da ist dann auf der Straße, werde ich eventuell sehen, kann sind die ganzen LKWs da parken, wo die schlafen drin. Wie gesagt, völlig absurde Gegend. Also wer so Hafen und so verruchte Ecken mag, der ist da echt gut aufgehoben. Und da hat er dann sein Vogelhaus umgesetzt und wirklich cool gemacht. Also einfach eine geile Idee. Ich muss gucken, ach, das ist da in der Ecke. Oh, ja, okay, das ist natürlich auch. Ja, siehst du ja, daneben ist schon Wasser und es ist wirklich. Ja, die haben irgendwie ein Zirkuszelt aufgebaut oder was, da gegenüber, ne? Ja. Das muss irgendwie eine Kommune sein. Da laufen nur komplett Bekloppte rum. Also wenn du da rauf guckst, denkst du auch, es ist irgendwie ein Heim für Beknackte oder was. Aber sind bestimmt ganz nette Leute. Meistens sind die ja gerade gut drauf. Ich wollte sagen, die sind oftmals entspannt, aber halt sehr eigenartig, ne? Also, ja, also sehr eigen so. Ne? Es hatte einfach was. Sie führen halt ein ganz anderes Leben, ne? Wie gesagt, sie fackelten da irgendwas ab. Da traue ich mich nur mit Hunden. Ja, aber nicht mit deinem Hund. Ich glaube, der landet eher auf dem Grill, als dass er da was hilft. Also, die war eine wirklich skurrile Gegend. Nein, aber da kann man auch ohne Hund hin. Da tut dir echt, meistens bist du da sicherer als irgendwo in der Innenstadt, muss man echt mal so sagen. Ja, das war schon der letzte Tipp. Guck mal, schon. Mal für den nächsten Hamburg-Besuch irgendwann mal. Meine Frau hat neulich gesagt, wir waren schon lange nicht mehr in Hamburg. Außer zu Ikea mal einmal zwischendurch. Vielleicht machen wir mal einen Abstecher durch hier Wilhelmsburg. Also in meinen Augen ist natürlich auch Geschmackssache, gar keine Frage. Ne? Aber für mich ist Hamburg auch echt, also Wilhelmsburg immer wert hinzufahren. Ah, guck mal, da, wozu haben wir unseren Interceptor? Was jetzt, der hat das aufgeschrieben. MS Artville heißt, findet man auf Facebook. Aha. Das ist ja cool. Kunst, Kraut und viel zu sehen. MS Artville. Vom Bahnhof, sogar wie man da hinkommt. Bei Kraut hätte ich jetzt, ohne dass ich es gelesen habe, nur gehört habe, an was anderes gedacht. Ja, also, und die beiden hier, ja, die vielleicht wohnen die da. 14.300 gefällt mir, hat das Ding schon gekriegt. Allein das ist ja schon cool. Ah, man findet es auch unter msartwill.de. Mhm. Ah, da sind auch Bilder, tatsächlich. Siehst du, das Kunst und abgefackelte Autos stehen nebeneinander. Ja, das, oh, ja, auch ganz coole Sachen bei. Oh, ja, gut besucht, ja. Also, das ist, scheint mir schon Besuch wert zu sein. Wie gesagt, ich habe ja nur über den Zaun da geguckt, aber das reicht mir schon. Auch. Das war schon irgendwie was Besonderes. Man merkte das sehr schnell. Sowas kommt ja auch mal gut rüber, finde ich. Also ich bin ja jetzt nicht so Kunst und so, naja, muss man ja halt mögen. Aber wenn ich jetzt dieses Foto von der Hand sehe und im Hintergrund diese alten Silo-Gebäude, ne? Ja, das so hat immer irgendwie durcheinander, was, ne? Ja. Ja, ja, ja. Und offensichtlich geht es ja wohl auch um Politik, wenn ich das so richtig. Also hauptsächlich Kunst, aber wenn ich das lese, Kraut ist Partizipation, Kraut ist Festival, was ist Diskurs. Eine Bekannte von mir ist da auch schon aufgetreten bei denen. Ja Gott, dann ist das ja gut da. Ne? Ja, also haben wir noch einen Geheimtipp hinterher, ne? Art, gut, dass wir den Interceptor haben. Da hat er gut aufgepasst. Also das ist ziemlich cool. Also das muss ich sagen, gefällt mir. Ja, hincachen, ja. Kann ich nur sagen. Also hat sich gelohnt. Ohne Cachen, ne? Ja, wäre ich da im Leben nicht hingekommen. Also. Und das ist aber interessant, denn du bist ja auch nun Hamburger, sag mal, ja. Hamburg sehr verbunden von der Nähe her und kennst eigentlich auch viele Ecken, ne? Aber man kommt immer noch an Ecken in diese große Stadt. Erstaunlich auch immer wieder, ja. Und du bist aber hauptsächlich eher im Süden unterwegs, ne? Also Hamburger Norden ja eher weniger, ne? So gut wie nie, weil du einfach darüber zu fahren, ja, weißt du selber. Ist, also ist Elbtunnel oder Elbbrücken ist beides die Hölle. Wenn ich wir waren ein paar Mal auf, wie heißt der große Friedhof in Ohlsdorf, fährst von uns aus eine Stunde dahin, weil du quer durch die Stadt musst. Das ist dann einfach. Ja, das macht gar keinen Spaß. Also so Altona, Ottensen, das geht Pauli, das geht alles noch. Nordufer Elbe. Gerne durch einen alten Elbtunnel dann. Ja, ja. Das ist übrigens, sollte man sowieso mal machen, wenn man in Hamburg ist, alten Elbtunnel. Ja, und vor allen Dingen, nehmt ein Fahrrad mit und fahrt durch den richtigen Hafen. Der Touristenhafen ist doch sowieso nur Verarschung. Ja. Ihr müsst auf die andere Seite, das ist wesentlich geiler. Ja, das stimmt. Und dann mit dem Fahrrad kann man da schon einiges sehen. Da gibt es schon skurrile Ecken, da gibt es auch einen Cache zu, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, musst du durch eine Raffinerie gehen, um an den, da fährt dann die Fähre ab, allerdings nur Montag bis Freitag. Und um da hinzukommen zu dem Ableger, musst du durch die Raffinerie, da kommst du vorne zum Tor, da ist so ein ganz kleiner Eingang, extra für Fußgänger, ganz schmal. Und dann ist ernsthaft eine Linie aufgemalt bis zu der Fähre. Du läufst so ein paar hundert Meter durch diese Raffinerie und darfst diese Linie aber nicht verlassen. Nicht drüber treten. Ne? Kommen, wenn du von der Linie gehst, ist einer da, kannst dich drauf verlassen. Krass. Voll skurril. Da läufst du wirklich mittendurch, das ist schon sehr, sehr schräg, das Ganze. Ah, verrückt. Auf dem Hamburg Strich, genau. Hamburg ist irgendwie verrückt. Ja. Ah, schöner Ort. Aber das kann ich auch nur empfehlen, alter Elbtunnel. Auch wenn man von Süden aus kommt, dann fahrt zum alten Elbtunnel, parkt das Auto da, dann lauft ihr da 5 Minuten durch und seid direkt an den Landungsbrücken. Besser geht's gar nicht. Braucht ihr keine Parkplatzgedanken machen, keine Fahrprobleme, nix. Und da auf der Seite gibt es auch mit Parkplätzen eigentlich auch keine Probleme. Ne? Also da bin ich auch schon einige Male von Süden Richtung Norden unter der Elbe durchgegangen und da kannst du eigentlich immer parken. Da hast du immer was, ja. Ja, ja. Ja. Na gut, haben wir auch noch ein bisschen Tourismus. Haben wir die 90 Minuten gerade noch so gerissen hier, ne? Kürzer geht irgendwie auch nicht. Ich glaube, mir wird auch was fehlen, wenn wir es kürzer machen. Es sind ja immer wieder welche, die sagen, können die nämlich in kürzer? Nein. Nee. Wir müssen auch mal vom Sendungsplan ein bisschen abschweifen. Ne? Ja, können wir einfach nicht. Müsst ihr in Stücken hören oder gar nicht hören, ist Pech. Und ich glaube, das können wir nicht. Nee, weil ich persönlich finde auch, unter 90 Minuten setze mich ja gar nicht bei dir auf den Schoß. Wir machen immer zusammen die Aufnahme und da fahre ich ja nie extra los, nix. Also, ich muss auch sagen, viele machen immer, also wirklich auch durchaus, das ist ja auch nett gemeint, also auch den Vorschlag, ja, vielleicht lieber öfter und dafür, nee, weil öfter habe ich das Problem, was mich stören würde, wenn wir zum Beispiel jetzt zwei wöchentlich machen. Manchmal kommen die Themen eine Woche vorher, manchmal kommen die tatsächlich in der ersten Woche, das ist ganz verschieden. Und wenn ich jetzt zwei wöchentlich mache, habe ich einfach, werde ich, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber das merke ich bei diesen wöchentlichen Podcasts, dass die manchmal strecken müssen, um überhaupt Themen zusammenzukriegen. Ja. Und ich möchte nicht das Newsletter von Groundspeak vorlesen. Nee, und wir dieses Mal zum Beispiel war es auch am Anfang sehr träge im Sendungsplan. Ne? Ja. Und nachher füllte es sich dann doch zusehends. Ne? Ja, da müssen wir uns bei Rainer und seiner Frau noch bedanken. Genau. Rainer Willkür, der da reichlich noch für Stimmung gesorgt hat. Nee, ich denke auch, die vier Wochen sind immer ganz gut und was sammeln. Immer den Tipp, wenn was zu lang ist, einfach mal die Geschwindigkeit ein bisschen hochziehen im Podcatcher und dann passt es auch. So auf 5 bis 6. Genau. Dann hören wir uns endlich an, wie die Grasenden. Ne? Ja, also ich merke das selber. Ich habe im Moment das Problem, wir hören ja auch diesen Drosten-Podcast natürlich auch immer gerne. Mhm. Zumindest wenn Drosten dabei ist, nicht wenn die Frau dabei ist. Nee, die Zizek mag ich auch nicht so. Die hat echt Ahnung, aber die Frau ist für einen Podcast ungeeignet. Selbst die schläft nach 10 Minuten, glaube ich, ein. Nein, ganz so schlimm ist nicht, aber selbst die kann der Frau auf Dauer nicht zuhören. Und sie, wenn sie das zweite Mal et al. Gesagt hat, drehe ich durch. Ne? Ja, die ist, das geht nicht. Aber den hören wir halt und dann hören wir immer unseren, den wir jetzt gerade aufnehmen, den hören wir dann meistens im Auto, ne? Dann wird Heike den auch nochmal. Und wir kriegen den ja nicht, schon nicht zu Ende, bis der nächste kommt. Das wird ja ganz problematisch. Das heißt, wir müssen die Geschwindigkeit wohl auch ein bisschen erhöhen. Ja. Na gut, die müssen morgen alle arbeiten. Genau. OC, das war doch vorhin drin. Doch, OC war genau. OC genug drin. 15000 wurde verglichen mit dem virtuellen Event des GCHN. Also leider. Bitte. Genau. Und ich hab auch darauf hingewiesen, der Typ, der alle Logs gelöscht hat aus der Tüte, dass er eventuell einen OC gefunden hat. Ja. Also OC haben wir zweimal genannt. Mika, die Standardsumme auf das Konto. Ne? Also Leistungstest durchgefallen. Es tut mir leid. Das Abi kriegst du so nicht. Auch nicht mit der Ausrede, aufs Klo zu gehen. Da kann man auch noch einen Fänger hinstellen. Na gut, ich weiß nicht, was er auf Klo macht, aber. Das kommt immer drauf an, wenn du natürlich nach draußen aufs Klo musst, ne, wie das so in der Walachei ist, ne? Dr. Ending auch nicht mitbekommen. Die beiden, ich glaube, die werden wir auch nie wieder auf dem Event sehen, die finden da gar nicht hoch. Weißt du, ich schaffe es ja nicht mal, die Podcast zu folgen, wie sollen die da hochfinden? Ja, dann gucken wir mal. Ich denke mal, die Tage wird bestimmt unser Event vielleicht auch mal irgendwann durchrutschen. Das werden wir beim nächsten Mal dann besprechen. Wir können auf das Rätsel-Event verweisen. Jedes haben wir doch schon. Also, sag mal, haben die heute, die sind alle gar nicht da. Ne? Die Mika kam zwischendurch wieder rein und fragte, ob wir mit Sherlock schon durch wären. Und da haben wir auch schon auf das Rätsel-Event hingewiesen. Ja. Ne, vorher schon, bei dem Magazin-Tipp. Ne? Ja, also. Ja, Leute, hört ihr eigentlich noch zu oder geht ihr nur in den Chat und dann spielt ihr alle Karten miteinander irgendwie bei Teams oder Zoom? Ne? Ja, die gehen zusammen auf den Plumpsklo, da kannst du Karten spielen. Ja, oder machen so eine Zoom-Konferenz und spielen irgendwie Schiffe versenken oder so. Ne? Ach so, das ist so wie damals in Essen auf diesem Campingplatz. Weißt du, die fahren alle mit ihren kleinen Kackmobilen vorbei, um die zu entsorgen. So was muss das sein. Aber immer wichtig, wenn ihr das schon macht, ne, an der Toilette Wegpunkte setzen. Ne? Ja, das sind Insider, die kennen die meisten gar nicht. Macht aber nichts. Na gut, wollen wir jetzt nicht endgültig in die Länge ziehen. Genau. Hier. Wir hören uns nur auf Phonik nachher wieder. Genau, wir hören uns dann in groben 4 Wochen wieder. Denkt daran, wenn ihr uns beglücken wollt, außerhalb von körperlichen Zuneigungen, die ihr uns schenken wollt, es gibt eine Liste, da könnt ihr quasi Tombola-Preise uns spenden. Ja. Die werden wir verlinken und können wir dann direkt zum Event mitbringen und wieder mitnehmen. Genau. Da habt ihr was gewonnen. Lasst gleich euren Namen draufschreiben, damit ihr gleich wisst, was ihr nehmen müsst. Genau. Ja, und dann hören wir uns dann in guten 4 Wochen wieder. Ja, hoffen wir, dass wir mal wieder ein paar Sachen gesteckt kriegen hier, damit wir auch mal wieder ein paar Whistleblower-Geschichten haben. Im Moment ist ja ein bisschen wenig zuletzt, aber. Ja, aber vielleicht kriegen wir auch mal immer gesteckt, wie viel die Reviewer so verdienen, ne? Ja, wir müssen mal gucken. Ich würde ja nachgucken, aber weißt du, da fährst du bei Rainer Wilke vorbei und dann die Hauslänge sind ja fast 800 Meter eine Seitenlänge. Weißt du, die haben ja so eine Villa, da findest du. Ist das dieses lange Haus, wo mal dieses Mega-Event gemacht wurde, Prora oder wie das heißt? Ne? Ja, genau, so die Art ist das in etwa. Ich weiß, gehört den komplett Lübeck mittlerweile. Das ist ja, die nehmen da so viel ein, die haben so viel Caches gepublished, die brauchen eigentlich nichts mehr tun. Ist ja nicht direkt Lübeck, glaube ich, ne? Es ist ja eher da unten am See, ne? Ja, das haben sie dazu gekauft. Achso, Lübeck ist die Auffahrt, ne? Ja, genau, da müsst ihr noch ein bisschen. Na gut, besser, ja. Dann wünschen wir euch eine schöne gute Nacht. Genau, einen schönen Start in den Juli. Ne? Ja, also Drohne euch schon mal an, in 4 Wochen sind wir wieder da. Genau, 7 Schläfer ist die Tage jetzt, glaube ich. Mal gucken, wie das Wetter wird. Ne? Alles klar. Und dann, bis dann, Leute. Macht's gut, dann. Danke fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.